So nach 2 Sekunden. Sie haben einen Butcher. Apropos an Butcher, wisst ihr, wer einen Butcher hat? Boris Becker. Der Dominik? Na, die 2 Typen von Luft nach oben. Also mit uns den Schlagabtausch, ne? Also die Leute, die das hören, die müssen dann auch unbedingt bei denen nochmal reinhören. Hä, hey, das ist das, wo ihr gemeint habt, ja, dass das so aggressiv war, oder was? Du hast es offensichtlich nicht gehört. Nein, ich hab's nicht gehört. Nee, dann hol das mal nach. Das war mehr so passiv-aggressiv. Ja. Okay, ich hab keine Ahnung. Das trifft's eigentlich ganz gut. Ja, nee, also für alle, die das jetzt hören und noch nicht reingehört haben, hey, hören wir schon Luft auf nach oben. Scheinbar. Ich drücke ja auch mal, damit die Zeit dann zu den... Ah ja, das ist eine sehr gute Idee. Okay. Früher haben wir noch Soundcheck und so gemacht. Ja, aber hatten wir doch gerade schon. Ach so, aber jetzt hat niemand mit mir geredet. Doch, ich hab dir gesagt. Wir sind schon in der Phase unseres Erfolgs angekommen, wo wir nur noch über unsere Anwälte reden. Du hast doch dann auch noch... Nur weil du in deiner Twitter-Blase abgetaucht bist. Hallo? Du hast dann sogar noch Lionel Richie gesungen und dann habe ich das halt Soundcheck genommen. Aber das, was ich gesagt habe, ist nicht in der Aufnahme, oder? Was denn? Naja, das. Ich weiß nicht, von was du geredest hast. Ich weiß es wirklich gerade nicht. Sei konkret, Dominik. Nee, da habe ich noch nicht aufgenommen. Okay, weil das ich nehme jetzt genau nach Zeit 3 Minuten auf. Okay, alles klar. Ich glaube, vor 3 Minuten habe ich das schon gesagt. Dass du nur Leuten folgst, die du verachtest. Oh Gott. Menschlich, sozial. Ja. Euch beiden folge ich nicht mehr. Ja. Ach, wie schön. Der Philipp hat mich gerade aufs Schnitzelparadies in Nürnberg aufmerksam gemacht. Da gibt es nicht weniger als 11 verschiedene Sorten Cordon Bleu. Ich grüße gehen raus an den Quiz. Ja. Die Frage ist, braucht es ein Weltthema noch nicht? 11 Sorten Cordon Bleu. Nee, also ich bin auch gar nicht so Fan von solchen Läden, aber... Aber ist es eigentlich unser Anspruch, dass wir jetzt schon vorm Vorspann so lange reden, dass ihr beide jetzt Sachen in der Hand habt und gar nicht auf die Idee kommt, den Vorspann einzuleiten? Ja, auf jeden Fall. Dass wir Sachen in der Hand haben. Was fällt euch ein, Sachen in der Hand zu haben? Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier sitzen, stehen, liegen, knien. Nein, sie fläzen auf den bequemsten Möbeln der Welt mal wieder zusammen. Der Jürgen. Der Dominik. Und der Philipp. Ich habe hier gerade einen Fehler in meiner Notiz. Ich muss mal kurz meine Notizen neu laden. Fangen Sie doch schon mal an. Fangt ohne mich an, ich komme gleich nach. Dominik, wie fühlt sich so an, wenn man so einfach verkauft wird? Geil. Nein, also, keine Ahnung, ich werde nicht verkauft, ich werde versteigert. Ich bin mir sicher, also von der anderen Sache weißt du ja nichts. Insofern glaube ich, dass du dich darauf beziehst. Also ich rede jetzt von der Spendenverkaufs- beziehungsweise Versteigerungs- Genau, weil die Sache mit der Niere habe ich ja extra nicht erwähnt. Ah, ja. Und mein Special Interest Interesse, wo ich im Internet File biete, das ist ja auch noch nie Thema im Podcast gewesen, insofern. Das stimmt natürlich. Diejenigen, die die letzte Folge nicht zugehört haben, wir versteigern uns nämlich für den guten Zweck. Ja, und man kann jetzt, solltet ihr das hören, wir nehmen gerade auf am 1. März des Jahres 2022. Und bis wann kann man noch drauf steigern? Bis zum Geburtstag des Herrn Jürgen Kraus am 31. März. Das ist am 31. März. Das heißt, noch den vollen März lang kann man hier Geld für einen guten Zweck auf den Kopf hauen. Zwar für die Aelius Förderwerke. Die setzen sich ein, dass Kinder und Jugendliche Zugang zu Bildung bekommen. Mein guter Freund, der, Achtung, lustig, auch Dominik. Ach, das ist so eine Vetterwirtschaft. So eine Vetterwirtschaft. Nur des Namens. Linke Tasche, rechte Tasche. Wir Dominik, sie sind alle connected. So, vergesst die Illuminaten, es sind die Dominik. Die Dominikaten. Ja, die Dominikaten. Ja. Wir sind überwältigt von der Resonanz der ersten Beatphase. Also, Leute, ihr habt einen Butcher, aber in geil. Gut. Es ist echt toll, wie viel da jetzt schon zusammengekommen ist. Und es gab auch mehrere Leute, die gesagt haben, hey, unabhängig, selbst wenn mein Gebot jetzt nicht durchkommt, werfe ich hier eine gewisse Summe entweder als Versprechen danach mit in den Topf hinein oder auch schon direkt konkret als eine Überweisung. Der herauszuheben wir nicht vollständig, weil wir haben uns, glaube ich, nicht unter anderem, warum ich überrascht war, dass wir schon aufnehmen, weil wir normalerweise besprechen, was wir ansprechen wollen. Das haben wir auch nicht gemacht. Kritisier. Aber herausheben möchte ich den Attila, der gesagt hat, dass er die Gebote mitmatcht, genauso wie wir, bis 450 Euro. Da sind wir schon drüber. Das heißt, der Attila wird die Maximalsumme genauso wie wir zusätzlich hinzuspenden von 450. Der Richard hat für jeden von uns 333 Euro schon gespendet. Wahnsinn, Richard. Also richtig, richtig super. Die Chrissy hat, glaube ich, 160 Euro schon gespendet. Also richtig, richtig toll, was da rumkommt. Wir sind aktuell bei knapp 2.100 insgesamt. Vollkommen absurd. Richtig geil. Und vor allem, man muss auch dazu sagen, dass die 333 schon gar nicht mehr das Höchstgebot sind. Für den Kollegen Kraus tatsächlich nach wie vor. Ja. Also Stand heute ist der 1. März. Zumindest kann man einen echten Kraus noch für 334 ersteigern. Ist das so ein Geschichtsding mit den 333? Das ist so die einzige Jahreszahl, die ich mir merken kann. Ja, nee, keine Ahnung. Die einzige Jahreszahl? Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, so geschichtlich meine ich, mit geschichtlichen Großereignissen. Den Herrn Schmidt gibt es aktuell für 335, also für 336 könnte es den geben. Wie er das feiert, dass er 2 Euro mehr einbringt. Ja, der aber unser Führender, der Herr Philipp Weißmann, für 350 Euro. Sollst du kein Schwein schlachten, dazu kommen wir gleich noch. Sondern ich glaube, du bist aktuell für einen Softwarekurs angedacht. Also wer sich jetzt denkt so, Was redet ihr da und was genau? Wir haben schon gesagt, wir steigern uns für einen guten Zweck. Und was dann quasi als Dienstleistung erbracht wird, das ist to be defined. Also da am besten mal den Nachspann der letzten Folge noch hören, beziehungsweise auf unseren sozialen Kanälen und auf unserer Website gucken. Oder diesen das gut unfassbar Perma, wie ist es, wenn was besonders nervig ist? Permanent meinst du? Penetrant meine ich, ja. Permanent wollte ich sagen, aber penetrant wäre richtig gewesen. Den unfassbar penetranten Pop-up-Button auf unserer Webseite einfach mal klicken, da steht alles erklärt. Hast du schon gespendet? Warum hast du noch nicht gespendet? Klicken Sie hier auf Abbrechen, um 50 Euro zu spenden. Ja, genau. Ja, wenn Sie hier klicken, spenden Sie automatisch. Schön so ein Pop-Under, das sich irgendwo im Hintergrund noch aufmacht. Ich habe heute das Motiv, wir haben jetzt tatsächlich schon das vierte von 4 geplanten T-Shirt-Motiven. Oh, stimmt, am Start. Neue Shirts. Das neue Tach, die T-Shirt-Form von Ach. Ist einer unserer besten. Auch sehr witzig. Ich konnte nicht glauben, wie viele Gute Nacht Josh-Shirts wir verkauft haben. Ich liebe es. Also, es ist so an gut. An dieser Stelle, Josh. Gute Nacht. Gute jetzt Nacht. Schon mal? Josh, du hast einen Auftrag für dein, das ist wahrscheinlich so ein Lebenswerk, ne? Du musst jetzt alle Leute versammeln, die dieses T-Shirt besitzen, auf einem Gruppenfoto. Ja. Das wäre der Hammer. Ja, aber dann alle, aber so als Hose, alle so ein Pyjama und die müssen irgendwo irgendwo gemeinsam pennen. Ach so, ich habe jetzt gerade kurz gedacht, die sollen sich das T-Shirt als Hose anziehen. Nein. Okay, ja. Aber das ist der perfekte Platz, um das zu tun, wäre auf der Achterrasse, weil da habt ihr euch dann auch beim Erwerb eines Shirts qualifiziert. Das heißt, diejenigen, die die Josh-Shirts erstanden haben und nicht schon auf der Achterrasse sind, kommt doch rum, der Jochen ist auch da. Und das Shirt reicht auch. Und natürlich auch alle, die jetzt wirklich spenden. Und ich meine, es gab jetzt viele, die spenden, ohne zu steigern. Also alles, was jetzt irgendwie in dem Umfeld da auch an Geld irgendwie fließt, qualifiziert natürlich auch für den Eintritt auf die Achterrasse. Und jetzt lassen wir es mal wirklich mit der Werbung für diese Achterrasse. Aber eines soll noch gesagt sein, die letzten Tage, was da Leute geschrieben haben, ich fand es, also es war immer zwischen ein Ohr, wie cool, was da Leute machen und ein, wie lustig. Also ich finde es total cool, wie da Kommunikation im Moment stattfindet. Das ist mir eine große Freude einfach. Hast du das heute Morgen gelesen? Welche? Ich habe mich ja weggeschmissen. Also ich muss mal kurz schauen, wer also, das war. Ja, ich habe irgendwann aber 4 Uhr nachts irgendwann mal drauf geguckt und gedacht, oh Gott, was habt ihr alle geschrieben? Habt ihr noch zurück geantwortet? Ich war heute Nacht. Bin ich irgendwie um 2:30 oder so, bin ich aufgewacht. Du auch? So. Ah, ja. Und das war irgendwie, und dann konnte ich nicht mehr schlafen. Ja. So. Und dann habe ich aus Gründen, die so funktioniert mein Kopf halt, habe ich dann um 3:35 Uhr hab ich geschrieben, heute ist übrigens neue Ach-Aufnahme und ich kann nicht schlafen seit um 2:45 Uhr, seit ich um 2:45 Uhr aufgewacht bin. Was mich mal interessieren würde, wie steht ihr eigentlich zu Smoothies? Ja, und da habe ich auch geantwortet, aber auch zu so einer Unzeit. Die erste Antwort. 4:26, 4:47, 4:54, 6:01. Und um 6:13 hat Heiligstadt, ich weiß seinen echten Namen jetzt gerade leider nicht, hat ein Meme schon erstellt. Ja, ich liebe es. Dieses Meme, ich habe mich hier weggeschmissen. Es ist so gut. Wirklich, also an der Stelle auch nochmal hier, ich war höchst entzückt, als ich das morgens gelesen habe. Das war fantastisch. Habt ihr eure Mobiltelefone? Ja. Yeah. Aber schon auf Flugzeug. Herr Kraus, haben Sie eines zur Hand? Gleich. Ja. Zücken Sie das mal bitte und bringen Sie es irgendwie ins WLAN. Oder ausnahmsweise dürfen Sie den Flugmodus ausmachen. Oh nein, jetzt bin ich. Flugmodus aus? Du bist ja wahnsinnig. Nee, das mache ich nicht. Ja, also, WLAN. Hauptsache, Sie können Internet. Muss das Mobiltelefon sein? Ja, das muss das Mobiltelefon sein. Muss ich was kennen? Bitte? Muss ich was kennen? Vielleicht, denn. Sekunde, ich mache das hier mal kurz an. Ich höre Papier. Also die anderen hören Papier. Ich sehe Papier. Ja, Sie bekommen jetzt auch Papier. Ich sehe tote Bäume. Ja, Sie bekommen jetzt Papier. Einmal hier. Muss ich den Bauch und einziehen? Und einmal hier. Wird jetzt Video aufgenommen, Philipp? Ja, vielleicht nehme ich ein bisschen Video auf. Ja, dann musst du das aber auch vorher sagen, dass man plaut nicht ganz. Ja, aber das ist jetzt nicht, was ins Internet. Ist das jetzt so ein Geschicklichkeitsding, weil ich jetzt nur mit einer Hand das aufmachen kann? Nee. Mach's ruhig mit beiden Händen auf. Also die beiden Herren haben jeweils einen Umschlag bekommen und ich bitte euch, den ungefähr zeitgleich aufzumachen und ihnen anzugucken. Jetzt muss mein Handy in der einen halten. Ich habe einen Auftrag bekommen. An der anderen und den Bauch gleichzeitig einziehen. Außerdem ist noch mehr Papier. Du hast doch keinen Bauch nicht. Kein Doppelkind. Ich habe ein Doppelkind. So, ist es auch Origami? Nein, das sind zwei Doppelkinder. Ja, es muss ja akustisch schön sein, deswegen ist es kunstvoll gefaltet. Also ich hatte nämlich einen Auftrag. Und jetzt einfach da drauf. Was passiert da? Was passiert da? Ja. In Chrome. Oh, ich muss das so halten, dass ich nicht meine Fettfinger scanne. Oh, es ist ein URL-Verkürzer. Das ist so spannend. Mhm. Kein Internet. Hä? Ich habe doch WLAN an. Leute. Nein, Jürgen, du wirst gleich Tränen in den Augen haben. Ich habe kein Internet. Moment, ich muss doch meinen Flugmodus ausmachen. Ich habe kein Internet. Los jetzt! Alter. Und dann auch noch genau auf dem. Oh, wie geil ist das? Was denn? Seht ihr denn beide gerade? Wie geil. Wie einer der Lebensträume von Jürgen Kraus in Erfüllung gegangen ist, weil der Jürgen neulich so erst betont hat, wie geil er es fände, wenn es ein Ach-Wiki gäbe. Wie geil ist das denn? Habt ihr Wahnsinnigen es anscheinend getan? Es ist die Aussprache meines Namens, ist hier sogar erklärt. Ich bin nicht ganz sicher, ob es richtig erklärt ist. Es scheint mir ein sehr kurzes R zu sein. Aber es ist wohl ein sehr rollendes. Es wurde das viel diskutiert. Es ist ja der Hammer. Bei mir steht, er bevorzugt es, wenn die Aufnahmen für den Podcast vor Mitternacht enden. Das ist echt großartig. Darf ich hier vorlesen, was für mich steht? Ist das zu lange? Bei mir steht, mit der Erstellung dieses Wikis geht für Jürgen ein heimlicher Traum in Erfüllung. Ich könnte es nicht besser sagen. Wisst ihr, was ich darin liebe, ist, dass ich ja diese Zettel erstellt habe. Also für alle, die jetzt zuhören. Hast du das gemacht? Bin nicht ganz unschuldig daran. Es ist aber nicht, also sagen wir so, da war ein schöner Strohballen und er war schon mit Benzin getränkt. Ich möchte über diesen und ich habe, sag mal, ich habe noch die Lunte angezündet, sagen wir so. Und also für alle, die jetzt von außen zuhören und sich denken, was haben die beiden jetzt? Alter, ich drücke halt hier wirklich gerade auf zufällige Artikel und da sind nicht nur zwei Artikel drin. Nein. Aber ich habe ein Lore Ipsum entdeckt. Ja, es haben ein paar Wahnsinnige auf das -8.wiki ein Ach-Wiki gestartet, in dem auch dokumentiert wird, wer das denn so aufnimmt und was diese Personen so an sich und auf sich haben. Und ich habe jetzt eben auf zwei Zettel ausgedruckt, zwei riesige QR-Codes, das jeweils zu den Artikeln der jeweiligen Person geführt hat. Also Jürgen hatte den... Ich habe den Eintrag zu Josh gefunden. Oh, den kenne ich noch nicht. Lies ihn doch einmal vor. Josh schläft gerne und lauscht den Podcast in Endlosschleife beim Einschlafen. Gute Nacht, Josh. Ach, das ist so großartig. Ich liebe es. Aber also, über den Text möchte ich trotzdem nur mal sprechen. Dominik hat einen schwachen Magen, wenn es um intensive Liebesbeziehungen geht. Ansonsten ist er nahezu alles außer blaue Zipfel und Baumkuchen. die ihm zu baumkuchig sind. Ja, das hast du aber damals gesagt. Als Marketing, und über den Satz muss ich vor allen Dingen sprechen, als Marketing-Experte spricht er sich im Laufe der Zeit immer wieder für die Monetarisierung des Podcasts durch Werbepartnerschaften aus und erwähnt dabei gleich potenzielle Werbepartner. Okay. Stimmt, das ist aber mal die Ernsthaftigkeit dieser Versuche mag allerdings bezweifelt werden. Großartig. Ich liebe es. Es gibt eine Seite zu Marianne und Michael. Ach, wie gut, sie haben sie noch gemacht. Cheap Bastards. Bastards. Oh, ist das gut. Also, es ist wirklich ganz fantastisch. Aber, herzlichen Dank. Gut. Wisst ihr, was wirklich lustig ist? Dass noch, als ich losgefahren bin, gab es davon wieder Seiten, meines Wissens nach noch nicht, die ihr jetzt gerade entdeckt. Weil die Leute wissen, wann hier aufgenommen wurde. Und ich jetzt eben hier mich, also ich sag mal so, ich habe ein paar Leute gefragt, die eh schon sehr Bock hatten, ob sie das jetzt machen wollen, habe mit ihnen ein bisschen durchgegangen, dass heute eben der Aufnahmetermin ist und habe eben diese Überlegung, das hier mit diesem QR-Code durchzuziehen, ein bisschen angefangen, aber das sind einfach Wahnsinnige, die da einfach Spaß dran hatten und vielen, vielen Dank, Leute, mir ist echt das Herz aufgegangen. Ich liebe es. Ja. Wenn ich irgendwas an Informationen noch, an Hintergrundsachen zu irgendwelchen Folgen, Skripten, irgendwas dazu beitragen kann oder soll, sagt mir bitte einfach Bescheid, ich werde es tun. Ja, das ich liebe es. Gleiche hier. Also absolut genau das, wenn ihr da irgendwo irgendwie was wollt. Der Eintrag braucht. Zur Folge 0, da sind sogar die Quellen drin und so. Die sind halt drüber kopiert. Also sie haben wohl etliche Sachen von unserer Homepage runterkopiert, ja, erstmal als Einstieg, aber dann auch angefangen, einen Artikel über den Egelanwalt zu legen, anzulegen, in dem auch steht, dass er Egel vertritt, aber keinen Igel. Leider muss die Episode jetzt ausfallen, weil ich werde jetzt das von Anfang bis Ende durchlesen. Aber das ist nicht mal das Coolste, was jemand für uns gemacht hat diesen Monat. Was denn sonst? Wir haben Käse-Leberkäse gekriegt. Das stimmt. Und vor allem, wenn ich mich dran erinnere, ich habe damals hier noch in Erlangen gearbeitet und kam vor Covid und Co. regelmäßig wohl an einem Laden vorbei, wo es sehr guten Käse-Leberkäse geben sollte und habe euch dann mal gesagt, ich bring da mal welchen mit. Aber dann war erst dauermäßig Homeoffice, dann haben wir uns auch nicht getroffen und dann habe ich jetzt auch einfach nicht den Arbeitgeber, sondern den Arbeitsplatz gewechselt, sodass ich nicht immer an diesem Laden vorbeikomme. Also von daher, es hat sich aus so vielen Gründen etwas in den Hintergrund gedrängt und das hat jemand aufgenommen, im gleichen Atemzug, danke. Im gleichen Klimmzug. Auch mit dem Klimmzug. Hier ein nicht nur uns beschenkt hier mit einer kleinen Spende, beziehungsweise versucht uns, beziehungsweise mich zu ersteigen für eine Aktion, sondern uns auch eben gleich Käse-Leberkäse geschickt und zwar selbstgemachten. Ja, der Werderwert, dessen Vorname ich jetzt leider auch nicht parat habe, hat eben selbigen Käse-Leberkäsen. Ja, so der Kollege Kraus hat hier ein ganzes Pamphlet, das er vorlesen möchte. Achtung. Ja, es war der liebe Simon aus der Pfalz. Ah, Simon heißt er. Hallo und Simon. Er hat uns. Ah, das ist doch ein Brief. Es ist relativ viel, um es jetzt hier vorzulesen, aber er hat uns noch zum Thema Unterschied zwischen Leberkäse und Fleischkäse belehrt. Und ich liebe ihn ja nicht nur dafür, dass er uns extra Käse-Leberkäse ins Glas getan hat, sondern allein für den ersten Satz in diesem Anschreiben. Da steht, hallo Achim, ich bin dank gutem Podcast-SEO vor circa 3 Monaten auf euch gestoßen. Das gefällt mir. Ah, ja. Da geht mir das Herz auf. Oh. So, hier, ich gebe euch mal diesen Brief. Ich weiß nicht, ob ihr den schon, den hatte ich euch, glaube ich, auch schon mal fotografiert. Eben dir mal gerade, Dominik. Ja. Yeah. Also das war tatsächlich jetzt mein erster Käse-Leberkäse und ich fand es ein bisschen geil. Also ich glaube, man muss den nochmal warm genießen. Wir haben es jetzt nur als Feschper hier gerade vor der Aufnahme einmal verköstigt. Aber das war schon. So lässt sich leben, sage ich so mal. So kann man es aushalten. Aber ich will ja immer wieder zu meinen Verwandten nach Rheinland-Pfalz. Also Simon, ich werde einfach mal kurz vorbeifahren bei dir. Es gab auch noch Post von Fabian, das gab es dann zum Nachtisch. Der hat nämlich unter anderem einen Brief, eine Packung Merci, dann 3 Flaschen Bier, die ich einfach euch unterschlagen habe. Das ist wieder typisch. Hallo. Nein, das darf man dem Jürgen nicht sagen, weil dann nimmt er es nämlich ernst. Das ist überhaupt nicht typisch. Ja, ja, was ich auch unterschlagen habe, es war Bargeld im Karton. Das hat mich etwas verwundert, aber war auch nicht schlecht. Kann man machen. Ja, hier drin steht, hallo lieber Jürgen, lieber Dominik und lieber Philipp. Nennung entspricht nicht dem Grad der Beliebtheit. Ihr seid die Geilsten. Und deshalb möchte ich euch ein kleines Geschenk machen mit Bier aus dem Norden und einer Kleinigkeit für den Podcast. Ich wünsche euch alles Gute und noch viel Erfolg, damit ich und wir alle mehr von euch haben. Viele Grüße, Fabian. Vielen lieben Dank. Voll nett. Ja, das mit dem Bier habe ich echt verbummelt. Das wollte ich nämlich mitbringen. Und hier steht auch was von einem Gewürz. Und heute trinken. Ja, das habe ich auch zu Hause. Oh, ich wollte dir sagen, vorhin hätte er hier noch einen Vortrag, dass er nie irgendwas unterschlägt. Ja, ja. Ich habe es nämlich fotografiert und euch zur Verfügung gestellt. Ihr wisst genau, was ich euch unterschlag. Und demnach erfüllt es nicht die Kriterien für Unterschlagung. What? Ich glaube, so funktioniert das nicht. So funktioniert das, glaube ich, nicht. Doch, doch. Folgendes unterschlage ich euch nicht, indem ich euch sage, dass ich es euch unterschlage. Ich bin so ehrlich, dass ich euch sage, dass ich euch anlüge. Moment. Ein bisschen wie Mord und Totschlag. Wenn ich dir sage, ich bringe dich um, ist es kein Mord mehr. Es leuchtet ein. Das ist wirklich so. Ach, ja, ich weiß schon, aber das ist so, aber trotzdem, für den Moment ist es ja dann doch eher so ein bisschen wurscht. Ich glaube nicht, dass das der Unterschied ist zwischen Mord und Totschlag. Nein, das eine, oh Gott, komm, wir sind kein True-Crime-Podcast, das fangen wir jetzt wirklich nicht an. Meinst du? Ja, ich habe mir doch neulich schon verkniffen, nicht zu erklären, was der Median genau ist, sondern habe es dann einfach dabei gelassen. Und was passiert? Mein Kumpel Peter schreibt natürlich das sofort in die Kommentare. Das kann ja hinterher jeder sagen, dass er das besser gewusst hätte. Ja, viele haben es halt auch besser gewusst. Aber stimmt auch. Ein Glück, dass wir keinerlei Möglichkeiten haben, das nachzuvollziehen, was jemand gesagt hat. So. Jetzt habe ich gedacht, keinerlei Anspruch auf Richtigkeit haben. Das würde nämlich sehr gut zum Thema heute passen. Warum erkläre ich euch aber große lieber, Fehler der Gesellschaft. Lieber erst hinterher. Große Fehler in der Historie. Haben wir noch was? Also ich wüsste nicht. Können wir leben mit nur einer Viertelstunde Vorgeplänkel? Naja, nachdem wir das letzte Mal eine Stunde geredet haben. Wobei die Leute hatten ja echt nichts gegen. Ne? Also ich muss auch sagen, also die erste Stunde habe ich öfter angehört als die Story danach. Ich hatte es aber auch echt, ich hatte echt Spaß da beim Schnitt nochmal unser Gespräch von der Weg zu hören, weil wir waren auch so unausgewarft so frisch. Und gefällt euch also das nicht, was ich euch erzähle? Wir können das auch weglassen, dann habe ich deutlich weniger Arbeit mit diesem Podcast. So geil, wenn das einfach so die logische Konsequenz irgendwann ist. So, nein, Jürgen, du bist der Baum unter dem Kuchen. Was? Nein, der Baum unter dem Kuchen. Nein, nicht unter, wie heißt es? Der Baum im Baumkuchen bist du. Der Baum unter dem Kuchen. Du erdest uns. You put the Baum in Baumkuchen. You put the Baum in Baumkuchen. Es wird alles nicht besser. Nicht besser. Nee. Es wird nicht besser. Es wird alles nur noch schlimmer. Aber, also. Dann? Teddy Rennock. Ach, der? Ja. Wird in den 1970ern in Glasgow in Schottland geboren. Okay. Er wächst im Osten der Stadt auf, im Stadtteil Barlanark. Und schon als er noch ganz klein ist, wird klar, der kleine Teddy steht auf Autos. Als Kleinkind zum Beispiel schiebt er Kisten und Spielsachen umher und macht Brumm, Brumm. Wenn jetzt die Geschichte einfach so aufhören wird und es ist alles, ja, und dann wird er Finanzbeamter und das hat damit nichts zu tun. Nee, es geht weiter mit und anders als bei anderen Jungs verwechselt sich das mit dem Alter auch nicht. Ja, also ich bei dem tatsächlich, das muss ich euch später erklären. Im Alter das muss von ich euch 67 erklären. Jahren an Wir gehen jetzt mal die Geschichte Alter. Durch und alle Sachen, die ich noch zur Einordnung dazu dann sagen müsste, das kriegt ihr hinterher. Also so wie immer. Hat ihr so Autokinder? War ich Autokind? Nein. Nicht mehr oder weniger als andere, glaube ich. Also ferngesteuerte Autos mal gehabt oder so, aber nicht ja, mehr. Ja, aber nicht groß so. Ja, würde ich jetzt auch so unterschreiben. Ja, ja. Schon auch, aber nicht. Ausschließlich. Schon auch, aber nicht. Schöner Satz. Ich weiß nicht, wie ich realisiert habe, dass Ford keine deutsche Marke ist. Oh ja, das war auch ein tragischer Tag in meinem Leben. Aber das klingt irgendwie auch so deutsch. Ich weiß nicht, warum, ne? Ja. Ich habe als Kind auch mal, da war eine Geburtstagsfeier, irgendwie eine große Feier bei uns zu Hause und ich habe außen den Autos dann Strafzettel verteilt. Was? Vielleicht war ich auch eher so der Typ, der den Autos Strafzettel anhängt. Moment, aber haben Sie den Komma nicht gescheit gesetzt oder was war das Problem? Das ist ja Gedankenstrich und nicht ein Trennerstrich auf dem Nummernkennzeichen. Nee, also was war deine Logik des Strafzettels? Na, ich hatte kein Geld. Was? Nein, ich habe einen Strafzettel ausgestellt, weil ich Geld brauchte. Sie haben nicht fürs Parkticket. Ach, das war die Idee, dass du das einsammelst. Ja, klar. Ja. Ja, was denn sonst? Naja, hätte ja auch sein können, dass du sagst, nein, die parken da. Und aber hat da jemand gezahlt? Ich fand die Tanten und Onkels das so süß, dass sie dem kleinen Jürgen was bezahlt haben. So? Ich glaube nicht. Das war auch vielleicht ein bisschen so ein Bug dann, weil haben die ja dann erst beim Gehen und so und die kamen ja dann nicht wieder nur, um ihre Schulden zu begleichen. Aber ihre Schulden gleich? Der Jürgen ist so alt, der hat sein Taschengeld so verdient wie der Michel von Lönneberger, der das Gatter immer wieder zumacht. So verdient er sich Geld, der Michel von Lönneberger, weil es gibt immer so Gatter und die macht er dann auf, wenn einer kommt. Du wüsstest, mit was ich alles schon Geld verdient habe in meinem Leben. Ja, und was du ihm noch zusätzlich drei getan Dinge. Hast. Drei Dinge, mit denen Jürgen schon sein Geld hat. Platz 3. PHP-Programmierung. Okay, mit Schmerz. Das habe ich aber auch schon gemacht. Platz 2. Ich habe auf Staubsaugertüten Papierstreifen geklebt. What? Mit welchem Warum? Grund denn? Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, weil die von ihrer Bauart her einfach nicht stabil genug waren und dann haben die nachgebessert in der Fabrik, wo die... Das hat sich gelohnt? Und dann gab es da halt ein paar Hiwis, die da noch so Papierstreifen draufgeklebt haben. Okay. Und Platz 1? Platz 1 muss ich jetzt mal überlegen, was gibt's was wirklich Playmobil. Absurdes? Gibt's was wirklich? Ja, Playmobil, aber es ist ja nicht absurd. Aber ich habe bei Playmobil zum Beispiel Paletten zerlegt. Dominik, was sind deine Top 3 Sachen, wo du sagst, hat nicht jeder schon damit Geld verdient? Ich als Marketing-Experte. also ich glaube nicht, dass ich derart Spektakuläres anzubieten habe. Ich habe tatsächlich gejobbt im Supermarkt und habe da diverse Supermarkt-Geschichten zu erzählen. So zum Beispiel auf die harte Tour gelernt, was Trockeneis ist. Ja. Zunge zu Verbrennungen oder? Finger. Oder? Finger. Finger, ui. Ja, das hätte man da ja mal sagen können. Ja, das ist schon unsere Schuld. Ja. Aber welcher Supermarkt hat denn Trockeneis? Wirklich so ein richtig großer, so Großmarkt oder? Rewe. Was, die haben Trockeneis? 1999 auf jeden Fall. Krass, ja. Okay. Also ich, die Tiefkühllieferung kam an mit Trockeneis. Ah, dann so die Tiefkühllieferungen, okay. Und also für die Menschen da draußen, die ihr Leben auch verbracht haben und nicht wissen, was Trockeneis ist, ich weiß auch nicht 100%, was es ist. Ich weiß nur, es tut scheiß weh, wenn man es anfasst. Es ist halt so kalt, dass du dann richtig, also du hast halt wirklich Verbrennungen an der Hand. Also ich hatte wirklich halt leichte Verbrennungen, weil ich es halt dann entsprechend schnell losgelassen habe. Aber es ist nicht so, als wenn du Eis anfasst, oder es ist so kaltes Eis, dass du halt wirklich einen stechenden, heißen Schmerz sofort spürst. So. Das war nicht so schön. Nee. Nee, aber ansonsten, ich überlege jetzt gerade. Oder hast du einfach 3 gute Supermarkt-Anekdoten? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe immer ich war im Getränkemarkt auch eine Zeit lang. Und das war dann immer schön, wenn dann kurz vor 8 noch jemand kommt, um Jahrkorn zu kaufen. Also morgens oder abends noch schön? Ach so, ja, nee, schon abends. Weil ja. Ich meine, morgens wäre noch härter. Ne, beides. Also ganz ehrlich, ich arbeite zwar nicht in einem Supermarkt, aber habe beides schon mitgekriegt, wenn du in den Supermarkt gehst. Und? Neulich war auch ich will jetzt niemand schämen oder sowas, aber ich fand den Spruch schon sehr hart mit, ich kenne auch die Person nicht, aber der Spruch an der Supermarktkasse war dann auch ein, ja, mal Corona wegtrinken, da denkst du auch, uiuiuiui, so von innen desinfizieren, so, schon am Morgen, das ist schon... Also das Schönste, was quasi ein Alkoholiker jemals in Franken an Content produziert hat, ist immer noch das Interview von Radio Gong, dem Lokalsender hier, einem der Lokalsender, der quasi die im besten Bierempfehlungen, die Franken aufgerufen hat, mitzuteilen und dann ein sympathischer Kerl anruft, der sein Leben vielleicht auch nicht unter Kontrolle hat und vom Norma-Bier berichtet. Also wenn ihr quasi Norma, so wie der Discounter, und Bier eingebt bei YouTube, dann könnt ihr das hören. Kennst du das nicht? Nee, das ist gar nichts. Es ist es wert, glaubt mir einfach. Nein, das sagt mir auch nicht. Kennt ihr das, wenn dann so jemand so ganz nebenbei so droppt, dass er am Tag 8 Bier trinkt? So? Also so Edelkrone aus der PET-Flasche. Genau. Okay. Ja, ja. Nicht so schön. Großartig. Ja. Okay. Also Dominiks Top 3 ist nur 1. Und für nee. Ja, was hast du denn für Geld gemacht? Ich überlege gerade. Eine ADAC-Veranstaltung moderiert. Beziehungsweise war es so Showprogramm. Und also ein Bestand, also ich, das ist jetzt eigentlich gar nicht so ungewöhnlich oder so, aber ich glaube, eine Sache habe ich dann auch mir gedacht, so, das ist jetzt echt ein Scheißjob. Und zwar, das war eine Prämierung von Rennfahrern. Okay. Und die haben vormittags sozusagen die Jugend prämiert und abends dann die Erwachsenen. Und die hatten im Endeffekt nahezu das identische Showprogramm. Und dazu gehörte auch ein Konfetti-Regen. Und zwar so Show-Konfetti, wenn ihr das vielleicht kennt, das sind so Plastikstreifen, die so ganz langsam fallen. Mhm. Wenn man so Fernsehsendungen sieht, wo dann so, ne, so anscheinend so Papierstreifen oder sowas so ganz langsam fallen, das ist so ein ganz dünnes Folienplastik. Mhm. Und das kippt man aus und es fällt ganz langsam runter und schaut ganz toll aus. Und dann kriegst du das aber kaum von der Bühne runter. Und dann mussten halt Leute das Zeug von der Bühne runter regelrecht so wegpicken mit den Händen, nur damit es dann in die Kiste kommt, wieder hochgekippt wird und dann am Abend wieder ausgeleert wird und das Ganze nochmal zu machen. Hm. Und ja, solche Sachen gibt es natürlich öfter, aber ich habe auch gedacht, so ein, okay, ich habe da irgendwie mit diesem Auftrittssache jetzt nicht so nahe treten, Philipp, aber bei der, wie du jetzt ausgeholt hast, habe ich ein bisschen eine härtere Pointe erwartet. Nein, oh Gott, nee, gar nicht. Aber das war jetzt einfach was mir gleich okay, in den Sinn kam. Was noch? Ja, ich meine, irgendwie schreckliche Programmiersprachen auch schon benutzt. Also von daher auch das irgendwie die Traumata verarbeitet. Mir ist noch was eingefallen. Aber ja, bei der Verwandtschaft von mir so, also dann halt eher so für ein, zwei Mark, vielleicht mal fünf Stühle runtergeklopft. Das heißt, die so Nägel. Stühle runtergeklopft? Ja, das war halt die Bezeichnung dafür, dass man, wenn man einen Stuhl neu bepolstert, dann muss der Stoff runter. Und der Stoff auf so Stühlen, wie auch die Sofas, auf denen wir gerade sitzen, ist ja irgendwie am Holz festgemacht, in der Regel entweder mit Tackernadelklammern oder aber mit Ziernägeln. Mhm. Und bei den Nägeln, dann nimmst du halt so einen, oh Gott, frag mich jetzt nach dem Fachterminus, also so einen Nagelheber, den du dann mit dem Holzhammer unter den Nagel bringst und dann den so hochstemmst und dann mit so einem dann den Nagel rausziehst und das gleiche Spiel aber dann eben mit so einer Stechahle mit einer für die Klammern, genau. Und das war halt so der Deal dann von Verwandtschaft von uns, so ein hier, pass auf, der Stuhl 2 Mark, ein ganzes Sofa 5 Mark und dann irgendwie da Dominik, dazu da reißt's gleich. Ja, ich find's einfach zu geil. Seid großartig einfach. Das ist richtig gut. Welche Verwandtschaft? Also welche Verwandtschaft hatte denn so viele Möbel, dass ich dafür bezahlt habe? Nein, ja nicht selber. Das war beruflich. Ja, da ist halt Möbel bepolstert. Das ist jetzt in meinem Kopf immer absurder geworden. So ein riesiges Haus. What the actual fuck? Und warum so? Das ist so wie der Typ unserer letzten Folgen, der dann irgendwie die Wohnung voller Klaviere bzw. Flügel hatte, weil der so viele Flügel bestellt haben, weil sie es witzig fanden. Ich muss eher an Otto Walkes denken, der dann erzählt bei Otto der Außerfriesische, dass du ja den Teebeutel und das Papier und die Schnur und alles separat recyceln musst. So habe ich mir das vorgestellt. Das ist aber auf jeden Fall so. Das hat er auch recht. Ich habe auch mal geschauspielert noch, aber das habe ich schon mal erzählt, ne? Dass ich mal einen Inder vertreten habe vor der Kamera. Nee, okay. Und ich habe schon mal erzählt, dass ich Rallye-Pilot war, oder? Aber da habe ich kein Geld dafür gekriegt. Moment, was? Rallye-Pilot? Also für einen Religionsunterricht oder für ein Auto? Nein, ein Auto. Ist das sowas wie Abitur? Ich mache die Kurzfassung mit meinem Freund, dem Daniel, damals in Lauf bei der Frankenrallye mitgemacht. Und, was ist das für eine Rallye? Ne, das ist also eine Amateur-Rallye. Also Rallye-Sport. Auto-Rallye. Und wir haben damals eine Videokamera installiert hinten drin. Und du hast bei Rallye hast du immer Etappen, die du fährst. Ja, du fährst nicht quasi im Stück, sondern du fährst dann immer schnell eine Etappe und dann fährst du langsam zur nächsten Etappe und dann kommt quasi hintereinander, fährst du dann quasi nach dem Startschuss und wer halt jeweils die Zwischenzeit am schnellsten hat. Und wir kommen da hin und es ist ein super Stau, es gab offensichtlich einen Unfall und dann kurbeln wir das Fenster runter, damals musste man noch selber kurbeln. Und dann der Typ und der Streckenposten war auf der Kamera klar zu hören so und zu sehen, weil wir haben sie aufgenommen. Sagt halt, ey, da oben, jetzt halt hinter der Kurven am Berg, da passt er mal auf, da hat es gerade einen Nauskaut, da ist eine Ölspur, so ungefähr, da wegen langsamer fahren. Macht das Fenster wieder zu, Daniel und ich schauen uns an, hast du verstanden, was er gesagt hat? Und wir halt beide nein und haben uns halt jeweils auf uns, den jeweiligen anderen verlassen und ratet mal, wo wir rausfliegen. An der Ölspur? Genau an der Stelle dann auch verunglückt. Aber wenn wir gestorben wären, wäre das umso tragischer, weil es war wirklich, weil keiner von uns sich die Blöße geben wollte, zu sagen, dass er halt quasi es nicht verstanden hat. Abgrund der Dummheit. Ja, genau. Das wäre Darwin Award gewesen. Ey. Oh Mann. Autofahren ist eine gute Brücke zu unserem Thema, mit dem ich vor 10 Minuten mal angefangen habe. Ja. Ja, wisst ihr noch irgendwas von dem, was ich euch erzählt habe? Ja, er macht keinen Punkt. Der ist im Osten von Glasgow geboren. Wie heißt und, er? Das weiß ich doch nicht mehr. Teddy. Teddy. Seit Teddy denken kann, hat er einen Traum. Also seit gestern? Autofahren. Er will Fahrer werden. Egal wofür, egal für was, egal wo. Egal wofür und für was ist das Gleiche. Ne? Naja, also sein Elternhaus ist relativ typisch für die Gegend. Ballanag, keine Räder. Das stimmt. Ballanag ist so eine Gegend, glaube ich, die nennt man, das nennt man Housing Schemes in Glasgow. Also das sind so Viertel, wo die Leute so knapp über dem Armenviertel zwar jetzt nicht irgendwie unter der Brücke wohnen, sondern schon in Häusern und auch fließend Wasser haben und Strom, aber die so, also da, wo so ganz viele Sachen fürs Grundbedürfnis eigentlich fehlen, ja. So Supermärkte, Behörden und so, das ist da alles irgendwie nicht in den Vierteln, sondern die müssen da ganz weit mit dem Bus dann normalerweise fahren. Also es ist schon so, ich weiß nicht, Armenviertel trifft es irgendwie nicht richtig, aber ich habe jetzt auch keine richtig gute deutsche Entsprechung dafür gefunden. Der Vater arbeitet oft auf dem Bau, wo er auch ab und zu mal Material mitgehen lässt und das dann unter der Hand verkauft, um natürlich seine Familie zu ernähren und auch die. Was gibt's zu essen? Was hast du mitgebracht, Vater? Backsteine. Zement, Backstarkäse. Also er muss die Familie ernähren und Mutters heimliche Bingo-Sucht finanzieren. Also da Bingo-Sucht? Muss schon auch gib mir die nächste Zahl, gib mir die nächste Zahl. Ne, ich weiß, es ist tragisch, aber Bingo, um von Dingen süchtig zu sein. Ich weiß, das ist tragisch. Ja, es tut mir leid, aber Bingo ist einfach wirklich, sowas bin ich denkst, so ein Oma-Bingo-Style. Ist halt wirklich manche, was. Manche nageln Stühle. Dieser Adrenalin-Rush beim Bingo, das kannst du einfach nicht, also ich verstehe schon, wenn da jemand so gefährdet ist. Ja, aber weißt du, was ich gern wüsste? War das eigentlich ein christlicher Haushalt? In Glasgow schon sehr wahrscheinlich. Nett. Weil, also wurde könnte man fast den anders vorstellen, weil den muss ja Jesus total gemocht haben. Weil der war auch ein Märtyrer. Gott. Wir sollten es einfach lassen manchmal. Manchmal ist es einfach besser, nichts zu sagen. Ja, jetzt stirbt der Philipp. Ja. Gleich implodiert er. Also, wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ich schäme für seinen Witz, schau, wie er sich schämt. Jetzt kommen ihm gleich die Tränen. So ich schäme mich null. Die Tränen der Scham. Ich glaube, er feiert aber sich. Aber nichts zu ich sagen. Glaube, er feiert so sich einen Scheiß nicht. Zu haben. Ich liebe es wirklich, so Witze zu machen, wo dann wirklich alles bloß noch so ein, oh Gott, nein, das ist wirklich zu viel. Ich liebe das zu tun. Mich befriedigt das zutiefst. Gönn dir. Ja. Dominik, du weißt, dass du da so ein Zier hast, wenn du gähnst, ne? Ich habe gezogen. Echt? Aber achso, ich höre es trotzdem. Okay. Ja, das. Hallo? Ja, nee, stimmt, es wird aufgezeichnet. Das aber ich, freut jetzt die Leute, wie die es danach anhören. Mega gut. Egal. Egal. Mit 14 bekommt Teddy seinen ersten Job auf dem nahen Schrottplatz, wo er manchmal den Abschlepper fahren darf. Oh, ist er dabei nicht auch irgendwie sehr traurig, wenn er dann so Autos zusammenpressen muss? Nee, weil er darf ja den Abschlepper fahren. Also zumindest auf dem Platz, so zieht er damit so Autos von A nach B. Das und am Wochenende die Chicks in der Disco. Findet er schon richtig, richtig gut. Und dann kommt irgendwann mal ein Job rein, wo ein Auto abgeschleppt werden muss, das nicht auf dem Platz, sondern in der unmittelbaren Umgebung des Platzes, also in der Stadt, auf der Straße. Und er bequatscht seinen Chef so lange, bis der ihm erlaubt, dass er mit dem Abschlepper dahin fährt und das Auto holt. Aber Führerschein? Nein, er ist 14. Ja, aber es hätte ja sein können, dass du vielleicht. Damit 14 seinen Führerschein kriegt? Naja, aber es gibt doch so Treckerführerschein und sowas, den du relativ früh machen darfst, wenn du so bei den Eltern hilfst. Kein Führerschein. Und ich weiß auch nicht, wie das zur damaligen Zeit war. Alles klar. Kein Führerschein, aber es ist nur eine Meile ungefähr und er bequatscht seinen Chef und der sagt dann irgendwann, okay, aber wenn sie dich erwischen, ich weiß von nichts. Vor allem, aber dir lässt ihn allein fahren. Ja, klar. Ja, sonst könnte er ja nicht sagen, ich weiß von nichts. Ja, aber ihm halt vielleicht sagen, wo was. Na gut, wobei, wenn er den Schlepper öfter fährt. Ja, also das kriegt er hin, fahren super. Teddy ist begeistert hin und weg. Es ist sein Traumjob, ja. Es läuft aber nicht komplett glatt. Also er wird nicht. Fährt er in die falsche Richtung? Er findet das Auto, er wird nicht von der Polizei aufgehalten. Er hat ein bisschen Schwierigkeiten beim Anhängen vom Auto, also an dem Abschlepper. Er hängt es irgendwie ein bisschen komisch an, sodass bei jeder Bremsung das Auto hinten aufrollt. Hoppala. Ja, was jetzt beim Auto, das du auf dem Schrottplatz schleppst, mal nicht ganz so tragisch ist. Ach so, ist, das ne? war, na gut, aber ich wollte jetzt gerade fragen, wurde das Auto denn abgeschleppt, weil so ein, das steht jetzt länger nicht und der Schrottplatz ist der Platz, wo wir es jetzt mal abstellen, oder ist es ein, ja, das muss nicht verschrottet werden? Schrottplatz. Also er zieht so eine kleine Spur aus Blech und Glas hinter sich her, ne, von dem Parkplatz zum Schrottplatz, und aber das geht ja noch, ne. Er schafft immerhin das Auto zum Schrottplatz. Und als dann am selben Abend aber der Kunde auftaucht, mit hochrotem Kopf, völlig außer sich, stellt sich heraus. Das falsche Auto? Der Typ hatte zwei Autos. Eins diente als Organspender für das andere und die waren identische Marke, identische Farbe. Hätte jedem passieren können. Ja, ist halt dumm gelaufen. Ja. Ob deswegen der Schrottplatz wenige Wochen später schließt, weiß ich nicht genau. Ich glaube, daran lag es nicht, aber steht fest, Teddy hat seinen Job nicht lange und das ist sehr, sehr schade, weil er den Job schon ziemlich gefeiert hat. Na, aber schade, gerade wenn man in so jungen Jahren schon irgendwas findet, wo man sagt so, hey, das ist geil, ne? Das ist beneidenswert eigentlich. Aber war das wirklich ein, ich habe da so Bock drauf, oder wollte halt Geld? Er wollte einfach was fährt. Er wollte einfach fahren. Und das war, glaube ich, die einzige Möglichkeit für einen 14-Jährigen, an dem Lenkrad zu sitzen und zu fahren. Also er sucht jetzt jemanden, der ihn wieder fahren lässt. Der ihm einen fahren lässt? Ja. Er darf ja offiziell noch nicht fahren, also er darf nicht fahren gelassen werden. Er darf nicht fahren, das hält ihn aber nicht davon ab, mit dem Kumpel zusammen 30 Pfund zusammenzukratzen und sich am anderen Ende der Stadt ein Schrottauto zu kaufen, also irgendwie so Kleinanzeigen irgendwo. Und da ist er wahrscheinlich so 15 oder 16. Der Verkäufer ist ein bisschen skeptisch, ja, als da zwei so Halbstarke vor ihm stehen, aber naja gut, er kriegt Kohle für ein absolutes Schrottauto. Uniam non olet. Ist froh, dass das Auto weg ist und stinkt nicht. Nimmt die Kohle, sie nehmen das Auto. Sie schaffen es gerade noch so, einmal quer durch die Stadt, von da, wo sie das Auto gekauft haben, bis da, wo sie hinwollen, dann bleibt das Auto liegen und es bleibt auch endgültig liegen. Also es war eine gut angelegtes Geld. War eine, ja, richtig gute Investition. Ich musste immer an den Song von Johnny Cash denken, wo das Auto klaut. Der One Piece at a Time heißt der, glaube ich. Das klingt sozusagen die Story ist, er arbeitet, ich weiß gar nicht, irgendwie, also in der Automobilindustrie oder in so einer Garage, ich weiß es gar nicht genau, was es ist. Achso, und er klaut seine Teile. Er klaut immer einzelne Teile. Aber wenn mir das nicht auffällt, klaut er halt immer bloß ein Teil. Und es dauert halt Jahre. Und am Schluss baut er halt ein Auto zusammen. Und das singt er dann auch, ja, er hat jetzt halt ein Auto. Und die Sachen passen halt alle nicht zusammen, weil halt über die Jahre hinweg ja auch die Modelle wechseln. Und dann singt er auch am Schluss, ja, er hat ein Modell. Und dann singt er halt einfach laute Jahre nacheinander. Weil er ja sozusagen, sonst ist ja, du hast so ein, ich habe 79er Ford irgendwas, aber bei ihm zieht es nicht für Jahre weg. Das kenne ich gar nicht, das Lied. Weißt du, das klingt wie eine B-Seite. Ich musste jetzt gerade aber an Frank Drebin denken, der aus dem Gefängnis ausbricht und immer so ein kleines bisschen Dreck mit aus seiner Zelle, wo er ein Loch gräbt, immer so ein kleines bisschen Dreck mit in den Hof schleppt. Und naja. Ich spiele dann Baseball. Ja, auf so einem Riesenberg, so es wird dann immer mehr und immer mehr. Verteilt seit Essen in der Kantine. Gott, die muss ich auch mal wieder sehen. Also, das Auto ist liegen geblieben, der Schrottplatz dazu, ja, nee, das ist, glaube ich, nicht der Grund, warum sie es einfach da erstmal stehen lassen, wo es liegen geblieben ist, und es noch so eine Weile als, nennen wir es mal, Jugendzentrum nutzen. Also sie treffen sich da, sie schnüffeln ein bisschen Klebstoff im Auto und das ist so ein richtig gutes Ding halt da. In welchem Jahr sind wir gerade? So ein Treffpunkt, das ist eine gute Frage, irgendwie so 70, 75, 80. Okay. Er wird geboren, also 85 schon ungefähr. Okay. Moment, ich bin richtig gespannt, wo das jetzt hinführt. Ja, weil, vor allem, also der kann ja nicht mehr leben. Das ist ja so nah an unserer Zeit dran, dass man denkt, mit der Prämisse, was ich kann denn da mit Autos noch so spekulieren? Da müssen wir später mal noch drüber reden. Oh, okay. Also, sein nächster Job, Gabelstaplerfahrer. Mit dem Synonym Klaus. Auf der Baustelle von seinem Papa, also ein Job, den ihm sein Papa besorgt. Und auch der Job hält nicht lange. Wen hat er aufgegabelt? Ja, es ist mehr, er hat mehr was abgegabelt. Also er fährt sehr rasant mit diesem Gabelstapler über die Baustelle und ist eine Gefahr, nicht nur für sich selbst, sondern auch für alle anderen. Und deswegen hat er den Job nicht sehr lange. Es wäre jetzt einfach genial, wenn uns so die komplette Backstory, die man sich für, ich habe den Film nicht gesehen, aber für irgendeinen Fluchtfahrer wie aus Baby Driver oder sowas ausgedacht hat, uns erzählt, wie, ja, das ist eine historische Figur, dabei ist es einfach irgendwas, was er irgendwo gelesen hat, so ein Drehbuch oder so. Und jetzt mal gucken, wie lange wir das nicht merken. Das ist meine Geschichte, ich bin eigentlich aus Glasgow. Aber die, also an der Stelle passt es jetzt wirklich sehr gut. Ich habe euch im Vorgespräch, als wir, glaube ich, noch nicht aufgenommen haben, erzählt, dass ich auf den YouTube-Kanal von Saturday Night Live gestoßen bin. Und da sind echt Weltklasse-Sachen dabei. Oh, und ja. Eine der Sachen, wo ich wirklich also vor Lachen am Boden lag, ist Emma Stone spielt quasi die Schauspielerin, die die betrogene Frau in einem schwulen Porno spielt. Also quasi die Prämisse ist, dass gerade ein schwulen Porno gedreht wird. Und es gibt ja immer, in sämtlichen Pornos ist ja immer so, mein Stiefsohn, meine Stieftochter ist ja irgendwie so ein Ding so. Ja. Und sie versucht quasi Method Acting mäßig an diese Rolle ranzugehen und nimmt es unglaublich ernst und versucht so die Hintergrundstory von dieser Frau und sonst wie. Und also egal wie doof ihr denkt, dass das klingt, schaut euch das an. Und das würde ich tatsächlich mal in die Shownotes hauen, wenn du mich erinnerst. Das klingt doch gut. Weil es ist so unfassbar gut produziert, es ist hochprofessionell gemacht und Emma Stone ist einfach eine verdammt gute Schauspielerin und es ist zum Brüllen lustig, wie die gespannt. Quasi versucht, diese Rolle mit Leben ich zu füllen. Ich weiß zwar null, was das jetzt damit zu tun, weil du gerade gesagt hast, du bringst das an, weil es so gut zum Thema passt. Den Link habe ich nicht verstanden. Aber du hast irgendein Stichwort gesagt, was war denn das Stichwort? Baby Driver? Nein, die Rolle, genau, dass man sich quasi mit der Rolle quasi dann, genau, und deswegen okay. Achso. Ah ja. So wird ein Schuh draus. So ja, aber so assoziiert man sich ja immer mal hin. Ich verstehe. Also, weitere Gelegenheitsjobs, bla bla bla. Er muss ja irgendwie auch seine Klebstoffschnüffelsucht finanzieren. Er hat einen Traum. Auf ein Auto sparen und fahren. Und er ist eigentlich jetzt sogar ein bisschen vernünftiger geworden. Er legt sogar jetzt Geld für Fahrschulstunden zurück. Oh. Und legt dann auch mit 17 seine Fahrprüfung ab, problemlos. Nur um dann festzustellen, dass niemand einen Fahrer einstellt, der nicht mindestens mal ein Jahr lang seinen Führerschein hat. Ja. Diese Erkenntnis knickt ihn ziemlich und er geht ins Pub in der Nähe und betrinkt sich. Und ich tue mal jetzt ein Jahr lang und dann... Und dann habe ich am Motz Leber und dann kriege ich irgendwann einen Job. Erstmal einen Abend lang und da trifft er einen Herrn mit Namen Don Drummond. Und dieser Don Drummond, der betreibt zwei Eiscreme-Van-Routen. Routen. Ich habe heute irgendwie meine Aussprache. Verzeiht mir. Also könnt ihr euch unter dem Begriff Eiscreme-Van etwas vorstellen? Also so ein fahrender Eisverkäufer. Ding, ding, ne? Ding, ding, ding, ich habe da übrigens, das darfst du gerne nach eigenem Ermessen heute verwenden. Ich habe hier auf dem Soundboard. Boah, das ist ja einerseits gut, aber andererseits furchtbar. Und es ist hart auf rechts gemischt, liebe Leute. Also wenn ihr euch wundert, warum das jetzt bloß rechts rauskommt. Ja. Bei mir war es links. Interessant. Merkwürdigerweise. Bei mir war es auch links. Ah, vielleicht habe ich meinen Kopfhörer verkehrt rum montiert. Ja, oder du hast halt eine Rechts-Links-Schwäche. Nee, stimmt, aber guck mal, bei dir ist der Mikrofonanschluss, beziehungsweise du trägst das Mikrofon hier links. Von dir ist es aber rechts, also du hast wirklich eine Rechts-Links. Nein, alles gut. Also nur falls dir vielleicht nochmal der Begriff Ice Cream Van begegnet, könntest du, wenn du möchtest. Ja, aber Ice Cream Van muss ich natürlich immer an GTA denken und außerdem an den guten alten Simpsons-Gag. Ding, ding, ding, ding. Alles ausverkauft. Alles ist ausverkauft. Oh. Ding, ding, ding, ding. Oh, heißes Chili. Heißes mexikanisches, feuriges Chili. Wo die Kinder mitten im Hochsommer irgendwie voll traurig sind, dass der Eiswagen weg ist und auch, dass der Pool weg ist. Und dann kommt aber ein Chili-Wagen, der auch so Eiscreme-Musik spielt im Hochsommer und bietet heißes, feuriges Chili an. Sehr gut. Also dieser Don Drummond hat zwei von diesen Vans und er betreibt eben diese Routen, also die fahren entlang einer festen Strecke mit festen Stopps, das ist dann so eine Route, ne? Und die fährt aber man dann halt mehrmals mit hintereinander. Drogen zu tun? Hat nichts mit Drogen zu tun, geht um Eiscreme. Und also ist es so Eiscreme wie bei Pizza Connection? Geht um Eiscreme. Das okay. Kannst du nicht einfach akzeptieren, dass es einfach Eiscreme ist. Nein. Muss immer ein Verbrechen dahinter sein. Aber hallo, er hat Eiscreme-Wagen-Musik dabei. Das ist zu weird einfach, als dass ich das stehen lassen kann. Da hatte ich einfach Bock drauf. Ich habe Eiscreme-Van gelesen und da hatte ich Bock auf Eiscreme-Van-Musik. Also jetzt ich höre sowas denn immer stundenlang. Ich hoffe auf Spotify und gucke mir so eine Eiscreme-Wagen-Musik. Das wäre mein Method Acting. Das wäre aber mal geil, so auf YouTube oder so irgendwie so 36 Stunden Playlist zu so verschiedenen Eiscreme-Wagen, nur Musik. Ich habe neulich eine schöne Playlist, das brauche ich euch jetzt nicht erzählen, weil von euch hat keiner Sons of Anarchy geguckt, ne? Nope. Egal. Dann erzähle ich es euch nicht. Wenn jemand die Anekdote gerne wissen möchte, der weiß, wovon ich rede, dann schreibt mich bitte an. Was ich sehr gut finde dagegen, als Playlist auf YouTube hat jemand die von Rick and Morty einen 10 Stunden langen Snack Jazz Playlist gemacht oder ein Video. Also, ich versuch's nochmal. Dieser Don Drummond mit diesen Ice Cream Vans sitzt auch in dieser Kneipe. Der ist so ein bisschen so ein komischer Typ, der bezeichnet die Kneipe auch als sein Büro, weil er eigentlich quasi seine Vans, da sind Fahrer und Verkäufer, die das für ihn machen, und er hockt eigentlich nur in der Kneipe und säuft und schneidet mit Geschichten auf und erzählt den Leuten irgendwelche Märchen über andere Leute, die er angeblich umgebracht hat und keine Ahnung. Also es ist ein wenig so. Okay. Aber du sagst, es wird voll positioniert sich so ein bisschen als Gangster, aber es glaubt ihm eigentlich keiner. Aber so richtig trauen tut ihm eigentlich auch keiner. Also es ist so dieser eine wirde Typ in der Kneipe. Ich meine, das haben ja die meisten Kneipen, haben ja so einen wirden Typen, wo du nicht genau weißt. Ja, aber die meisten dieser wirden Typen haben ja jetzt kein Eis-Imperium am Laufen. Ja, Imperium würde ich jetzt auch nicht sagen, aber es wirft genug ab, dass der in der Kneipe und handelt mit Eiscreme. Mit etwas flüssigem Mut auf dem Tacho bittet Teddy Don nun lallend um einen Job als Fahrer. Mut auf dem Tacho? Oh, das ist auch ein ganz besonderer Satz. So, der lacht ihn aus, ja, weil eigentlich jeder hier in der Gegend weiß, dass der Bub klebstoffsüchtig ist und ein Taugenichts und eigentlich nicht sehr zuverlässig und nicht sehr lange in seinen Jobs auch. Also es ist ein offenes Geheimnis. Deswegen lacht er ihn erstmal aus, aber er lässt es dann nochmal ein bisschen sich durch den Kopf gehen und meldet sich tatsächlich am nächsten Tag nochmal bei Teddy und sagt, okay, alles klar, ich stelle dich doch ein als Fahrer. Ich brauche einen Fahrer und du kommst mir gerade recht. Okay. So, du bist schon auch ein bisschen in lauer Stellung, ne? Ja, oder also ist es die Origin-Story von Vanilla Ice, oder? Das Thema Eiscreme würde ich dann doch tatsächlich nochmal kurz ein bisschen ausführen wollen. Ach was? Ja, würde ich gerne. Das ist nämlich Heroin. Nein, es ist Eiscreme. Oh. Eiscreme sind doch Waffen. Waffeln? Ja. Bei oder? Pizza Connection. Ah, okay. Da kannst du mal anrufen und sagen, ich hätte gerne Eiscreme, welche Sorte denn? Und je nachdem, welche Sorte du bestellst, kriegst du halt dann entweder so eine Bombe oder einen Raketenwerfer, mit dem du dann halt hab ich nicht gespürt. Die Pizzerien von deinen Konkurrenten in die Luft jagen kannst. Tatsächlich, Speiseeis gibt es schon sehr, sehr lange. Wahrscheinlich gab es das erstmals in China irgendwie. Auch die Römer haben sich interessanterweise von Schnellläufern Eis aus dem Gebirge holen lassen und haben dann irgendwie Früchte drauf und haben das irgendwie serviert. Also fand ich auch sehr, sehr weird. Haben wir schon mal drüber gesprochen oder habe ich mich da bloß mal intensiv eingelesen? Könnte mich nicht erinnern. Okay. Also so die ersten Eiscreme-Vorläufer waren eigentlich keine Creme, sondern es war eher so Sorbet, also so Eis und halt Frucht. Und Speiseeis, so wie man sich's vorstellt, wie wir es heute kennen, ist wahrscheinlich eher so aus dem 15. Jahrhundert, aus der Türkei vermutlich. Also es gibt ein paar Varianten und Vorstufen, ähnliche Sachen, aber ich glaube, man ist sich halbwegs einig, dass in der Türkei so das erste moderne Speiseeis produziert wurde. Ungefähr im Jahr 1850 brachte ein Italiener namens Gatti das Gelato dann auch nach England. Und der stand dann da mit so einem bunt bemalten Holzwagen in einem Park in London herum und hat sein Eis in so kleinen Papiertütchen verkauft. Das waren die sogenannten Penny Licks. Und die Eisverkäufer wurden auch Hokey Pokey Man genannt. Kommt irgendwie vom italienischen Satz Gelati Ecco un Poco. Hier ein bisschen Eis. Ah. Und tatsächlich wurde so auch das Eis zum Mitnehmen erfunden. Also hier so einer, der in London irgendwie im Park rumsteht und in kleinen Tütchen das Eis. Aber ich wollte gerade sagen, du sagtest, jetzt sind Papiertüten verkauft. Es waren, bevor es Waffeln waren es Papiertüten, so irgendwie so kleine Tütchen. Also das war dann so gefaltet, wie man sich so eine, die Frau auf dem Markt gibt einem Kirschen mit Tüten vorstellt. So stelle ich es mir vor, ja. Okay. Und das Zeug war der absolute Knaller. Also die Engländer sind da super drauf abgefahren. Ja. Das hat sich mega schnell rumgesprochen. Die Leute sind morgens schon immer in den Park, um diesen Mr. Gatti zu suchen, weil sie Angst hatten, dass er später dann kein Eis mehr hat, dass er ausverkauft ist. Das ist dann natürlich auch schon eine selbsterfüllende Prophezeiung, ne? So wurde das Frühstückseis erfunden. Nein. Gute alte Frühstückseis. It's not a thing. Finde ich schon. Ja, doch, kannst schon. Es gibt den Begriff Frühstückseis, habe ich tatsächlich auf Google auch Dinge dazu gefunden. Aber eigentlich dachte ich, ich hatte es mir gerade in dem Moment ausgedacht. Sorry für die Unterbrechung. Mich hat irgendwie gerade hier Siri mit, danke, ich habe deinen Suchbegriff gefunden. Du suchtest gerade nach Scooter. Ich habe dir 4 Kilo Frühstückseis bestellt. Ja. Ich habe eine kleine Eismaschine Also so eine passive, wo man einfach so ein... Eine passive Eismaschine? Ja, also eine... So passiv-aggressiv? Nein, es gibt aktive, die kühlen selbst, und es gibt passive, du musst halt so ein Teil in den Frost packen. Ja, so eine habe ich auch. Genau, und ich habe halt so eine kleine, da kommen halt so 3-4 Kugeln Eis raus, und es ist irgendwie schon ganz geil, so richtig im Hochsommer, morgens in sein, einfach sein so Morgen-Joghurt-Müsli-Gedöns dann einfach da reinzuschmeißen. Hm. Weil dann hast du einfach... Interesting. Ja, also ich... Was wir da immer machen, ist alte Weihnachtsmänner und Osterhasen irgendwann zu Schokoreis verarbeiten. Ja, ja, das ist tatsächlich... Und was natürlich auch immer geht, da braucht man keine so fancy Eismaschine oder irgendwas. Ach, ne, kriegst du ja für 20 Euro oder so, solche Dinge. Wenn du halt einen Mixer hast, hier schön Bananen. Wenn du überraffelt Bananen hast, schön einfrieren und dann zack in den Mixer und dann gib ihm. Sehr gut. Sehr gut. Also, dieser Monsieur Gatti bekam mehr und mehr zu tun und kommt dann natürlich auf die Idee, ey, ruf ich doch mal in der Heimat an und schau mal, ob nicht da noch ein paar mehr Leute nach England kommen wollen und Eis verkaufen. Ei, Baba. Von London aus begann dann der Siegeszug der Eisbären. Ja, aber warum will er denn das machen? Da hat er ja Konkurrenz. Ja, weil es so viel Nachfrage ist. Also das kann ja, er alleine gar nicht befriedigen. Ja, aber, der, ja, aber ist ja, mal, du bringst die Familie, der Familie unter. Die Familie. Okay. Ja, also es startet jetzt tatsächlich auch in London so der Siegeszug der Eiscreme über die ganze englische Hauptinsel, auch dann bis nach Schottland. Mhm. Ich glaube, der Punkt wäre ja auch, das würden ja auch so Leute nachmachen, ob das dann deine Verwandten sind oder nicht. Und dann sagst du, hier lieber den Verwandten. Und kaum 20 Jahre, nachdem der da zum ersten Mal im Park stand, gibt es schon in jeder größeren Stadt in England Leute, die irgendwie Eis verkaufen. Also es ist ein Rekord. Verdächtiger Siegeszug durchs Land. So, was ist jetzt der andere große englische Exportschlager? Der in welche, wohin? So grundsätzlich. Tee. Naja, kommt jetzt drauf an. Also wirklich Großbritannien oder England, England oder Commonwealth? Mach's nicht so alles kompliziert. Es war nur ein schlechter Scherz, denn die Antwort ist Hooligans. Ich finde es gut, wenn ich so Scherzfragen stelle und dann so eine super, super ehrliche, durchdachte, wissenschaftlich analysierte Antwort. Ja, aber bei mir regst du dich mit den Märtyrer auf. Nein, finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Die Hooligans gab es auch schon Ende des 19. Jahrhunderts, meist irgendwelche aufständischen Jugendlichen, von denen sich einer als Eiskäufer ausgab und dann zu so einem Eisverkäufer hin ist. Und wenn der dann die Abdeckung von seinem Eiswagen geöffnet hat, dann kam so ein ganzer Mob schreiender Halbstarker an und dann haben die irgendwie Steine da reingeworfen und haben den halt irgendwie traktiert und fanden das halt total lustig. Jugendliche halt. Okay. Engländer halt. Ja, von Grundengländer, oh Mann. Ja, naja, wie das halt so ist, ne? Die Punks, ja, die da, aus den Jugendlichen muss einfach dieser Tatendrang manchmal auch in etwas Desaströses, Destruktives. Ja. Also, das ist einfach so. Es ist auch nicht witzig, also auch diese Eisverkäufer finden das natürlich nicht witzig, weil wenn dir einer einen Stein in deine Eisdings reinwirft, dann ist der komplette Tag gelaufen, so dann ist das kontaminiert, dann kannst du es nicht mehr verkaufen. Und das ist schon auch ordentlich Geld dann, was da irgendwie nicht verdient werden kann. Und klar ist eigentlich, dass die Italiener sich das dann auch nicht gefallen lassen wollen. Und so kommt es dann auch hin und wieder vor, dass die abends dann so ein paar Männer zusammentrommeln und dann nochmal durch die Straßen ziehen und nach den Übeltätern vom Tag suchen. Und es gibt dann auch, ja, so zivilisierte Auseinandersetzungen, Hashtag Straßenkämpfe, habe ich jetzt hier stehen. Also es gibt fliegen die Fäuste mitunter. Okay. Ja. Und es dauert nicht lange, dann gibt's auch bald dann die ersten Tallies. Also das sind so kleine Cafés, die hauptsächlich Eiscreme verkaufen, die da so dann in den Städten entstehen, die dann sehr schnell auch zu so Treffpunkten für Jugendliche werden. Weil die hocken da, also die haben meistens sehr, sehr lange offen, haben meistens auch am Wochenende offen, wo andere Sachen nicht offen haben. Und die Jugendlichen hängen da halt dann nächtelang ab und lecken Eis, knutschen, saufen, rauchen. Das gute Leben. Und trinken Ginger Ale. Das ist noch so ein fancy neuer Trend. Mm. Klingt jetzt nicht so verkehrt. Klingt nicht so verkehrt. Ich finde Ginger Ale ist so gut. Ja, aber wie immer, wenn die Jugendlichen halt gerade was für sich entdecken und es feiern und toll finden. Kommen die blöden Erwachsenen. Genau. Und sagen, also, dass die Jugend verdirbt durch Moral. Andersrum, die Moral die Mangel an Moral verdirbt die Jugend. Das ist genau die richtige Richtung, ne? Also zum einen hat es einmal bis spät in die Nacht offen, ne? Es gab noch keine Sperrstunde und dann auch noch sonntags, so, ja, heiliger Ladenschluss, Batman, machen die vor gar nichts halt. Und die Engländer sehen da aber eine große Bedrohung insgesamt für die Jugend, denn naja, die verrohen da, ne, und hängen das da ab. Gelecke, und die ganzen ja, Gelecke. Und es ist kalt. Ich meine, ich wäre vielleicht auch ein bisschen pikiert, wenn so 12-, 13-jährige Mädels ihre Körper verkaufen, nur um dann sich im Laden ums Eck Eiscreme und Ginger Ale leisten zu können. Aber dafür kann weder der Laden noch das Ginger Ale noch das Eis was. Also. Ja, aber da hast du halt, weißt du, da hast du ein Feindbild, ja. Und rechtlich kann keiner was unternehmen. Also da ist jetzt nichts Verbotenes dabei. Ich meine, das ist ein Laden, der offen hat und Eiscreme verkauft. Und es ist aber ein, wie soll ich sagen, es ist so ein Streitthema in der Stadt, ja. Und Glasgow ganz besonders entwickelt sich irgendwie zur absoluten Eiscreme-Krawallstadt, ja. The actual fuck. Ja. Also Eiscreme-Krawall habe ich auch in meinem ganzen Leben echt. 1970 titelt die Tageszeitung in Glasgow Ice Cream Hell. Nein. Und fordert die Politik auf, Lizenzen, Auflagen, irgendwas zu tun, um diese Vorherrschaft dieser Tallies irgendwie. Es gibt ja immer diese, dass die Generation immer, also dass die Elterngeneration sich immer das echauffiert, was quasi die Jugend jetzt wieder verbot. Aber dass Eiscreme tatsächlich in dieser langen Liste von Dingen ist, zusammen mit Büchern und dem Internet und Handys und dem Discman und dem Walkman. Und ja, aber Eiscreme, da hätte ich Geld gegen gewettet. So. Der gemeine Schotte ist ja jetzt vielleicht eher so der Typ Selbstjustiz. Und so um 1910 herum gibt es dann schon auch öfter mal einen Mob besorgter Bürger, der mit Knüppeln und Fackeln loszieht, um mal so einen Telly in Schutt und Asche zu legen. Alter. Das ist geil, oder? Ja, das ist geil, so, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, das ist echt krass. Meistern, besorgte Eltern gegen Eiscreme. Die besorgten, ja. Ey, wenn es genau da schon WhatsApp-Gruppe gegeben hätte von den Eltern. Ui. Meist sahen die Inhaber daraufhin ihren schottischen Eiscreme-Traum dahinschmelzen und sie zogen zurück zu Mama ins italienische Mutterland. Ich glaube, Maman ist ein wenig nördlicher. Habe ich Maman gesagt? Ich wollte Mama sagen. Wurscht. Als sich dann so langsam der Erste und dann auch der Zweite Weltkrieg dann anschleichen, ist es eh mit vielen Lebensmitteln eng und dieser Eiscreme-Hype, der kriegt da so ein bisschen Dämpfer, also das flaut dann eh. Ist ja auch einfach ein Luxus. Genau, flaut dann eh wieder ein bisschen ab, also es erledigt sich so ein bisschen von selbst das Thema. Und bis in den 1950er Jahre dümpelt so das Eiscreme-Geschäft in Schottland ein bisschen vor sich hin, also ist noch da, aber ist jetzt kein großer Hype mehr. Und Dings. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das in England gewesen, weil in Deutschland war ja dann hier schön Wirtschaftswunder. Ja, ich denke, das ist in England und Schottland tendenziell auch so, vielleicht ein bisschen zeitverzögert, ja. Aber denk schon auch. Also es fängt da auch die Zeit der fahrenden Eisverkäufer schon an. So, Glasgow wuchs, wie ich es gerade schon erklärt habe, nach dem Krieg mit diesen Housing Schemes, Siedlungen irgendwie in die Breite und das waren Viertel, wo es halt keine Shops gab. Und da haben natürlich diese Eiscreme-Vans dann eine große Chance gesehen, diese Viertel abzufahren. Und bis ins Jahr 1960 wurde jede Straße rund ums Stadtzentrum der schottischen Hauptstadt regelmäßig von einem festen Eiscremewagen heimgesucht. Also überall in der Stadt, in den Außenbezirken vor allem, wo die Leute wirklich gewohnt haben, sind diese Wagen rumgefahren. Und die waren dann natürlich auch nicht nur auf Eiscreme beschränkt, sondern die haben dann ganz schnell gespannt, dass sie da halt auch Softgetränke, Kippen, Zucker, Brot, alles Mögliche verkaufen können. Eigentlich ein bisschen wie heute, was die Leute von der Tanke mal eben noch holen. Nur, weil dass die Tanke hier halt bei dir vor der Haustür vorbeifährt. Genau, weil halt gerade hier in Bayern die Sachen ab 8 halt nicht mehr offen haben. Ne? Also ich habe jetzt hier auch stehen, das Geld saß locker, was natürlich auch ein bisschen Quatsch ist, weil die waren grundsätzlich, die Leute dort hatten jetzt nicht wahnsinnig viel Geld. Aber du hattest keine Konkurrenz. Die hatten halt wenig Möglichkeiten, wenn sie nicht dann ewig mit dem Bus in die Stadt fahren wollten, ne? Und haben dann in diesen fahrenden Dingen, das war ja auch teuer, also der Vergleich mit Tankstellen ist gar nicht so schlecht, ist ja auch teurer als in einem normalen Ladengeschäft, das haben die dann irgendwie auf sich genommen, weil es halt saubequem war. Wenn der Wagen bimmelte, kamen Kinder wie Erwachsene herangelaufen und die Kasse klingelte. Das wäre jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt für ein Dings gewesen, aber das kannst du ja später im Schnitt nochmal. Ja. Besonders auffällig waren dabei die beiden italienischen Familien Marchetti und Cornacci. Die kauften Eiscreme-Vans im großen Stil und schickten sie auf die Straßen, meistens in so einem Leasing-Modell. Also, später mehr. Bis in die Mitte der 1970er Jahre hatte jede dieser beiden Familien rund 30 Fahrzeuge in Glasgow im Einsatz. Also 60. Allein in Glasgow? 60 Eismobile, fahrende Gelddruckmaschinen. Also war wirklich ein Bombengeschäft. Aber auch dazu kommen wir gleich noch. So, das mal so der kurze Einschub zum Thema, weil ihr euch gewundert habt, warum ist der Typ jetzt hier so Eiscreme-Van, warum ist das das Ding und warum verdient er damit Geld? Das war jetzt die Backstory dazu. Ja. Was wäre denn etwas, wo du sagen würdest, das findest du geil, wenn bei dir rumfahren würde? Vorbeifahren würde? Ja. Und ja, zocken wir natürlich hier in Nürnberg, beziehungsweise du bist öfter auch in Nürnberg unterwegs. Es gibt Foodtrucks, es gibt ja, nicht aber auch die fahren so ja auch nicht bei dir vorbei. Nee, es gibt auch so diese ganze Lieferangebote und sowas. Von daher ist es, glaube ich, auch schon nicht mehr ganz so groß, wie es früher war. Aber welche Sache würdest du sagen, fehlt noch? Etwas, wo du sagen würdest, das wäre gut, wenn noch rumfahren wird, wo man mal zu der Möglichkeit hätte, mal zu oft zu also treffen. Tatsächlich hätte ich echt nichts dagegen, wenn bei mir ab und zu mal ein Eiscreme-Auto vorbeifahren würde. Also wirklich Eiscreme. Fände ich geil, würde ich. Und dann eher so ein steckerles Eis, also so ein fertig abgepacktes oder so einzeln? Na, wenn dann schon richtig, ja. Also ich esse schon auch steckerles Eis, wenn nichts anderes da ist. Aber gewünscht. Der richtige Genuss wäre natürlich schon ein geiler Bio-Eis-Wagen mit richtig coolen Sorten. Aber das, ich kann mich erinnern, also haben eure Verwandten das gemacht? Weil du kannst ja solche Fahrzeuge dir auf Geburtstage zum Beispiel einladen. Ich kann mich erinnern, dass ein Onkel von mir in Rheinland-Pfalz, schöne Grüße an Simon, dass der halt irgendwie 50 geworden ist oder so und halt sich dann so einen Wagen bestellt hat vor Ort. Ja, ja. Das war richtig geil. Nein, kenne ich jetzt von keiner Feier. Kenne ich aber, mein Arbeitgeber hat es mal gemacht. Hat mal im Sommer auf dem Parkplatz so einen Wagen herbestellt. Dann gab es Eiscreme für alle. Jetzt, wo du sagst, meiner auch. um deine Frage zu beantworten, ja. Philipp, ich wohne ja etwas draußen am Lande ja. und tatsächlich vermisse ich etwas die Lebensmittelliefer-Service-Möglichkeiten, die Stadt bietet. Ah ja. Also so dumm, wie es klingt, aber tatsächlich würde ich mich über einen guten Pizza-Liefer-Service freuen. Das stimmt, ein guter Essenslieferdienst. Ja. Aber Lieferdienst, würde ich nochmal sagen, ist nochmal was anderes als jemand, der wirklich so mit einem Angebot vorbeifährt und du dir dann überlegst. Dann was, ist meine was Antwort ich Käse. Ich hätte gern einen Käsewagen. Oh, aber sozusagen so eine mobile Käsetheke sozusagen. Ah ja, Müsli, wäre auch geil. Auf seiner ersten Tour mit diesem Eiscreme-Van lernt Teddy, wie schwierig es ist, mit einem Van voller Limonade und anderen zerbrechlichen Dingen um eine Kurve zu fahren. Sehr schwierig. Naja, um die Kurve zu fahren ist nicht, aber danach, dass er halb bleibt. Aber er stellt sich tatsächlich ganz gut an und kriegt da recht schnell den Bogen raus. Und also zumindest beim Fahren, beim Verkaufen ist er eher so ein kleiner Honk. Bei seiner ersten Kundin schafft er es zum Beispiel nicht, 4 Posten aufzuaddieren, sodass er dann am Ende alle Waren einzeln kassiert. Also das ist jetzt für einen Verkäufer vielleicht schon ein bisschen schwierig. Aber es ist ja eigentlich gar nicht so richtig seine Aufgabe zu verkaufen, denn er hat noch jemanden mit im Van. Er ist ja eigentlich hauptsächlich der Fahrer. Und er hat noch eine 16-jährige Karen mit an Bord, die schon das mit einer gewissen Routine macht und die ihm auch ganz viel beibringt, schon gleich am ersten Tag. Eine Karen, so schlimm. Ja. Aber ich habe eigentlich auch krass, wenn du überlegst, wie alt ist er? Jetzt müsste er 17, 18. Naja. Ich glaube. Aber du schickst einfach einen 17- und 18-Jährigen mit so einem Van los, der auch nicht ganz leicht zu fahren ist, und lässt sie den Kram verkaufen und brennt dann einmal quer durch die Stadt. Das ist schon irgendwie auch geil. Times. Ja, naja, und das Krasse ist eigentlich, dass die 16-Jährige da schon auch sehr routiniert ist und eigentlich schon richtig Erfahrung hat in dem, was sie da tut. Und deswegen dem Teddy da auch noch einige Tricks beibringt. Zum Beispiel Summen bilden. Zum Beispiel. Also er war tatsächlich nach dieser ersten Kundin, war er sicher, er schmeißt am Abend hin. Ja. Aber er wollte nicht mehr wiederkommen am nächsten Tag. Oh, aber dadurch, dass sie ihm dann doch recht viel vermitteln kann, stellt er sich schon sehr schnell, sehr viel besser an, lernt dazu und ist am Abend dann eigentlich positiv gestimmt und kreuzt auch am nächsten Tag wieder auf. Er unterschreibt tatsächlich einen Arbeitsvertrag für 6 Tage pro Woche mit Arbeitszeiten von 4 Uhr nachmittags bis halt dann meist nicht jetzt ewig spät in die Nacht, aber so 10, 11 oder was, bis die da. Aber ist das die übliche Zeit, dass sie rumfahren, oder fahren die auch vormittags rum? Und er macht halt die Nachmittagsschicht? Nee, das ist so die übliche Zeit, wo die rumfahren. Okay, weil tagsüber arbeiten ja die Leute. Und dann, genau. Alles klar. Natürlich ist es gesetzlich nicht okay, dass hier zwei Minderjährige, also dann war er vielleicht doch noch 17, dass hier zwei Minderjährige eine Verkaufsstelle leiten. Aber das ist so die Art von Gesetz, über die eigentlich jeder schottische Polizist locker wegsieht, solange sich keiner beschwert. Ich meine, wir sind hier irgendwie in den 80ern, ne? Also da ist jetzt auch noch kein Sicherheitsgurt und so irgendwie im Auto und also da sind die Zeiten noch ein bisschen anders. Naja, ich glaube auch vor allem, dass du, wenn du dir denkst, oh, hier ist jetzt nicht so der geilste soziale Punkt, beziehungsweise so die Zukunftsaussichten für alle ist jetzt nicht das Nonplusultra und wenn da eine ein bisschen früh, aber einen sicheren Job hat, dann und da ist nichts, dann schaust du lieber drüber weg, als wenn du denkst, oh, das ist ein Problem. Ja, und ich glaube tatsächlich, es gab schon Sicherheitsgurte im Auto, aber die Sicherheitsgurtpflicht war noch nicht so etabliert. Das, ja. Ja, ja. Hat ja Volvo, musste mich, glaube ich, gepusht. Ich musste mich selbst korrigieren. Ich glaube, Volvo hat auch irgendwie diesen Drei-Wege-Gurt oder irgendwas erfunden. Drei Wege? Und hat aber nie ein Patent angemeldet, weil sie es irgendwie gleich freigegeben haben, weil sie gesagt haben, das sollen alle bitte einbauen und nachbauen. Ja, Volvo hat, glaube ich, etliche Patente in Sachen Sicherheit. Ja, aber die haben sozusagen, ich glaube, die haben explizit es nicht angemeldet oder haben es freigegeben. Ja, du hast recht. Ah ja, okay. Ich habe jetzt bloß gedacht, du jetzt irgendwie einen Kontrapunkt. Aber so. Na, alles gut. Ja, ja. Da habe ich dich nur falsch verstanden. Sorry dafür. Also, Teddy, 17, vorläufige Fahrerlaubnis, wird als Fahrer engagiert, lernt gleich noch Eisverkäufer mit dazu. Also irgendwie schon hat sich jetzt ganz gut ergeben für einen, der eigentlich einfach nur fahren will. Und das hat jetzt auch noch den charmanten Vorteil, dass er zu Uhrzeiten, wo er sonst in der Kneipe sein Geld versoffen hätte, zukünftig arbeiten muss. Und da er ja auf dem Auto sparen will, kommt ihm das eigentlich auch ganz, ganz gut gelegen. Win, win. Und Klebstoff schnüffeln ist wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr ganz so viel. Hat er, glaube ich, jetzt auch ein bisschen bei, ja. Und hat er, überhaupt ich, verliebt er sich jetzt ja eh in seine Kollegin? Das würde ich so nicht sagen. Was seine Kollegin sich in ihn verliebt? Das würde ich so auch nicht sagen. Oder er verliebt sich ins Auto. Er verliebt sich ins Eis. Nach nur 3 Monaten, und das ist ein Zeichen dafür, dass er seinen Job wohl sehr gut macht, fragt ihn sein neuer Chef, ob er nicht die Urlaubsvertretung übernehmen will. Also das bedeutet, dass er nicht, dass er dann tagsüber zwei Autos in der Kneipe hocken und saufen muss, und nein, sondern dass er eben den Wagen auch noch versorgen muss. Also dass er den natürlich abends irgendwie die Kühlung an den Strom hängen, dass er den aber auch sauber machen muss und damit zum Großhändler fahren und Ware besorgen und so. Ne? Oh, das ist ein guter Punkt, ne? Wenn du so diese fetten Kühlaggregate hast, die liefern auf Batterie oder? Ich weiß nicht, ob da der Generator, ob da irgendwie ein Motor einfach weiter lief oder so. Das kann ich dir nicht genau sagen, wie das da lief. Oh ja, gut. Das wissen bestimmt ein paar Hörende und schreiben es hier unter die Folge drunter. Aber gut, die mussten abends dann an den Strom. Also wahrscheinlich wurden die schon erstmal mit Strom, aber das ja, kann gut, nicht. Aber andererseits, du willst hier vielleicht auch einfach vielleicht wurden die über auch Nacht einmal mit Strom ordentlich runtergekühlt und genau. Dann tagsüber mit dem Aggregat oder so. Ich weiß kühl gehalten, nicht. Ich weiß es nicht genau. Ja. Aber das können uns bestimmt Leute, die in dem Branche in der Eiscreme-Van-Szene unterwegs sind, können uns das bestimmt genauer erklären. Also er muss zum Großhändler auch, um Ware zu besorgen. Cash and Carry heißt es ja auch üblicherweise in England, Schottland. Und das ist aber eigentlich mehr als ein Großhandel in dem Fall, sondern das ist schon fast so ein bisschen eine Community. Was? Das 50 Ices verkauft nämlich nicht nur Waren, sondern die vermieten auch überdachte und bewachte Parkplätze für diese Ice-Cream-Vans. Naja, weil du ja da mit Strom und so, das hat auch nicht jeder Haushalt einfach so da. Und du willst ihn ja auch nicht irgendwo in der Wohnsiedlung vom Haus stehen haben, sondern du hättest ihn ja gerne irgendwo sicher und bewacht. Ich bin bloß ein bisschen irritiert, weil du hast gemeint, die zwei Familien beherrschen das, oder war das in London, die zwei? Sie dominieren das. Das dominieren heißt, das heißt nicht, dass sie die einzigen sind. Ich würde davon ausgehen, dass wenn, also keine Ahnung, wenn ich jetzt mir anschaue, Gorilla Lieferservice hat ja auch eigenes Warenhaus. Also ich bin etwas irritiert, dieser Don Drummond, Don Drummond gehört nicht zu diesen zwei Familien. Genau, der muss quasi, der hat keine eigene Infrastruktur. Das ist quasi ein Freier. Das ist ein genau. Er hat zwei Vans und die anderen haben jeweils 30. Okay. Ja, ja. Die jetzt, 30 okay. haben halt auch ihren eigenen Parkplatz, ihre eigenen. Die haben ihren eigenen Großhandel, mehr oder weniger, genau. Das ist ja tatsächlich, dieser Großhandel ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, ne, für so Leute mit einzelnen oder wenigen Vans, weil die, da können sie einen Wagen unterstellen, da kriegen sie alles, sie kriegen eine gewisse Sicherheit, und diese Sicherheit geht meistens dann auch mit so einer Einkaufsverpflichtung einher. Also da stehen 14 Vans, die werden da halt bewacht und dürfen da parken, kriegen Strom, dafür müssen sie aber all ihre Sachen über diesen Großhandel beziehen. Und jetzt ist hinter diesem 50 Ices steckt noch eine andere italienische Familie, das spielt jetzt keine so große Rolle, aber die sind eigentlich da relativ fair, also die haben jetzt keinen horrenden Aufschlag auf ihre Waren, andere, wie zum Beispiel die Marchetti-Familie, die leasen die Vans an die Fahrer. Ja, also denen gehören die Vans, die verließen die an die Fahrer und die zwingen die Fahrer quasi, die Waren bei ihnen zu kaufen. Aber mit einem Aufschlag von irgendwie 10-20%. Also richtig, richtig teuer, sodass ich das eigentlich für die Fahrer am Ende gar nicht rechnen kann. Also das heißt, die machen einfach auf jeder Ebene, egal wie gut der Laden läuft oder nicht, immer Gewinn. Das ist wie Uber. Ja. Ich musste da auch ein bisschen dran denken. Wobei bei Uber, die haben ja nicht mal die Autos. Ja, genau. Uber ist noch schlimmer eigentlich. Aber so vom Prinzip her ist es Das ist halt wie so ein hartes Franchise. Ne? Ja, genau. Genau. Solange da halt, also das Ding ist halt, es gibt halt genug junge Leute, die das machen. Also so, dass einer, wo feststellt, es rechnet sich nicht und dann wieder aussteigt, steht halt der Nächste da. So, das ist so auf Verheizen von Leuten ausgelegt. In vielen Fällen. Nicht aber da, wo die jetzt ihre Events stehen haben. Nicht im 50 Eyes. Bei Videospielpublikationen. Wir wollen keine Namen nennen. Und das Coole ist natürlich, dass auf diesem Parkplatz auch so eine Gemeinde, so ein Netzwerk aus Fahrern entsteht. Ne? Die sind in der Regel unabhängig, aber die sind super hilfsbereit. Die treffen sich da dann beim Einladen, Ausladen, trinken da am Kaffeeautomaten noch einen Kaffee, quatschen miteinander, helfen sich mit Ersatzteilen aus, helfen beim Verladen mit. Und es gibt irgendwie nur einen in dieser Gruppe, wo jetzt hier Teddy unterwegs ist, den er nicht leiden kann. Das ist Jordy Wright. Das ist so ein bisschen so ein Aufschneider-Typ, so ein eingebildeter, ein bisschen Angeber-Typ. Mit dem kommt er nicht klar. Ja, solche Typen mögen doch immer alle. Ja, das ist komisch, ne? Aber mit den anderen ist er wirklich, kommt das schon in diesen paar Tagen, wo er jetzt da unterwegs ist, ist er sofort super dicke und fühlt sich da richtig wohl in dieser Community. Und als Don dann nach seinem Urlaub wieder selber in diesen Großmarkt fährt, geht Teddy trotzdem weiterhin jeden Tag dorthin, nur um da die Leute wieder zu treffen. Also er ist da schon richtig gut angekommen. Er hat seine Community gefunden. Ich finde es auch immer schade, wenn am Sonntag mein Büro zu ist. Gehst auch immer dann weiterhin. Weiß ich mal, sonntags weiß ich mal gar nicht, was ich tun soll. Das ist aber wirklich etwas, wo ich sagen kann, ich bin wegen des Themas hin und dann wegen der Leute geblieben, ist ja wirklich diese Podcast-Bubble. Meinst du zu uns, oder? Ich wollte gerade sagen, was? Ich meine, jetzt nicht explizit euch beides, sondern vor allem nicht euch beide. Die Leute vom Podstock, wo ich die ersten Male hin bin mit einem Ohr geil, Vortrag über Podcasten und Co. Und danach aber, also ich würde heute hinfahren, selbst wenn es keinen einzigen Vortrag gibt, weil ich einfach so viel von den Leuten, auch jetzt über die Pandemie, so viel Kontakt hat und es so nette, coole Leute sind, Kann ich voll gut verstehen. Das passt sicherlich, wenn ich das in einer Live-Aufnahme mache. Aber wir haben uns ja damals Starthilfe geholt bei Podcast-Paten und beim CCC hier, Chaos Computer Club. Beim Sendezentrum und beim Podcast-PartInnen-Projekt. Genau. So, meine Frage an euch beide. Gibt es sowas für YouTuber auch? Oh, das wäre mal eine gute Frage. Dankeschön. Weil tatsächlich guter Freund von mir, ein YouTube-Kanal hat, der sehr cool ist und ähnlich Hilfestellung suchen würde. Und ich habe nichts gefunden. Also, jetzt mal ich hier, ihr Menschen da draußen, wenn ihr quasi etwas Ähnliches für den YouTube-Bereich. Ich glaube, der größte Unterschied zwischen Podcast als Szene und YouTube so als Ökosystem ist, dass das eine halt ein freies, offenes, dezentrales System ist, das tendenziell Leute anzieht, die gerne frei, offen und sich vernetzen, freies Wissen austauschen und so weiter, bla bla bla. Und das andere ist halt YouTube. So, ne? Ich glaube, da ist das Mindset von vornherein anders. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber das wäre für mich jetzt so der augenscheinlichste Unterschied zwischen den beiden. Ich glaube halt auch durch die sehr hohe Breite des Anwendungsfeldes. Naja, wobei. Also es gibt bestimmt. Genau so also es gibt garantiert. Naja, wir müssen jetzt nicht lang drum rum, aber Menschen da was kennen, bitte in meine Richtung. Und ich glaube tatsächlich, das gibt es vielleicht nicht so per se unter dem Ding, oh, YouTuber treffen sich und tauschen sich aus, sondern aber vielleicht in einzelnen Subgenres. Weil diese ganzen Outdoor-YouTuber zum Beispiel, die tauchen dauernd gegenseitig in irgendwelchen Videos auf, tauschen Kanäle, machen irgendwie Aktionen zusammen und so. Also da weiß ich, dass da ein großer Austausch stattfindet und ich gehe mal davon aus, dass es das vielleicht in anderen Gaming-Bubbles gibt. In Nürnberg ein Meetup, aber die Meetups. Frage ist, wie aktiv ist es? Gibt's ja auch immer noch Meetup. Ich meine, gibt auch ein Podcast-Meetup, aber das sind ja, weißt du, wie viele Leute da in der Gruppe sind und wie viele da letztendlich auftauchen. kann man immer von außen schlecht sagen, wie viel da, wie viel da zu holen ist. Er hat nur gerade gut gepasst. Nach 14 Monaten im Jahr 1982 verkauft Don den Eiscreme-Van mitsamt Fahrer und Route an den Bruder seiner Frau, Wully. Und hier ist ein Stück Holz. Nein. Ach so. Dieser Wully wegen der Route. Ach so. Dieser, na, das ist so dieses, weißt du, kannst dem Mann einen Fisch verkaufen oder halt eine Route. Ja. Der Wully betreibt bereits eine Route in einem berüchtigten Viertel, Barlanark, habe ich euch ja vorhin schon erklärt. Und der braucht eigentlich einfach nur ein bisschen mehr Vanpower, um noch mehr Geld aus dieser Ecke rauszupressen. Und er ist eh so ein ganz anderer, also Wully ist ein ganz anderer Typ als dieser Gon. Als dieser Don, der ist viel geldgieriger, unberechenbarer, manchmal ein bisschen cholerisch. Der feuert schon mal drei Verkäuferinnen, weil er denkt, dass eine davon klaut und er aber nicht weiß, welche. Mhm. Und dann feuert er sie einfach alle. Okay. Eins, zwei oder drei. Und da gibt es eine bezeichnende Episode, unmittelbar nach der Sache mit den Verkäuferinnen. Das soll Teddy, soll erstmal soll er Ersatz für die Verkäuferinnen suchen und er stellt dann einen Bekannten von ihm ein, der auch in diesem 50 Ices arbeitet. Der klaut dann. Der klaut dann, ja. Woher weißt du das? Menschenkenntnis. Ja, das jetzt so eine Steilvorlage ist mit einer, er vermutet, dass eine von den dreien klauen, dann feuert er alle, heuert jemand anders an und der klaut dann wirklich. Aber es ist anders, als du denkst. Also, er klaut ihm das Herz. Also der arbeitet eigentlich in diesem Großmarkt, sucht aber einen Zweitjob und versteht sich gut mit Teddy, daher kennen die sich und der stellt ihn ein und jetzt kriegt Wully mit, der arbeitet hier im 50 Ices und dann drängt er den Verkäufer dazu, dass der dort Waren mitgehen lässt. Nein. Die Wully dann eben entweder selber verkauft oder halt unter der Hand weiter vertickt. So, und jetzt fehlen da natürlich dann über den Monat relativ auffällig viele Waren, sodass dann die Italiener sehr schnell merken, diese italienische Familie, oh, da stimmt irgendwas nicht. Und dann kommen sie dem Teddy seinem Kumpel auf die Schliche und schmeißen den raus. Und daraufhin will Wully, dass Teddy den rausschmeißt, weil er sagt, jemand, der klaut, ja, der könnte ja auch bei mir klauen. Mhm. Nicht also, so ganz verkehrt. Also er zwingt gedacht. Ihn, aber er zwingt ihn zum Klauen und sagt dann, hey, du klaust, nee, dann kann ich dich nicht beschäftigen. So. Ja. Ich hätte gerne mal ein Diagramm sehen dazu, aber ich glaube, ich habe es kapiert. Du guckst ja, als würdest du. This is considered a dick move. This is a very dick move. Und ja, das ist halt so ein Typ, ist Wully und Teddy weigert sich dann, seinen Kumpel zu entlassen und gut, darauf werden dann halt beide entlassen. Wully wollt's wissen. Teddy aber hat sich sogar auf den Kopf gestellt, aber außer ist nichts passiert. Ja, doch, ich finde schon, ich finde, er ist der moralische Gewinner. Aber das ist sicherlich der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Das stimmt tatsächlich. Mit diesem Tommy hieß der, dieser Verkäufer, mit dem wir dann noch mehr zu tun haben in der Zukunft. Also, Teddy ist jetzt aber erstmal arbeitslos, hängt jetzt halt ohne Job in diesem 50 Ices rum und hofft natürlich, dass er da aus dem Netzwerk irgendwo eine Anstellung als Fahrer kriegt. Ja? Und irgendwann spricht ihn dann ein Typ namens Tam an, Tam McGraw. Ja, der Tam McGraw, der über den alle hinter vorgehaltener Hand krasse Geschichten erzählen. Oh, von dem haben wir voll Krasses gehört. Über Einbruch, über Mord, über Schlimmeres. Die sagen aber auch, dass er eigentlich ein absolut feiner Kerl ist. Und als der Teddy dann schlussendlich einen Job anbietet, muss der dann eigentlich nicht sehr lange überlegen. Sympathisch morden. Naja, das ist so, auch da, das sind so halt Geschichten, ne, die so kursieren. Da weiß man jetzt nicht, stimmt das hier jetzt, stimmt das nicht. Aus dem Balanegarten. So ähnlich. Der Job, das ist jetzt aber auch ein bisschen skurril. Also das ist so. Einer aus Tams erweitertem Freundeskreis wird bald aus dem Gefängnis entlassen. Und um dem auf die Beine zu helfen und auch ein bisschen halt finanziell zu versorgen, soll der einen Eiscreme-Van bekommen. Ja? Mhm. Als Knacki darf der denn natürlich nicht betreiben offiziell. Ne? Also da gibt es Lizenzen für und da kriegt der natürlich keine. Offiziell kriegt also Teddy jetzt dann seinen eigenen Van. Also er betreibt den quasi offiziell mit Lizenz und allem drum und dran. Er muss aber regelmäßig größere Summen dann abdrücken an den Knacki. Der fährt mit der Knacki. Kommen wir gleich zu, was dessen Rolle dann sein wird. Aber also er zahlt dann quasi, im Grunde eine Mietgebühr sozusagen, okay. Aber offiziell muss er seinen Namen und seinen Kopf dafür hinhalten. Yeah. Der Knacki Tommy Campbell, kurz TC, der hat auch den Ruf, ein absoluter Psycho zu sein. Mhm. Ein Zitat. Schön. A proper evil bastard. Und Teddy muss jetzt einige Wochen warten, weil der ja noch im Gefängnis sitzt und es zieht sich und es dauert sogar so lange, dass er zwischenzeitlich einen Job als Limonadenvertreter annimmt. Oh, Limonadenvertreter. Das ist auch schön. Das ist nach unserem Weinreisenden wahrscheinlich der zweittollste Job. Ist witzig, weil er eigentlich auch in der Gegend rumfährt und Leuten an der Haustür Limonade verkauft. Also er fährt auch mit dem Laster durch die Siedlung, macht im Grunde fast das Gleiche, aber es wird von den Eiscreme-Leuten natürlich als total niederträchtiger Job. So, es ist irgendwie kein... Also es wird total auf die herabgeblickt. Das so, ist ne? Wie diese, es gibt doch diese Limo, die ja auch in den eher kleineren bierformatigen Flaschen verkauft wird hier im Eck, die ja auch bis ins Haus liefern. Was ist es? Rupp oder so, oder? Mhm. Ja. Rapp. Okay. Ja, von denen haben wir Wasser. Einfach, die haben alles Mögliche. Auch Bier? Ja, ja. Auch. Aber deren Konzept war schon immer, dass sie quasi ausliefern. Genau. Ja. Ich verstehe jetzt trotzdem. Nee, das ist also... It's not a thing. Okay. Das kennst du halt, weil du es als normal empfindest. Genau. Aber das ist ja schon ungewöhnlich. Ich wollte gerade sagen, für mich war das total exotisch, als es mir mal jemand erzählt hat, so ein Jahr bei uns wird das geliefert. Und ich so, was, wie? Das gab's schon in den 50ern bei uns, dass da bestimmt, am Getränkemarkt Zeug rumgefahren hat. Ja. Okay. Eines Tages ist es dann aber soweit und das spielt sich jetzt so ab, dass Teddy auf diesem Parkplatz von dem 50 Isis ist und genau dieser widerliche Jordi, den er nicht leiden kann, dann aufkreuzt mit einem neuen Van, ja, absolutes Hochglanz-Killer-Mobil. Boah, er hat das neue Auto. Ja, es ist schrill, es ist bunt angemalt, da sind so Eiswaffeln irgendwie draußen dran geformt, hat ein absolut fettes Gebimmel als Melodie. Diese Szene, die du gerade beschreibst, die könnte man, glaube ich, wirklich gut in so GTA nachbauen. Wahrscheinlich. Ja, also da könnte man vieles, glaube ich, von der Geschichte heute nachbauen. Oder so. Also nachdem du dir ja Dinge nur noch wünschen musst und sie passieren, aber nur vorsichtig, was du hier sagst. So. Naja, also der kreuzt jetzt da mit diesem absoluten Killer von dem Eiscreme-Van auf und drückt dann Teddy den Schlüssel von dem alten Van, den er vorher besessen hat, in die Hand und sagt ihm so, das ist jetzt quasi dein Van. Ja, Tam hat gesagt, ich soll dir hier den Schlüssel geben. Das ist der Van, den er sich jetzt mit dem Psycho teilen muss, aber es ist sein eigener Van. Also so fühlt sich's zumindest an. Vor allem sagt er diesem Psycho so, das ist ein völliger Idiot. Und der so, merke ich mir. Naja, es gibt jetzt schon so ein Briefing. Ne? Also bevor es auf die erste Tour geht, fährt jetzt Teddy mal Sonntagnachmittag zu diesem Tam. Und da ist auch Jordi anwesend. Da ist Tam anwesend. Da ist noch ein Gangstertyp aus Tams Umfeld irgendwie anwesend, den Teddy jetzt noch nicht kennt. Aber es sind vier Leute und da gibt es jetzt quasi so einen Plan. Ja, und das ist auch so, das darf den Raum nicht verlassen. Ja, das muss jetzt hier unter uns bleiben. Ist schon klar, dass wir aufnehmen, oder? Ja, es muss unter uns bleiben. Ist dieser Raum, in dem es bleiben muss, der Van, weil der fährt ja überall hin, der kann ja dann überall sein? Nein, es ist bei Tam zu Hause. Ah, okay. Und also es muss auch, natürlich, es muss unter ihnen bleiben, aber der Knasti, der dann noch kommt, der wird natürlich eingeweiht. Der Plan ist, sie wollen eine fremde Route crashen, also übernehmen, ja. Es gibt einen Van von den Machettis, der von zwei Brüdern betrieben wird und der ist auf einer sehr, sehr beliebten, sehr, sehr lohnenswerten Eiscreme-Strecke in einem Viertel namens Carntiny. Aber ist das eigentlich so eine Ehrenkodex-Sache, dass du das nicht tust oder ist es von der Stadt oder ist es von den... Es klingt aber schon echt unterdessen ein bisschen wie eine Grand Theft Auto-Mission. Ja, so. Ja, naja, es hat jetzt wirklich ein wenig so ein Geschmäckle, das kann ich nicht von der Hand weisen. Wartet mal noch mit euren Fragen. Ne? Also Teddys Job ist einfach das zu machen, was er halt macht. Ne? Fahren und Eis verkaufen. Das ist relativ klar. Tommys Job hingegen, also TC, ist es, unsichtbar zu bleiben. Also er darf eigentlich nicht mit diesem Van in Beziehung gebracht werden. Sein Job ist es aber jetzt vorher mal bei diesen Machettis an dieser Tour irgendwie anzuklopfen und mal mit denen zu reden. Und sie vielleicht zu überzeugen, dass die ja so ein paar Jahrzehnte früher als geplant in Rente gehen. Mhm. Offiziell läuft alles auf Teddy. Der Van, das Geschäft, alles sind auf ihn angemeldet. Er hat es, so bezeugen es dann zumindest alle Anwesenden, Zwinker, Zwinker. Er hat ihn für 1500 Pfund von diesem Geordie gekauft. Und solange der Van jeden Abend läuft und Kohle einbringt, bleibt auch dieses Arrangement quasi erhalten. Und Campbell oder TC hat, also wenn Teddy jemals auf diesen Typen angesprochen wird, kenne ich nicht. Habe ich nie gehört. Ja? Und auch mit Tim McGraw hat er offiziell nichts zu schaffen. Versicherung, Steuern, Buchhaltung, alles macht Teddy. Sehr komplizierter als Game of Thrones. Ja, es langsam. Ist, ihr müsst bei mir bleiben. Ja. Game es of wirklich, Ice and Ice. Es ist Game wirklich ice. A Song of Ice and Ice. Ice and Cream. Die Wir hatten gerade echt so ein, jetzt hätte bloß noch so ein Bro-Fist-Moment gefehlt. So. So das schreiben wir kurz auf. High five, das könnte der Quatsch. Titel unserer Folge werden. Die ja. Song of Ice and Cream. Die Erstbeladung gibt es auf Pump vom 50 Ices. Also das muss ja so ungefähr 1700 Pfund. Aber jetzt mal ganz kurz, heißt das eigentlich 50 Isis oder 50 Ices? Also wie Eise oder? ICE. Okay. Isis. 50 Isis. Nicht Isis. Ja, ja, weil... Ich habe jetzt. Ja, ihr wisst doch, dass meine Aussprache von Fremdwörtern immer gut, aber kennst du das, wenn du irgendwann dir denkst, das Wort und übergibt überhaupt keinen Sinn mehr? Und. Ja, und, ja, das kenn und. Ich, kenn ich da gibt es ja, war ja neulich erst im entbehrliches Chat zu lesen, gibt es ja sogar einen Fachbegriff dafür, dass man, wenn man irgendwann ein Wort zu lange anguckt, dass du das Gefühl hast, das ist komisch, das ist doch ja, ein echtes Wort mehr. Ja, ich so viel, dass ich mir dann aber einfach auch nicht merken kann. Ja, aber das ist so ein Ding, ja. Was mir dann mal, ich hatte das vorher schon mal gelesen, aber das mir dann mal wieder so vor die Nase gekommen ist. Es, genau, also er holt sich quasi einmal den kompletten Warenbestand für den ersten Verkaufstag, den kriegt er quasi auf Pump, ausgelegt vom 50 Ices, ungefähr wert 1700 Pfund. Also mehr als jetzt der gebrauchte Van quasi kosten würde offiziell, so nur, dass ihr das grob einordnen könnt. Das ist schon ein relativ großer Aufwand finanziell. Außerdem leiht Geordie dem frisch gebackenen Van-Besitzer nochmal 500 Pfund für Zigaretten. Also das ist, kommt nochmal extra. 500, also die zum Verkaufen. Ja. Okay, Gott sei Dank. Nee, nur die in den Stutzen hat. Das ist echt eine krasse Abhängigkeit. So. Und es wird jetzt so ein Zahlungsmodus vereinbart, ne? Dass er jetzt irgendwie nach einem festen Schema relativ schnell diese Schulden begleichen muss. Und danach muss er weiter an Geordie und an Tommy jeweils 200 Pfund die Woche abdrücken. Aber quasi. Gutes Geld zu machen offensichtlich nach wie vor, ja. Ja. Also es ist so, Eiscreme ist so lohnenswert, dass Gangster das Gangstern sein lassen und sich ein Eiscreme wählen. Ja gut, ich glaube, es ist halt wirklich, wie du gesagt hast, es ist nicht nur die Eiscreme selber, sondern dass du da auch Kippen kaufen kannst und die ganzen anderen Sachen. Bestimmt auch das Geld drucken. Wobei Schnäpschen, weiß ich jetzt nicht, ob es da gab, aber... Also aber Bier auf oder? Jeden Fall. Also ich denke, dass es da auch Schnaps gab. Ja. Also Bier wurde da auf jeden Fall verkauft. Ja, dann. Also die haben da, glaube ich, alles verkauft, was die Leute halt da gebraucht haben. Ja. Genau, also 200 Pfund nochmal an den Geordie für den Van pro Woche und an den Tommy für, kommen wir gleich zu, pro Woche. Und nach einem Jahr ist quasi dieser Geordie und der Van abbezahlt. Dann kriegt der Tommy 400 Pfund die Woche. Also es sind relativ hohe Kosten, die er irgendwie abdrücken muss. Vor allem wöchentlich, ne? Das ist schon irgendwie echt eine Nummer, aber. Aber es könnte was hängen bleiben. Könnte was hängen bleiben. Es gibt eine Ausnahme in dieser finanziellen Vereinbarung und die lautet, die ist wichtig, wenn Teddy jetzt in dieser Route fährt und es ist ein Konkurrent in der gleichen Route, dann bedeutet es ja für ihn, dass er weniger Geschäft macht. Mhm. Wenn das der Fall ist, dann muss er weniger Kohle an die anderen beiden abdrücken, so lange, wie dieser Konkurrent in der Route ist. Und wenn man da kurz drüber nachdenkt, kommt man vielleicht auch drauf, was jetzt die Aufgabe der anderen Anwesenden ist. Die Konkurrenz weghalten. Mhm. Also, nach diesem verschwörerischen Treffen setzen sie sich jetzt ins Auto und folgen erstmal dem Machete-Van durch diese Siedlung, um die es geht, einfach um diese Route kennenzulernen. Wo fahren die lang? Wo halten die an? Wo ist am meisten los? Wie oft fährt man da diese Route im Kreis? Wie oft lohnt sich's und so? Also einfach mal gucken, den Markt ein bisschen analysieren, ne? Einfach mal checken, was ist da so los? Vorbereitung, sehr wichtig. Der Teddy ist super freudig, voller Erwartung, ne? Der hat jetzt einen Job, ja, das klingt irgendwie alles cool. Er muss sich um nichts kümmern, außer hier irgendwie fahren und verkaufen. Und das kann er ja. Er weiß, worauf er sich einlässt. Aber er hat auch zur Verantwortung und trägt auch da was. Aber er ist ja nicht alleine und alles, was er machen muss, ist nur sich dumm stellen, wenn jemand fragt. So, also ist eigentlich noch ganz happy. Und dann kommt dieser Tommy endlich aus dem Knast. Also das ist jetzt quasi, jetzt wo es losgeht. Der Startschuss. Das ist jetzt der Startschuss. Und er lernt ihn kennen und der Typ ist nicht annähernd so scary, wie er sich den vorgestellt hat. Also der hat keinen Bodybuilder, keine Narben, kein fehlendes Auge. Eigentlich eine weiche, sanfte, freundliche Stimme. Tom Vercetti. Ein relativ durchbohrender Blick, aber ansonsten eher sympathisch eigentlich, der Typ. Also, Quarantine heißt das Viertel, habe ich euch gerade, glaube ich, schon mal gesagt. Ne? Da nehmen sie jetzt ein paar Tage später die Arbeit auf. Morgens um 9 steht Teddy am ersten Tag auf dem Parkplatz, putzt nochmal den Van wirklich inside out, also überall, macht alles sauber, checkt nochmal alles. Er will wirklich bereit sein, ja, um loszurollen. Und die Sache ist aber trotzdem natürlich auch so ein bisschen angespannt, so ein bisschen heikel. Ne? Er weiß jetzt nicht genau, wie die Situation mit dem anderen Van ist. TC versichert Teddy zwar kurz vor der Abfahrt, dass die vorherigen Routenbetreiber die Nachricht, sich fernzuhalten, auf jeden Fall verstanden haben. Ja, also er muss sich keine Sorgen machen. Aber du weißt ja nicht, was passiert. Ne? Du weißt es nie. Vielleicht kriegt er dann auch eine Nachricht. Und ich meine, jemand, der 30 Eiscreme-Vans betreibt, der lässt sich jetzt nicht auch einfach so mal ein bisschen verscheuchen, ne? Verschrecken. Vor allem nicht von der sehr, sehr lohnenden Route. Butter vom Brot nehmen. Sehr, sehr lohnenden Route. Also einigen sie sich darauf, dass TC in einem Auto hinter dem Van herfahren wird jetzt mal. Und wenn was ist, ist er da? Wenn was ist, ist er da. Und sogar noch ein zweiter Wagen und ein paar Freunde von TC sind auch dabei. Also die fahren im Grunde mit 3 Fahrzeugen auf diese Route. Sprit noch nicht so teuer tatsächlich. Und in diesem Viertel, das ist auch so der Hood eigentlich von TC, da hat er auch echt ein paar Freunde noch und die sind zur Not, könnte man da auch noch Alarm schlagen, sind die auch sofort zur Stelle. Also es ist eigentlich gute Ausgangsbedingungen. Für eine ordentliche Schlägerei. Entspannt zu bleiben. Und TC sagt auch nochmal, also ey, und wenn wirklich irgendwas, ne, du hast einen Wagenheber im Auto, du hast hier so eine Stange, mit der du dein Servierfensterdach so aufstellst, also das kann sich auch zur Not, ne, kann sich auch wehren, also. Servierfensterdach. Wird nicht passieren, aber nur für den Fall. Genau, jetzt kommt noch Tommy mit an Bord, also der andere, das mit den Namen ist echt schrecklich, die fangen alle mit T an, ja, und dann sind auch noch 2 Tommys, also es ist echt, ihr müsst euch sehr konzentrieren, ich muss mich auch sehr konzentrieren. Der Tommy, der Verkäufer, mit dem er vorher schon gearbeitet hat, wegen dem er entlassen wurde, ja, der nimmt er mit an Bord, also den kennt er schon, dem kann er vertrauen, der macht den Verkauf, Teddy fährt, alles gut. Um 3.20 Uhr am Nachmittag rollen sie vom Hof des 50 Ices und fahren zu ihrem ersten Stopp in dem Viertel und es kommt kein Kunde. Kein einziger. Okay, sehr auffällig. Niemand kommt. Okay. Entweder es war gerade eben schon jemand da oder es gab eine Nachricht, dass man da nicht hin kann. Am zweiten Stopp sind es einige wenige, hauptsächlich von der Neugier getrieben und der Frage, warum hier nicht der Van kommt, der sonst immer kommt. Mhm. Ja. Am dritten Stopp tauchen ein paar Teenager auf. 4 Jungs im Alter von vielleicht 12 Jahren und einer, den sie Soapy nennen, also wie die Seife, Soapy, der springt mit einem Satz vor dem Verkaufsfenster hoch, hockt sich da auf so diesen kleinen Vorsprung, hängt seinen Kopf irgendwie rein und sagt etwas wie: Was zur Hölle fällt dir ein, diesen Schrotthaufen hier ins Gaucho zu bringen, du Scheißkerl? Also charmant. Gaucho, muss man wissen, ist der Name so von der lokalen Gang. Ja, so. Und dann sagt er noch, das ist die Route von Big Dave und ihr verschwindet jetzt besser, bevor ihr hier auftaucht und euch beiden Ärschen die Gesichter abreißt. Na gut, dass er 12-Jährige zur Anzeige macht. Ja. Ist gut, ja. Für den habt ihr Roger Rabbit gesehen? Oh ja. Ja. Da ist doch dieses Baby mit der Zigarre, das ist eigentlich ein uraltes. So stelle ich mir das gerade vor. Hier ist der Herman, glaube ich. Ja, genau. Also Teddy ist ja selber nicht aufs Maul gefallen. Und aber da ist er doch ein wenig baff. Er braucht allerdings einen Moment, um sich von dieser ersten Überraschung zu erholen. Und dann sagt er, du hast gar nicht bitte gesagt. Brüllt den Pimpf erstmal ein bisschen auf Abstand. Also er setzt ihm was entgegen und sie diskutieren dann ein bisschen. Bis dann ein 16-Jähriger kommt, einfach den 12-Jährigen zur Seite schubst, um dann da ganz normal einfach Zigaretten und Chips zu kaufen. Also so deeskaliert dann die Situation ein bisschen. Aber es steht im Raum auf jeden Fall. Es steht im Raum, ja. Da. Wir werden noch von Soapy hören. Also der erste Verkaufstag ist sehr, sehr schleppend. Viele fragen, was mit dem bisherigen Van irgendwie passiert ist. Sie geben sich dann aber mit der Lügengeschichte zufrieden, dass Dave einfach einen neuen Job angenommen hat. Und als sie dann die Runde... Aber trotzdem ja auffällig, dass nicht viele Leute kommen. Naja, ich meine, die erste Runde, ne, wie gesagt, dieser Van, der fährt in der Regel seine Route mehrmals ab. Ja, also die erste Runde ist natürlich ruhiger als die Runden, die dann kommen. Und am Ende der ersten Runde hat er ungefähr 40 Pfund in der Kasse. Wie lang bleibt der eigentlich immer bei so einem Halt stehen? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es hat keine feste Zeit, sondern halt immer, solange halt noch was geht. Ne? Oder ich meine, jetzt am Anfang nicht, aber mit der Zeit wissen die dann ja auch grob, welche Stops irgendwie, wo mehr Leute kommen, welche Uhrzeiten gut sind. Die fahren jetzt nicht irgendwo hin und stellen irgendwas groß auf, sondern das ist so wie der Kartoffelbauer, der rumfährt und wenn halt, der kommt, der bimmelt am Straßeneck, guckt, wenn Leute kommen, dann bleibt er stehen, verkauft es zurück, wenn nicht, fährt er weiter. Die bimmeln schon mal so beim Hinfahren, dann warten sie, kommt dann niemand, fahren sie weiter, kommen dann Leute, alles bedienen klar. sie die und warten dann noch und dann fahren sie halt weiter, wenn nichts mehr geht. Und also wie gesagt, erste Runde 40 Pfund ist jetzt schon mal besser als nichts. Und ein paar wollten auch anschreiben lassen, ein paar haben Hehlerware als Sicherheit angeboten. Gute Idee. Aber sonst passiert irgendwie nichts Aufregendes. Zweite Runde, keine besonderen Vorkommnisse, bis auf einen wirklich riesigen, riesigen, fetten Kunden, der Teddy echt ein bisschen Furcht einflößt. Ja? Also so ein richtiger Bär von dem Typen. Stellt sich aber raus, das ist Tambi, noch einer mit T und noch ein Kumpel von TC. Und dieser Tambi geht zu Teddy und sagt, hey, du, ich wohne hier vorne und wenn du mal aufs Klo musst oder mal telefonieren, so, wenn du mal aufs Klo kannst du bei mir klingeln. Wenn du mal richtig kacken musst, kommst du einfach vorbei. Das haben mir aber schon mehrere Leute gesagt, dass du bei ihnen kacken kannst. Nee, das nicht, sondern dass es sehr höflich sei, wenn du so Lieferdienste-Leute dir was bringen lässt, weil wir es für Lebensmittellieferungen hatten, dass es nicht unhöflich ist, einen anzubieten, hey, musst du aufs Klo, kannst du hier, weil gerade die auf Fahrrädern unterwegs sind, natürlich irgendwie nirgends eine Möglichkeit haben, irgendwie irgendwo mal hinzugehen. Als ich studiert habe, ist ein Kumpel von mir auf einmal an der Tür gestanden mit einer Rolle Klopapier und hat gemeint, er müsste mal scheißen und duschen. Mein Sohn war neulich auch im Dorf am Spielplatz mit seiner Oma und dann war es auch so, dass sie dann mal irgendwie dann klingeln mussten. Ey, bei meinem Onkel zwar dann, aber hallo, wir kommen hier mal zum Kacken. Naja, so schöne far, Geschichtsthemen hier. So far, so good. Ja. Als sie nachts gegen 11 Uhr wieder auf dem Parkplatz des 50 Ices rollen, haben sie rund 300 Pfund verdient. Müde, aber glücklich versorgt Teddy den Van und geht nach Hause. Ist er zufrieden mit den 300? 300 Pfund ist nicht schlecht. So, das ist ein guter für so, wir wissen gar nicht, was passiert. Keine Eskalation, nichts, keine fremden Vans, alles irgendwie easy und entspannt. 300 Pfund verdient, glaube ich, nice. Ist gut. Ja. Am nächsten Morgen erfährt Teddy von Tam, dass die Machettis aber schon planen, jetzt wieder dann den Van auf diese Route zu bringen. Sie wissen noch nicht genau, wer den fahren wird, aber können deswegen auch nicht vorher vorbeifahren, um den Fahrer einzuschüchtern. Aber die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass da auf jeden Fall ein Van kommen wird und der auch ein bisschen Verstärkung wahrscheinlich mitbringt. Die Butter lässt man sich nicht vom Brot nehmen. Jetzt ist Teddy schon nicht mehr ganz so euphorisch, ja. Und ich meine, klar kann man vorab große Töne spucken, ja, aber das klingt dann schon ein bisschen ernster, wenn dann so Männer anrücken und dann noch ein zweiter Van mit Verstärkung, ja, das ist schon so, klingt so nach Knacki-Angelegenheiten mit richtigen Männern und Baseballschlägern und also es klingt schon jetzt, er hat schon Respekt. Und stumpf und Gewalt, ja. TC besorgt auch wieder ein bisschen Verstärkung für den nächsten Tag, unter anderem auch eben diesen Tambi, diesen großen, dicken Riesen vom Vorabend. Und mit insgesamt 8 Mann in 2 Verfolgerautos fahren sie jetzt diesem Eiscreme-Van. Das skaliert also, immer mehr, ey. Fahren sie dem einfach mal hinterher in den zweiten Verkaufstag. Der kalte Krieg ist so entstanden. Oh, das ist der eiskalte Krieg. Ja. Der Tag geht ruhig an. Aber am dritten Stop hört Teddy plötzlich das Gebimmel eines zweiten Vans. Oh oh. Die Machettis. Die fahren dann so nebenher und drängen den so langsam ab? Nee, sie halten wenige Meter vor Teddys Van. Und was natürlich passiert ist, sofort teilt sich die Warteschlange, die an seinem natürlich. Fenster steht, auf die beiden Fahrzeuge auf. Und was jetzt passiert, ist erstmal so ein, oh ja, der Markt regelt. Was? Der Markt. Ja, sie versuchen jetzt natürlich Gas zu geben beim Verkaufen, ne? Schnell die Kunden abzufertigen, dass sie halt möglichst schnell die Schlange abarbeiten und dann weiterfahren, dass sie die Ersten sind am nächsten Stopp. Und aber es ist 50-50, ist nicht so, dass die dann merken, hey, unser Alter ist ja jetzt wieder da. Nee, es ist auch, glaube ich, nicht der gleiche Fahrer. Es ist, glaube ich, ein anderer Fahrer. Sie beeilen sich ganz arg, überholen jetzt diesen Van und im Vorbeifahren sehen sie, dass TC, also hier ihr Schutzengel und seine Jungs bei dem zweiten Van in der Schlange anstehen. Also bei dem Machete-Van. Beim nächsten Stopp verkaufen sie, kommt keiner, verkaufen sie, sind sie ganz alleine. Beim übernächsten ist der Machete-Van aber plötzlich wieder da und macht ihnen die Kunden streitig. Und als Teddy sich das mal ganz genau anschaut, stellt er fest, dass dieser Machete-Van nicht mal alle Gläser im Schrank hat. Also sozusagen. Also zwei der Seitenfenster scheinen irgendwie eingeschlagen worden zu sein. Wo sind die nur hin? Ich weiß nicht, vorhin waren sie noch da. Und dann ja, wird verkauft, wieder sich ein wenig beeilt, dann weiter zum nächsten Stopp, danach weiter in Runde 2. Und dort, wo der Machete-Van zum ersten Mal aufgetaucht ist, also wo die dann quasi den überholt haben und die anderen in der Schlange standen, da stehen Leute und tratschen natürlich. Ja, so die Leute im Viertel hier, das ist natürlich so ein bisschen Action, finden die natürlich alle spannend. Und die kennen ja auch alle den TC. Also die wissen, okay, irgendwie hat hier TC seine Finger im Spiel. Und sprechen Teddy natürlich auch drauf an, aber er, ne, wie geplant, stellt sich dumm. So TC, wer soll das sein? Nie gehört. Keine Ahnung, wovon ihr redet. Und insgeheim wundert er sich, dass nicht auch mal irgendwie die Polizei vorbeischaut. Das wäre tatsächlich meine Frage gewesen. Ja, keine Polizei. Egal. Ansonsten verläuft der Tag relativ unspektakulär. Am Ende des Abends klingen 312 Pfund in der Kasse, also sogar noch mehr als am Vortag. Okay. Kann man als Erfolg werden. Aber wollen nicht die Typen, die da hinten reinfahren, auch irgendwann vielleicht den einen oder anderen Taler sehen? Vielleicht. Naja, also die Vereinbarung ist ja klar, so, ne? Du meinst jetzt die mitfahren, hinterherfahren? Ja, weil das wird ja auch gerade immer mehr und so. Und naja, aber das ist ja quasi eingepreist in die Gebühr. Ja, aber ich meine ja, wenn du halt eine Person einpreist, die mitfährt, und irgendwann dann plötzlich aber zwei Autos. Naja, du preist ja nicht per se die eine Person ein, sondern er preist ja die Leistung. Ja, schon klar. Sicherheitsgefühl ein. Genau. Und was der dann mit den anderen irgendwie, das ist ja alles, obliegt ja ihm. Ja. Aber sozusagen, wenn er jetzt sich denkt, naja, ich überlege mal, 50 Pfund die Woche gebe ich dafür aus, dass ich da meine Ruhe habe auf der Strecke und es werden aber mehr Leute, dann sind halt diese 50 Pfund plötzlich nicht mehr viel. Ja, es sind ja 200 Pfund und es werden ja dann im... Nein, ich meine ja, dann sogar noch, was ja. Sich der Typ denkt, dass er dafür jetzt springen lassen will. Wir gucken mal. Ja. Die nächsten beiden Tage verlaufen ereignislos, auch wenn die Umsätze etwas sinken, was insofern... Also keine Konkurrenz oder das nee, gleiche keine Konkurrenz, okay. Aber was insofern erklärbar ist, weil die Lohnchecks üblicherweise ja wöchentlich ausgestellt werden und je weiter die Woche fortschreitet, ja, desto... Die Woche. Das ist auch etwas, desto was schneller geht den Leuten das Geld aus. Ich bin da natürlich sau privilegiert, weil aber ich reich bin. Wenn, was? Nein, aber sozusagen, weil ich nicht so Paycheck to Paycheck lebe und ähnlichem. Aber was mir Leute, die im Einzelhandel unterwegs sind und bei, ich sag mal eher so Sachen, die jetzt nicht dringend notwendig sind, wie Taschen und sowas, ne? Da verstehe ich es ja noch mehr, aber dass es so einen riesen Unterschied macht, was Leute am Anfang vom Monat und was wie wenig Leute am Ende vom Monat ausgeben. Klar. Das finde ich einfach faszinierend, dass es doch so viel ist. Und ich verstehe es ja auch irgendwo aus dem Gefühl raus, so ein, oh, habe ich jetzt gerade viel Geld. Und dann über einen Monat hinweg gehen natürlich auch so die üblichen Kosten weg und runter. Und dann am Ende vom Monat ist das schon weniger. Und dann waren es mehr Kosten, als du dachtest, weil noch irgendwie sonst was zwischengefallen ist. Und dann gibt es halt mal eine Woche lang nur Nudeln. Ja, aber sozusagen, wie viel Unterschied es doch macht. Es ist tragisch, aber es ist so. Am Freitag ist wieder mehr los, aber schon bald bimmelt erneut ein Machete-Van in bekannter Manier hinter Teddy her. Folgt ihm von Station zu Station, klaut ihm 1, 2, 3 Kunden, so weit, so harmlos. Ein paar Stationen weiter sind es dann aber schon 2 Machete-Vans. Und noch während sich Teddy wundert, staucht der Van Nummer 1 vor ihm so schnell zurück, dass er sich schon auf einen Zusammenstoß gefasst macht. Und in ähnlichem Tempo kommt der andere Van von hinten ran. Und dann sind sie plötzlich eingekeilt. Die Machete-Fahrer, 2 junge Burschen zwischen 25 und 30, steigen aus, kommen zu Teddy ans Verkaufsfenster und in nicht sehr freundlichem Ton wollen sie von ihm wissen, ob das der Wagen von TC ist. Aber ist natürlich klar, er stellt sich dumm, keine Ahnung, kenne ich nicht, nie gehört. Was die beiden jetzt nicht unbedingt beruhigt, sondern die plustern sich jetzt da so ein bisschen auf. Aber bevor die irgendwie so richtig loslegen können, kommt wie aus dem Nichts eine Faust angeflogen. Und Tembi, also der große Breite, streckt schon mal den ersten direkt nieder. Und zeitgleich klettert einer von TCs Leuten beim vorderen Van durchs Verkaufsfenster. und wow, verscheucht erstmal den, da ist ja auch noch ein Verkäufer drin, ja, ja. Also der flüchtet sofort zur Beifahrertür raus und rennt weg und der Machete-Van fährt dem hinterher, also der reingeklettert ist, setzt sich ans Steuer und fährt mit dem Van erstmal dem hinterher. Dem Fliehenden? Genau. Mit welcher Absicht? Na, du hast den Auto stehen lassen. Hier, ich fahr dir hinterher. Naja, der muss ja auch den wegfahren, damit Teddy wieder rauskommt. Ne? Der ist ja eingekeilt. Ja, so, ja, ne? Also der wollte ihn bestimmt nur aus dem Weg fahren. Es hat wirklich GTA-Züge. Also das ist ja absurd. Der Niedergestreckte, der wird am Boden noch großzügig mit Tritten traktiert. Ah, aber Schluss. Das ist. Teddy kommt zu dem Schluss, dass es vielleicht besser ist, wenn er einfach schon mal weiterfährt und jetzt gar nicht so sich so stark. Tu mal so, als würde mich das gar nichts angehen. So stark würde. Einbringt. Der Weg ist ja jetzt auch frei, also er fährt los, überspringt ein paar Stops, übernimmt dann aber seine Route wieder normal auf. Also ist natürlich ein bisschen aufgewühlt so, das ist jetzt auch sehr real plötzlich für ihn. Aha. Und er versucht dann aber Business as usual zu machen, zumindest. Ist erstmal ein Eis. Bis dann die Polizei bei ihm vorm Fenster steht. Ach, und jetzt. Und auch ein Eis will. Genau, auch ein Eis will. Ein Cornetto bitte. Nee, die schließen ihm, die Cornetto-Trilogie. Die schließen ihm jetzt das Fahrzeug für den Tag und nehmen alles mit. Also ihn, den Verkäufer, den Van, alles mit aufs Revier. Ein Cop mit dem Spitznamen Hitler, was ich auch sehr interessant wird, weil er A, einen entsprechenden Bart trägt. Und B, bestimmt eher so ein bisschen resoluter Typ ist. Und B, wegen der Verbissenheit, mit der er Leute verfolgt. So die Beschreibung. Okay. Ja. Also der stellt jetzt einen Haufen Fragen und lässt dabei vor allen Dingen drei Dinge durchklingen. Das erste ist, dass er riecht, das ist kein Zufall, ja. Also hier ist ein neuer Eisverkäufer in der Route plötzlich und in einer Woche gibt es einen zerdepperten Van, einen geklauten Van und einen zusammengetretenen Eisverkäufer. Zufall? Ich glaube nicht. Also er wittert, okay, da ist irgendwas im Busch. Er hat zweitens außerdem die Vermutung, dass TC hier seine Finger im Spiel hat. Ja, also ist schon gleich auf der richtigen Fährte, kann aber natürlich nichts beweisen. Und drittens lässt er auch klar durchklingen, er findet, er hat deutlich Besseres zu tun, als hier den Schiedsrichter zu spielen, wenn im Viertel irgendwie zwei Leute, die Eiswaffen verkaufen, sich in die Haare kriegen. So, ja, also er ist Polizist und er hat hier was Besseres zu tun. Teddy wird also mit mahnenden Worten nach Hause geschickt und abends im 50 Eises erfährt er dann, dass sie den Van, der entfernt wurde, quasi. Aber ganz kurz. Du hast jetzt die Anekdote erzählt mit einem Polizist, den nennen alle Hitler, weil er so verbissen ist. Und dann ermahnte ihn freundlich und lässt ihn gehen. Ja. Okay. Naja, freundlich habe ich nicht gesagt, glaube ich, oder? Nein, aber das ist so Erwartungshaltung und dann bumm. Ja, ihr wisst doch, wie das hier läuft. Ja, ja. Ich glaube, der kommt auch nicht mehr, der Polizist. Aber ich fand es schön, dass der so, den konnte man sich gut vorstellen, ja, mit der Beschreibung. Das ist wie so ein Küken, dass der Vernichter heißt. Ja. Ich muss ja auch immer ein bisschen Fährten auslegen hier ab und zu, ne? Das, ihr wisst doch. Grüße an Verkügtheiten. Also, abends im 50s erfährt Teddy jetzt, dass der Van, den sie da weggefahren haben, dass der um seine Ladung erleichtert wurde, um seine Melodiemaschine, was ich auch cool finde, dass sie ihm das Gebimmel ausgebaut haben. Was jetzt beides auf diesem Parkplatz des 50s schnell neue Besitzer findet. The day the music died. Und den Van haben sie dann einfach mit laufendem Motor irgendwo stehen lassen, in der Hoffnung, dass ein paar Jugendliche einfach damit noch ihren Spaß haben. Joyride. Rundum gelungener Tag, würde ich sagen. Alter. Bei einer der nächsten Schichten kreuzt dennoch wieder ein Machete-Van auf. Und auch ist Soapy wieder am Start. Ihr erinnert euch an den Knirps? Ich hoffe, dass irgendjemand diese Eiscreme-Melodiemaschine gekauft hat und in so ein schönes Büro aufgebaut hat. Das wäre doch mal was für so ein Shared Office oder so eine moderne Arbeitswelt, so mit Großraumbüro. Ich meine natürlich einen Open Floor Plan und dann so als kleinen Gag für den modernen, witzigen Arbeitgeber von heute so eine Eiscreme-Maschine, so eine Eiscreme-Melodie-Maschine einbauen, die einfach mal so tagsüber läuft und ein bisschen gute Laune macht. Das wäre doch mal was für ein Büro. Was sagt er? Aber Soapy ist der freche 12-Jährige, der von dem 16-Jährigen zurückgehalten wurde. Genau, genau. Also der fängt jetzt wieder an, hier natürlich irgendwie wirres Zeug zu reden, sich aufzuplustern und irgendwie Drohgebärden auszupacken. Und ich meine, es ist ein 12-Jähriger. Das ist die Frage halt wirklich, was machst du in so einem Fall? Und direkt Kugel zwischen die Stirn. Ja, Teddy hat einen leicht anderen Plan. Er verspricht dem Knirps, dass er ihn einstellt, sobald wirklich keine Machete-Vans mehr da sind und die auch langfristig verschwunden sind, dann würde er ihm einen Job anbieten. Dann kommt so eine Kindergang. Also er versucht ihn auf seine Seite zu ziehen natürlich, ne? Also er, mit einem Job, den er nicht ernst meint, versucht er ihn so ein bisschen die Karotte vor die Nase zu halten. Und er sagt dann auch noch, also Soapy, wenn du und deine Freunde und wenn ihr euren Freunden und Verwandten erzählt, dass sie nicht bei den Machetis, sondern bei ihm einkaufen, dann lege ich auch noch ein paar Tüten Chips und vielleicht ein paar kleine Scheinchen drauf. Also er versucht ihn wirklich ein bisschen zu bestechen und auf seine Seite zu holen. Und Soapy ist begeistert. Naja, klar, er wird als 12-Jähriger ernst genommen, ne? Ja. Er ist so begeistert, dass er noch am selben Abend bei den Machete-Fahrzeug eine Scheibe einwirft. Mhm. Das ist jetzt insofern ungeschickt, als dass bei den Machetis heute so ein richtig dicker Fisch im Einsatz ist. So müsst ihr euch vorstellen wie der Geschäftsführer der Ice-Cream-Van-Abteilung bei den Machetis. Ja, also nicht einfach nur ein Fahrer, sondern wirklich einer der Fahrer. Etwas höherrangiger. Und der hat sich wohl einen Polizisten mit in den Van setzen lassen und auch irgendwie eine Streife organisiert, die da irgendwie ab und zu mal rumkurft und ein bisschen nach dem Rechten sieht. Also die haben scheinbar ganz guten Draht auch zur Polizei. Und es ist auch ein bisschen wie bei der Pate, wo du einen korrupten Polizisten hast. Ja, so. Das kann man sich durchaus mal so vorstellen. Dann machst du morgens auf und da liegt so eine Waffel neben dir. Eine geschmolzene Waffel. Nein! Es eine Paradewaffel. Ja, eigentlich besser wäre dann so ein riesiger Stecken von so einem Steckeneis. Also klar, dass an dem Tag jetzt nicht nur der Machete-Typ bei Teddy wieder einige drohende Worte ablässt, sondern dann auch die Polizei nochmal vorbeischaut. Diesmal schon einen Rang höherer Cop, ich glaube ein Sergeant. Und auch wieder unangenehme Fragen stellt, aber ich meine, Teddy hat jetzt nicht, ihm ist nicht wirklich was zu beweisen. Er hat nicht wirklich was Schlimmes getan. Wird der schottische Premierminister noch vorkommen? Ich glaube nicht. Das ist wie bei unserem Hurenhaus, wo auf einmal der Präsident der Vereinigten Staaten am Start ist. Oh, aber Eiscreme für Filme passende zu bauen wäre witzig noch. Tatsächlich also so für der Pate zum Pferdekopf als Eis. Mhm. Das wäre echt cool. Später in der Woche wird Teddy im 50s ans Telefon beordert, wo ihm eine unbekannte Stimme droht, das Gesicht abzureißen. Ich finde diese Drohung mit dem Gesicht abreißen, die wiederholt sich sehr auffällig häufig in meiner Quelle. Naja, das ist wahrscheinlich irgendwas, was regional einfach gut über die Lippen geht. Also macht man halt so. Es ist ein sehr interessantes Buch, das ich gelesen habe. Das will ich euch jetzt auch noch nicht. Erzähle ich euch später. Also, ich bin immer noch ein bisschen, also du hältst bewusst zurück, wie das offiziell um diese, oder eben auch nicht offiziell, um die Zuteilung dieser Routen geht. Also wie positioniert sich die Stadt dazu oder? Naja, die Stadt positioniert sich gar nicht, es ist ein freier Markt, ne? Und wie am freien Markt dominiert das Recht des Stärkeren. So. Ja. Ja gut, hätte ich auch zu sagen, dass die Stadt wie so eine Art Konzession oder sowas rausgibt. Naja, also die Stadt gibt Lizenzen raus, ja, das ist schon richtig, für den, also dass du so einen Van betreiben darfst. Aber wo ist dein Bier? Aber genau, die Routen gibt dir die Stadt nicht vor. Okay. So, und natürlich ist es dann so, wenn einer irgendwo ein Verkaufsgebiet hat, dann kommt in der Regel da kein anderer rein, weil der dann denkbar schlechten Start hat, ja. Natürlich. Weil der andere etabliert ist. Die Leute kennen den gerade in diesen Vierteln, ja, wo halt Leute wirklich regelmäßig ihr ganze Kohle da wahrscheinlich abladen. Wahrscheinlich dann wie so ein Cube-Besitzer, dass dann ein paar. Genau, da entstehen Beziehungen so, und ja. Also da Frau Müller, ich habe Ihnen ja wieder genau. Die Zeitung so und so schon rausgelegt. Also von daher ist es dann so ein bisschen klar, entscheidet dann halt die Nachfrage, welcher Van wo irgendwie funktioniert oder nicht. Aber es gibt natürlich Konflikte und es gibt dann Leute, die halt andere verdrängen, so wie halt Marktwirtschaft. Ja. Und wie das Verdrängen aussieht, darüber reden wir ja gerade so ein bisschen. Zum Beispiel versucht man jemanden am Telefon zu drohen, das Gesicht abzureißen, wenn er nicht aus der Route verschwindet. Teddys Antwort darauf, tschüss, bis heute Abend. Freue mich schon. Teddy ganz an jenem Tag normal auf Tour. Da fehlt irgendein Wort, aber er geht ganz normal an jenem Tag auf Tour. Zu ihm gesellen sich aber zwei neue Machete-Vans. Also wieder andere Fahrer, wieder andere Betreiber. Außerdem kommt sein jüngst angeheuerter persönlicher Spitzel Soapy vorbei und erzählt ihm, dass in jedem dieser zwei Vans 3 bis 4 Männer sitzen, die offen pöbeln in Richtung Teddy. Also die sagen, ja, der braucht mir nur unterkommen und also die schon richtig auf Krawall gebürstet sind. Das spricht sich im Viertel auch schnell herum und natürlich wittern die Leute, oh, hier könnte es ein bisschen, Action geben und von Stopp zu Stopp versammeln sich immer mehr Schaulustige, die auch gar nichts kaufen, sondern die einfach nur den Zirkus mit den drei Eiscreme-Verkäufern, die so in Gruppe hintereinander herfahren. Das ist einfach ein schönes Gespann und die tingeln hier von Stopp zu Stopp und ja, da gibt es einfach ein paar Leute, die das interessiert. Das ist das erste Reality-Format, was ich gucken würde. Oh ja, Ice Cream Wars. Ja, Ice Cream Wars. Oh oh. Nein, es hieß nicht, ich habe jetzt überlegt, wie das Buch hieß, das zu dem Thema, es hieß nicht Ice Cream Wars. Es hieß so ähnlich. Teddy muss Stops auslassen, um den Schaulustigen zu entfliehen, aber die sind schneller als gedacht. Ja? Und kommen dann eben nach und es kommen neue dazu. Und irgendwann scheppert es dann auch wirklich. Also wirklich, wirklich. Ein Mädchen kreischt, Glas klirrt, maskierte Männer mit Baseballschlägern, Axtgriffen, Brechstangen und anderen Werkzeugen schlagen die Seite und die Seiten und Heckscheiben des einen Machete-Vans ein. Der zweite Van hinter ihnen lässt den Motor aufheulen, braust los, wickelt sich mit Anlauf um die nächste Laterne, setzt zurück und verschwindet in der Nacht. Wow, aber ey, das ist aber auch faszinierend, dass die zwei Wägen, die den einen immer die ganze Zeit bedrohen, dass die immer angegangen werden, dass die nicht von sich aus irgendwie auf den losgehen, sondern, okay. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwie hier auf einer in irgendeiner Art ehrenhaften Vorgehen hier uns bewegen. Nein. Habe ich das angedeutet? Nein, nie, aber das war... Die heiligen Eiscreme-Kriegsregeln. Also das mit dem der Van, der in der Nacht verschwindet, müsst ihr euch so vorstellen, dass der noch für einige Meter von einem Maskierten verfolgt wird, der nebenher noch mit dem Axtgriff drauf weiter einprügelt. Ich habe jetzt irgendwie mehr an Zorro gedacht, wo du so diese Handbewegung gemacht hast. Teddy sucht ebenfalls das Weite, also er schaut wieder, dass er da schnell wegkommt, damit er da nicht irgendwie in Beziehung gebracht wird, überspringt einige Stops, versucht dann wieder normal irgendwie sein Zeug zu verkaufen, aber auch da taucht natürlich wieder die Polizei auf. Es ist wieder derselbe Sergeant wie schon kurz zuvor und der wird jetzt langsam richtig sauer. Hitler wird sauer? Nein, nicht Hitler, es ist glaube ich eher so der Vorgesetzte von Hitler. Okay. Teddy muss wieder aufs Revier, landet zwischenzeitlich sogar in einer Zelle, wird wieder befragt, das ganze Programm. Die Polizei denkt, dass TC Schutzgeld von ihm erpresst. Mhm. Also das ist so deren Vorstellung, was hier passiert. Und dass die Machettis einfach nicht zahlen. Mhm. Also dass das so ein Schutzgeldding ist. Und Teddy stellt sich weiter dumm, sagt, er kennt niemanden, weiß von nichts. Und die reden natürlich auf ihn ein, so, ja, komm, wenn der jetzt Schutzgeld von dir verlangt und so, das kannst du uns zahlen, wir können dir helfen, bla bla bla. So die ganze Nummer. Aber Teddy bleibt loyal und eisern und verrät nichts. Er wird aber am nächsten Morgen direkt beim Beladen des Vans schon wieder von der Polizei eingesammelt. Und diesmal wird er nicht von den Cops verhört, sondern vom Licensing Committee, also von denen, die halt diese Verkaufslizenzen irgendwie ausstellen. Ja. Die wollen jetzt genau wissen, woher die Kohle für den Wagen kommt, wie er seine Waren irgendwie kalkuliert, wo er da das Geld für her hat, wie das mit dem Kapital ist, bla bla bla. Ja, also alles... Was man halt. Hat er ihnen erstmal eine Präsentation, die er vorbereitet hat. Das ist so Shark Tank-mäßig. Ja, genau. Alles, was man den 18-Jährigen eben fragt, der auf einmal auf einer der lukrativsten Eiscreme-Routen der Stadt auftaucht und um ihn herum Scheiben und Menschen demoliert werden. Ich druck halt Geld und ich fahr. Aber auch da, die haben das ja gut abgesprochen, gut vorbereitet. Es ist alles soweit halbwegs wasserfest. Also er kann sich auch da den Fragen stellen und darf dann am Ende wieder gehen. Und naja, tatsächlich, die Befragung der Polizei, wenn es um zerdeppte Scheiben geht, ne, da ist so das Team Teddy relativ entspannt. So, die, ja, ist halt so, das, was die machen. Aber als sie mitkriegen, dass eben dieses Lizenzkomitee ihm Fragen stellt, da werden sie ein bisschen nervös. So, ne? Weil wenn die Lizenz verlieren. Wenn die Lizenz verlieren, dann ist es halt ziemlich doof. Mhm. Mhm. Als Teddy dann an diesem Tag auf seine Route startet, ist schon ab dem ersten Stopp klar, dass die Sache vom Vorabend sich auch herumgesprochen hat und sehr aufgebauscht hat. Also da ist von Hämmern und Schusswaffen die Rede, von Machete-Leuten im Krankenhaus und von TC, der mit je einem Schwert pro Hand vor der Zentrale der Machetis steht und brüllt, dass er es mit jedem einzelnen von ihnen aufnehmen werde. Samurai-Schwerter aber, oder? So richtig, jede Hand vor allem. Eine Langschwerter natürlich hier Schottland. Wahrscheinlich ein Zweihänder-Schwert. Zweihänder in jeder Hand. Also Teddy hat an dem Tag das Gefühl, dass die Leute wirklich ihr letztes Geld aus den Sofaritzen kratzen, nur um bei ihm eine Tüte Chips kaufen und ein bisschen Tratsch erfahren. Aber es ist auch irgendwie Hochsommer und es hat irgendwie 40 Grad und jeder ist eh schon angespannt. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Das können wir, so stelle ich mir das gerade vor. Okay, dann ist es so. Dass die Situation angespannt ist. Aber es ist ja echt gerade Trash TV Live. Voll. Ansonsten ist der Tag friedlich und auch die nächsten Tage sind bis auf das, dass total friedlich ist. Und alles sind, ist voll Blut. Sind ereignislos. Teddy stellt zu jener Zeit auch fest, dass sich die Sache extrem für ihn rechnen kann. Also wirklich sehr lukrativ. Okay, Geschäft. Aber ja, weil... Naja, er hat jetzt halt ein paar Wochen hinter sich und zieht jetzt mal so Bilanz, ja, und was er so dann an geht Ausgaben was. Hat, er ja. begleicht jetzt. Seine Schulden, er zahlt seine Schutzgeld. Jetzt, sagen, jetzt nutzt er mal sein Skill, das Aufaddieren, was er gelernt hat. Ja, er hat gelernt, wie man addiert. Addiert er mal auf. Genau, und er merkt, okay, da bleibt richtig Geld übrig und er hat aber eigentlich überhaupt keine Zeit, das auszugeben. Er arbeitet 6 Nächte die Woche und hat eigentlich… Hat er jetzt sein Auto eigentlich schon? Er hat noch kein Auto, nee. Ab sofort. Nur noch den richtig guten Kleber. Er legt das Geld jetzt nicht in Kleber oder Autos an, sondern in Hehlerware, die ihm auch direkt am Verkaufsfenster auch angeboten gut. wird. Goldkettchen, Schmuck und so weiter. Und er lässt auch quasi die Nachricht raus, dass er, wenn irgendjemand geklaute Süßigkeiten oder Getränke irgendwie in größeren Mengen hat, ne, würde er auch nehmen. Geklaute Süßigkeiten? Naja, also es gibt so einen Riesenmarkt. Ja, es gibt schon Leute, die in so Lagerhäuser einbrechen und Läden überfallen. Und das ist schon ein Ding in Glasgow in der Zeit. Also du sagst halt schon wieder echt viele Dinge, die man gegen dich verwenden kann. So der gemeine gemeine Schotte macht das, in Glasgow sieht so aus und so. Ja. Ist halt so, das ist die Wahrheit, darf man sagen. Ist so, also ich habe den Absatz unter den Hashtag Kaching gestellt. Ching. Der Frieden währt freilich nicht lange und… Welcher Frieden? Naja, das halt der, sagen wir, die Ereignislosigkeit die, dann halt. Die momentane Ereignislosigkeit. 2 Tage, ja. Inzwischen vermieten die Machetis ihre Vans kostenlos und senken sogar den Aufschlag für die Waren, die sie ausgeben, nur damit überhaupt jemand der Markt regelt. Sich findet, der sich auf diese Route wagt. Und FDP gefällt. Außerdem schicken sie die ersten Panzer mit. Begleitflugzeuge. Und Tam, praktischerweise hat Tam einen Maulwurf bei den Machetis. Also der kennt da einen und was der. Was bringt es? Der kann auch nicht hören, der kann auch bloß buddeln. Der kann nicht sehen, aber hören kann der doch, oder? Ah, stimmt. Völlig richtig. Der, aber ja, keine menschliche Sprache verstehen. Ja, aber der hört schon ein bisschen was und der steckt ihm jetzt auch, okay, es kommt hier wieder ein neuer Van und ich weiß, der neue Fahrer, das ist ein Ex-Bulle. Und das ist jetzt in mehrfacher Hinsicht heikel, weil, ja. Der steht unter Schutz. Man sollte da jetzt nicht einfach hingehen und dem die Scheiben einschlagen vielleicht. Also es ist jetzt nicht der gewöhnliche Eiscreme-Verkäufer, sondern das ist einer. Er fragt dafür, Entschuldigung, dürfte ich ihm die Scheiben einschlagen? Ich bin ein Cop. Was gut ist, dieser Cop hat mal betrunken einen Gefangenen entwischen lassen. Was für ein Glück. Und wurde deshalb entlassen. Damit kann man doch arbeiten. Und dann hat er so die Badge auf den Tisch geknallt und gemeint, ich schmeiß hin. Nee, der hat wohl irgendwie mal bei einem, ich glaube, das war so eine Gefangenenüberführung, irgendwie so ein Transport. Und dann ist er irgendwie an der Tankstelle, glaube ich. Ich hole mal Kippen. Willst du auch was? Nee. So ähnlich. Also da war dann irgendwie, hätte er sich, glaube ich, an den anderen irgendwie rankitten müssen, aber dann hat er irgendwie Lust gepennt gehabt. Und dann und dann kam er wieder und dann war er weg oder so. Also es ist ein wenig eine dubiose Geschichte, aber unterm Strich, er hat betrunken mal einen Gefangenen entwischen lassen. Klingt jetzt nicht so dramatisch, wenn ich ehrlich bin. Einen Gefangenen betrunken entlaufen lassen. Naja. Hab ich schon Schlimmeres gehört. Ja, also ja. Da habe ich heute schon Schlimmeres gehört. Da ist mir heute schon Schlimmeres passiert. Ich habe vorhin ein Jira-Ticket falsch assigned, also. Oh. Also, so kommt es, dass jetzt an jenem Abend ein Machetti-Van direkt hinter Teddy auf der Route stehen bleibt, ein Mann aussteigt und zu ihm an die Fahrertür ans Fenster kommt und Teddy die Scheibe, nee, halt darum, nee, fahren ja auch rechts, Scheibe runterkurbelt. Und bevor der andere was sagen kann, begrüßt Teddy ihn mit: All right, Constable, ich hoffe, Sie sind heute nüchtern. Wir wollen ja nicht, dass Sie heute Abend einpennen und Ihnen Ihr Van verloren geht. Ja, und das ist jetzt auch wieder so, ne, der guter Aufschlag, der überrumpelt jetzt diesen Ex-Cop damit doch ziemlich. Der weiß jetzt gar nicht mehr, was er so richtig irgendwie sagen sollte und stottert da wegen was von ich will eigentlich keinen Ärger. Voll gemein. Und verschwindet wieder. Jeder macht mal einen Fehler. Ich sage ja, es ist ja immer gut, wenn man so Informationen hat, mit denen man so arbeiten kann. Ne? Es ist hilfreich. Später am Abend stellt sich heraus, dass man den Polizisten nicht sehr gut auf diesen Job vorbereitet hat. Also der weiß. Ist unglaublich sensibel. Ja, unter anderem. Pizza. Er weiß auch gar nicht so richtig, wie jetzt die Route ideal verläuft. Und er fährt dann einmal versehentlich in eine Sackgasse rein, was Teddy natürlich sofort als Chance erkennt, ihm den Ausgang zuparkt und ihn erstmal schmoren lässt. Aber irgendwie ist das ein bisschen bizarr, dass das gerade ein Polizist passiert, oder? Ein bisschen, aber es ist ja kein Polizist mehr. Es war mal ein Polizist. Es gibt ja Gründe. Später am Abend mobilisiert Teddy dann Soapy und die Rotzlöffel. Ist ein guter, Soapy auf die Rotzlöffel. Ich wollte sagen, das neue Album. Um dem neuen Van hinterher zu laufen und dabei die Titelmelodie von der Cop-TV-Sendung zu summen, sodass auch wirklich jeder im Viertel mitbekommt, mit wem sie es hier zu tun haben. Weißt du, welche Cop-Melodie-Sendung? Nee, weiß ich leider nicht. Schade. Aber ist auch ein guter, irgendwas Schottisches, glaube ich. Also habe ich, habe es, glaube ich, gelesen, aber nicht erkannt. Außerdem streuen. Tate Ort hieß es. Außerdem streuen sie das Gerücht, dass sich der deutlich ältere Ex-Cop den 17-jährigen Verkäufer quasi als Boy-Toy hält, was dann auch wirklich den letzten potenziellen Eiscreme-Käufer von diesem Van fernhält. Und Teddy hat sich dann noch so, um das so die oben die Kirsche auf der Sahne auf dem Eiscreme ist, dass er sich noch den Artikel hat raussuchen lassen, wo über diesen Cop, wo über die Entlassung berichtet wurde und eine Kopie davon an seinen Wagen ich in einem Rahmen fragen. So angebracht hat, so damit auch wirklich damit auch wirklich alles klar ist. Das ist fast schon das tut der Polizist echt leid. Das ist echt schon zu einfach. Fies. Ja, es ist fast schon zu einfach. Hier ist keinerlei Gewalt vonnöten. Naja, der Cop prügelt sich dann mal mit einem Jugendlichen und droht noch einem anderen mit einem Baseballschläger, aber sonst keinerlei Gewalt vonnöten. Ja, aber Moment, das ist hier psychologische Gewalt, das ist auch nicht gut. Keinerlei Gewalt vonnöten und nach 9 Tagen ist der Ex-Cop Geschichte und Ward nie mehr gesehen. Wow. Ja, dass der so lange durchhält, finde ich ja, auch. Ja, aber ey, auch wie asozial einfach. Also. Ohne Konkurrenz ist die Eiscreme-Route wirklich lukrativ. Ich habe es euch ja gerade schon gesagt, sodass Teddy bald einen Großteil seiner Schulden beglichen hat und einen beachtlichen Haufen Bargeld in seinem Kinderzimmer in einer Schuhschachtel aufbewahrt. Ja, aber warum soll er das jetzt aufhören? Also das wird jetzt so weitergehen. Naja, er hat sich auch verpflichtet, das mal mindestens ein Jahr lang durchzuziehen. Ne? Mindestens mal, bis dieser Van abbezahlt ist und so. Also das war so Teil des Deals. Er komme, was wolle. Er kann jetzt nicht nach einem halben Jahr aussteigen. So. Aber er wohnt noch daheim. Ja. Okay, alles klar. Er wohnt bei Mama. Und da kommt es dann auch so ein bisschen zu mir klar, als die Mutter die Kohle findet und dann irgendwie krumme Dinge bei Teddy irgendwie vermutet. Was hast du da? Ist das Eiscreme? Ja, Moment, krumme Dinge vermutet. Er macht krumme Dinge. Na, er verkauft Eiscreme. Und Hehlerware. Na, ja, aber das ist ja mehr so ein Gentleman-Verbrechen. Und bringt Kopf zum Weinen. Ja, das finde ich auch nicht. Aber naja, er kriegt dann die Wogen mit seiner Mama irgendwie wieder ein bisschen geglättet. Und ich meine, schenkt den Papa von den Ketten, die er angehehlt hat. Die Mutter ist da ein bisschen sensibel, was ich aber auch nicht verstehe, weil sie weiß auch, dass der Vater auf der Baustelle klaut und dass er damit ihre Bingo-Sucht finanziert. Also, ach, die Bingo-Süchtige. So ganz aber vielleicht will sie halt, dass das ihm nicht passiert. Ja, na, das würde sie sich Bingo wünschen. Ja. Ich will, dass es weg ist aus deinem Leben. Aber er nimmt dann das Bargeld und investiert es lieber in den Gebrauchtwagen. Also das ist dann ein Maserati. Sinnvoller angelegtes Geld. Ein aber Bentley. 210. So geil, so einen fetten Rolls Royce. So dick ist es nicht. Und schwupps, aber die Polizei hat es nicht gesehen. Er musste ja erstmal noch einen ordentlichen Batzen Schulden begleichen. Naja. Es ist ein Mittwoch. Ich weiß auch nicht, warum ich das hier stehen habe, weil es ist eigentlich relativ irrelevant. Es ist ein Mittwoch, meine Kerle. Als abermals das Geschrei einer Frau an einem an sich ruhigen Abend, einen an sich ruhigen Abend unterbricht. Ist Vanille aus. Der ist schön. Der ist richtig schön. Kurz danach scheppert es ordentlich, als mehrere maskierte Männer dieses Mal Teddys Seiten und Heckscheiben zerschlagen. Jetzt ist er mal dran. Sie rufen ihm noch etwas in Richtung, komm nie wieder, sonst kostet es dich dein Leben. Wahrscheinlich haben sie gerufen, sonst reißen wir dir dein Gesicht ab, aber ich habe es wahrscheinlich abgeändert. Aus Redundanz hast du es gestrichen. Genau. Aus dramaturgischen Gründen habe ich es leicht abgeändert. Sie rufen ihm da noch irgendwas zu und verschwinden in der Dunkelheit. Und das ist so ein bisschen, ja, die Downside, wenn man einer italienischen Familie eine Einkommensquelle abzuluxen versucht, die die schon seit 15 Jahren anzapfen. Ja, es gilt nur für italienische Familien. Ich wollte gerade sagen. Naja, ich habe tatsächlich immer darauf gewartet, dass die jetzt wirklich so die Mafia-Methoden auspacken, ja, mal, aber. Aber nicht jeder Italiener ist die Mafia oder ist in der Mafia. Ich habe ja eher, ob das rauskommt, dass es Mexikaner sind und die Machete heißen. Aber einfach. das wäre doch jetzt hier mal so naheliegend, oder? Es wär doch so naheliegend, organisiertes Verbrechen mit organisiertem Verbrechen zu bekämpfen, aber irgendwie nix. Naja, das Ereignis führt Teddy kurze Zeit später mal wieder auf die Polizeistation, nur haben die Fragen diesmal eine leicht andere Richtung. Und jetzt fragen sie ihn, kann es sein, dass TC von dir mehr Schutzgeld verlangt, als du zahlen kannst, und Mensch, lass dir doch helfen. Also sie kommen ihm jetzt ein bisschen so auf die Schiene. Aber in dem Fall ist er ja das Opfer und er stellt sich wieder dumm, die Polizei kann ihm nichts. Und dank seiner guten Connections über Tam, TC und diese ganzen Eiscreme-Van-Leute. Mensch mit T als Vornamen, als ersten Buchstaben. Über seine guten Beziehungen findet er schnell auch einen alten Van, der dann als Scheibenspender herhalten kann. Also sie noch am selben Tag wird da irgendwie die Scheibe ausgebaut, also ja, ausgebaut ist sie ja schon, eingebaut. Und er muss dann natürlich einmal seine Süßigkeiten tauschen, die Eiscreme einmal durchwechseln, weil ein paar Glassplitter vielleicht als Topping jetzt nicht das Geilste sind. Und keine 24 Stunden später ist er wieder auf der Straße. Ich finde es echt so schön, wie du so ein Verbrechensepos schilderst und dann aber immer wieder das Wort Eiscreme und Süßigkeiten vorkommt. Ja, ja. Soll ich dir noch sagen, dass die Betreiber von dem Großmarkt ihm die Eiscreme sogar kostenlos durchtauschen, weil die ja natürlich auch nicht mit schlechter Eiscreme in die Verbindung gebracht werden wollen. Mit den Splittern drin rühren einmal durch und dann. Das ist das neue Topping mit Crush. Crunchy. Crunch. Glass cool. Crunch. Aber man hat ihn ja gewarnt. Ne? Also ich meine, hier Telefon, Gesicht abreißen und so. Ne? Jetzt fährt er mit den ganz neuen Scheiben wieder in die Route. Ja, sie haben ihm ja eigentlich gerade eine deutliche Botschaft geschickt. Und es ist jetzt ein blauer Ford und ein Vauxhall, die ihn von vorne und hinten einkeilen. Also diesmal zwei PKW. Ist Vauxhall die britische? Ich glaube, ja. Okay. Und die Fahrer machen sich dann in einem dritten Auto aus dem Staub. Also sie parken ihn ein mit zwei Autos, lassen die Autos stehen und hauen ab. Mit einem Mini. Und noch während Teddy jetzt grübelt, was er denn machen soll, kommt ein Machete-Van dann noch von hinten, überholt ihn, Melodie trödelt und auch da sind wieder mehrere Männer an Bord. Also die fahren jetzt in die Route, während sie ihn so außer Gefecht gesetzt haben. Und es braucht aber nur ein paar Minuten, bis dann auch seine Kavallerie zur Stelle ist und die Scheibe von dem blauen Ford eingeschlagen hat, Handbremse raus und dann die Route wieder frei ist. Teddy kann also relativ schnell zu dem Machete-Fahrzeug aufschließen. Also die Person, die am meisten fertig in der Story ist, doch langsam irgendwie der Typ, der die ganzen Autoscheiben handelt, oder? Das ist ein guter Job auf jeden Fall, ja, wenn du Autos reparierst, ja, auch ausdellen und so, glaube ich. Ja, vor allem einfach jeden Tag kommen so Vans an, die müssen immer kaputt. K-Class repariert, K-Class schenkt Eis. Also Teddy schließt jetzt zu dem Machete-Fahrzeug auf, parkt nächsten Stopp kurz hinter ihm und fängt an auch zu verkaufen. Und dann scheppert es aber auf einmal höllisch in seine Nähe und dann noch einmal. Und dann sieht er, wie dieser Ford und dieser Vauxhall, die gerade vorhin ihn noch eingeparkt haben, jetzt rückwärts mit vollem Anlauf in den Machete-Van donnern. Und dann nochmal vorstauchen und nochmal Rückwärtsgang rein und nochmal dagegen. War versehen. Tut mir leid, oh, habe ich nicht gesehen, sorry. Auch die vier weiteren Male. Und dann taucht noch das Fahrzeug auf, in dem die Männer verschwunden sind, die Teddy eingekeilt haben. Also das fährt auch plötzlich an, aber wird auch sofort von dem Ford gerammt. Also was natürlich passiert, die Teddys Jungs haben jetzt die beiden Fahrzeuge geklaut, fahren jetzt erst den Van zu Schrott und wo die anderen jetzt auftauchen, die sich potenziell dagegen wehren können, die werden auch direkt gerammt, woraufhin das Fahrzeug dann auch wieder das Weite sucht. Und selbst die Leute, die in dem Eiscreme-Van sind, in dem anderen, die schauen, dass sie schnellstmöglich aus dem Fenster irgendwie springen und irgendwie davon rennen. Minuten des absoluten Chaos, heulende Motoren, quietschende Reifen, weinende Kinder. Dann, weil gibt kein Eiscreme mehr? Auch das. Dann Stille. Zumindest bis Soapy die Aktion freudestrahlend kommentiert und dann mit seinen Kumpels auftaucht, die natürlich das verlassene Fahrzeug dann fachgerecht looten. Einen kurzen Moment lang dachte ich, dass ein Atompilz am Horizont zu sehen ist. Ja, die Machetis haben eine Atombombe gezündet. Teddy macht es wie immer. Er fährt weiter. Und vielleicht ist er auch schon ein bisschen abgestumpft. Vielleicht steigt er aber auch in solchen Momenten einfach gedanklich aus. lässt es irgendwie ignoriert. Das, naja, 40 Minuten später das bekannte Spiel. Die Polizei zerrt ihn auf die Wache. Der Sergeant ist mittlerweile, er gleicht einem rasenden Bullen. Und er wird noch zorniger, als er Teddy nach 3 Stunden Verhör wieder laufen lassen muss. Und er war betrunken und hat versehentlich die Tür offen gelassen. Auch er warnt ihn jetzt und er ist so nach dem Motto hier persönliche Kriegserklärung, so ungefähr. Ne? Also er ist jetzt richtig auf Betriebstemperatur. Als Teddy zurück in die Garage kommt, haben die anderen längst herausgefunden, wer in dem Machetti-Van am Lenkrad saß. Also jetzt wieder in dem aktuellen, ich blicke schon auch langsam nicht mehr durch, wann sie genau wissen, wer drin sitzt und wann nicht. Aber sie haben ja da einen Maulwurf, der ab und zu mal so durchklingen lässt, wer da am Steuer sitzt. Dieses Mal ist es ein Typ namens Stevie Reston, so ein 20 Jahre alter Möchtegern-Gangster, der viele Cousins hat, die ihm im Zweifelsfall zu Hilfe eilen, hat so den Ruf als Kneipenschläger. Und taucht auch, obwohl er jetzt ja sehr, sehr eindrucksvoll vertrieben wurde, taucht auch am nächsten Abend wieder auf mit einem neuen Van. Und Teddy merkt aber auch, dass nicht nur der neue Van wieder am Start ist, sondern dass auch im Abstand von 100 Metern immer noch ein auffälliges Auto hinter ihnen herfährt. Immer so ein bisschen Abstand hält, ihnen hinterherfährt. Und er weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt die Polizei ist, die sie beschattet, oder die Freunde von dem Stevie. Und er oder weiß, die Gang der Zwölfjährigen. Die Gang der Zwölfjährigen. Er weiß nur, er muss eigentlich jetzt ein bisschen, oder sie sollten eigentlich den Ball ein bisschen flach halten, weil die Polizei sie halt wirklich jetzt beäugt und auf dem Kieker hat und er sich eigentlich nicht schon wieder Scherben auf der Straße erlauben kann. Das ist ein ganz guter Call, denn aus dem Fahrzeug, das sie verfolgt, steigen dann im Laufe des Abends Zivilpolizisten aus, die dann zu Eiscreme Teddy kaufen. Wie bitte? Einfach Eiscreme kaufen. Nee, sie wollen nicht Eiscreme kaufen und ihn auch nicht mitnehmen. Sie wollen seine Bylaws sehen. Also sowas wie die AGB sind das, glaube ich. Also das ist Teil dieser Lizenz, dass man die immer dabei haben muss. Und Teddy hat Glück. Der findet welche im Handschuhfach, die der Vorbesitzer des Vans da irgendwie drin gelassen hat. Er darf also dann an dem Abend weiterverkaufen. Stevie hat keine dabei. Der muss dann seinen Van schließen. Also die Polizei eilt ihm diesmal zu Hilfe und schickt den anderen Van weg. Direkt ins Gefängnis, nicht über los. Gehen Sie nicht über los. Aber jetzt muss es ja nochmal eskalieren. Es eskaliert noch weiter. Am nächsten Abend taucht der Stevie wieder auf. Diesmal hat er seine Bylaws dabei. Aber wie gesagt, die Stimmung bei ihm und seinen Kumpels ist eigentlich, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, was wir tun. Wir dürfen jetzt nicht irgendwie jeden Abend jeden Van demolieren. Also hat Tam eine andere gute Idee. Jeden zweiten Tag. Nee, er besorgt sich jetzt einen alten Van und lässt ihn präparieren. Also er macht hinten die Scheiben raus. Okay. Er schweißt zwei Sitze so hin, dass man bequem zur Seite und hinten rausgucken kann und stellt dann noch ein paar Körbe mit Steine rein. Und dann warten noch ein paar Tage ab, weil es ist jetzt immer noch einfach ein bisschen, bis der Staub sich ein wenig gesetzt hat, bis die Polizeipräsenz in der Gegend auch ein bisschen weniger geworden ist. Und dann starten sie die Operation Phantom Brick Throwers. Wow! Sie suchen jetzt Machetti-Vans überall in der Stadt, außer in dem Viertel, in dem Teddy unterwegs ist, und schmeißen Steine aus dem Fenster. Und zwar so schnell und überraschend. Also sie fahren ran, wenn sie einen Van sehen, schmeißen ein paar Steine, bam, sind sofort wieder weg. Die checken überhaupt nicht, was los ist. Also das geht so schnell. Die gerade an dem Abend, die Leute können danach noch nicht mal eine Beschreibung geben, wer da oder was da oder was sie da getroffen hat, sondern es ist irgendwie daher kommt auch diese Torpedopote. Dieser Name Phantom Brick Throwers entsteht, glaube ich, deshalb auch. Und die Message scheint aber nicht so richtig anzukommen, denn dieser Stevie fährt weiter in dem Viertel rum. Also der lässt sich davon nicht einschüchtern, vor allem, weil es ihn ja nicht betrifft. Aber Moment, was ist denn die Message? Naja, es ist eine klare Kampfansage an die Machettis. Ja, ne? Eben, aber dass sie gerade dieses eine Eck auslassen, hätte sich jetzt von außen auch so lesen lassen können, wie ein, es ist überall ein Problem mit denen. Ja, aber die sehen ja auch die Vorgeschichte. Also ich meine, die sind ja auch nicht dumm. Und die haben, glaube ich, so einen Zoff jetzt nicht in jedem Viertel, sondern ich glaube nur in dem einen. Aber die Botschaft ist für die, nicht für die Polizei. Ja, ja. Ja, okay. Ja. Naja, hätte ja auch sonst sein können, dass man sagt, man will ein bisschen von der Route die Polizei ablenken und macht deswegen überall Zock, also ich auf so, einer Stelle, damit sich so ein bisschen... Ich habe so die Vorstellung davon, dass das die ursprüngliche Idee war, dass sie so sagen, ja okay, wir schauen jetzt mal, dass wir die Polizei auf eine falsche Fährte lenken und dann ist es vielleicht aber auch ein bisschen eskaliert. Aber wir donnern halt immer der gleichen, Vans der gleichen Familie die Sachen rein. Als man so die Vorteile erkannt hat, ist es glaube ich ein bisschen einfach eskaliert. Ey, und wieder der Typ, der die Scheiben austauscht, cha-ching! Also, sie wollen ja aber eigentlich diesen Stevie loswerden und deswegen hat Tam jetzt einen neuen Plan. Also, der überlegt sich jetzt, ja, wir packen den in den Korb mit den Steinen und werfen den dann raus. Nee, wir könnten eigentlich mit Maske und Baseballschläger einfach nachts bei dem in der Bude stehen. Könnten seine Frau umbringen und sie zerstückeln. Und ihm ein bisschen Angst einjagen. Und dann finden sie aber raus, dass Stevie auch noch bei seiner Mutter wohnt, die auch noch eine Chemotherapie gerade macht und zu Hause versorgt wird. Oh Gott, ey, ist es wirklich? Und dann lassen sie tatsächlich von dem. Das ist auch ein Abwick Lebowski, wo dann wieder Vater in der eisernen Lunge liegt und so. Und dann, ja, lassen sie vom Plan ab. Stattdessen lauern sie ihm dann auf dem Weg auf, den er von dem Viertel, wo er den Van fährt, bis zu der Machetti-Zentrale. Also die haben auch so eine Art Parkplatz am Großhändler, also könnt ihr euch genauso vorstellen. Und da liegt ein gutes Stück Weg dazwischen. Und auf dem Weg dazwischen lauern sie ihm auf in einem Tunnel, zwingen den Van anzuhalten, also blockieren, drängen ihn ab, blockieren den Weg und gehen dann halt mit Baseballschlägern und Hammern auf die, nicht nur auf den Van, sondern auch auf die Insassen los. Und dass die auch nicht so Sachen gemacht haben, das wundert mich fast ein bisschen, wie dem Großhändler sagen, ey, du verkaufst dir nichts mehr, sonst gehen wir weg. Das ist ja nicht der Grund. Nein. Diese Machettis, die betreiben ja ihren eigenen Großhandel. Ja, oder was? Ich glaube, ich habe dich nicht richtig verstanden. Naja, aber dass die Einfluss nehmen auf den Großhändler. Soweit hat keiner gedacht. Naja, das ist ja diese, das machen sie ja mehr oder weniger. Das ist ja diese Familie. Ja, man hätte natürlich auch die direkt angreifen können, irgendwie den Laden, Laden anzünden oder irgendwas. Wie viele Seiten haben wir denn noch? Wir sind im letzten Viertel. Okay, weil dann würde ich mal eine kurze Pause machen wollen. Gut. Aber hast du auf Netflix diese, da gibt es so eine Doku-Serie über so, es sind nicht nur, na doch, sind eigentlich Verbrechen in der Sportgeschichte, so Untold, glaube ich, heißt es. Da geht es einmal um Malice at the Palace. Genau, um die Schlägerei 2004 in der NBA mit den Fans, so wo ein Spieler irgendwie ein Fan Es hat sich ein bisschen hochgeschaukelt, aber am Ende des Tages hat ein Spieler einen Fan umkauen oder mehrere Spieler, mehrere dann Fans. Tatsächlich Prügelei zwischen Spielern und Fans. Genau. Ich muss auch unbedingt euch empfehlen, einen Film, der passt irgendwie voll gut zur Spitzeder-Folge. Und ich habe mir auch gedacht, meine Güte, wäre das ein geiles Acht-Thema. Aber den Typ gibt's noch. Und zwar ein Typ, der so ein riesen Ponzi-Scheme gemacht hat, also auch so ein Pyramidenschema zu Geld eingesammelt in den USA und der ist eigentlich so Polka-Sänger und ist dann Das habe ich ja auch auf meiner Watchlist schon seit 2 Jahren, glaube ich. Ja. Polka-Sänger. Der Polka-King, weil es mit Jack Black der Film. Ja, mit Jack Black. Der Film, würde ich sagen, ist mittel bis okay, aber dadurch, ich habe auch immer gedacht, so, oh, die Kostüme, das ist alles so überdreht und Und dann am Schluss zeigen sie originale Aufnahmen und dann denkst du, fuck, das sind einfach nur die Kostüme als nachgebaut. Holy shit. Und das dann auch einfach, also ich mag Jack Black, ich sehe den total gerne oder so, aber das war auch so ein, ja, das ist ja echt übertrieben. Und dann liest du dir aber die Sachen durch und du denkst dir so, oh, nee. Und auch Details, auf die ich jetzt nicht eingehe, wegen Spoilern, oh, die sind ja sogar im Film weniger dargestellt, als sie in echt passiert sind. Okay, also die echte Story dahinter ist auch einfach noch völliger Irrsinn. Okay. Ja, völliger Irrsinn ist ein gutes Stichwort. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir aufgehört haben, aber das Ende vom Lied ist, dass es dieses Mal nicht nur ein verdelltes Auto gibt, sondern auch ein paar blaue Flecken und ein paar Stichwunden und was mal zu haben will. Also so, ich würde sagen, wir haben eine neue Stufe erreicht. Wieder kommen die Cops bei Teddy vorbei, der aber ganz zufällig zur Tatzeit auf dem Polizeirevier war, weil er dort irgendwelche Papiere vorlegen musste. Also ganz zufällig ist natürlich totales Pech. Alibi. Tam weiß, dass die Sache jetzt langsam heikler wird. Klar, er macht sie ja auch heikler und entwickelt jetzt so eine richtige Paranoia, die er auch auf Teddy, also die er auch auf Teddy überspringt. Ja, er bläut Teddy ein, dass er quasi immer so im Anti-Spionage-Modus sein muss. Ne? Niemals an mehreren Tagen zur gleichen Zeit das Haus verlassen, niemals den gleichen Weg in den Großmarkt fahren, oh, immer den Verkehr beobachten, halt so richtiger Spy-Shit. Ja? Und tatsächlich wird es aber erstmal ruhiger. So ruhig, dass Teddy nach 4 Wochen das Versprechen an Soapy sogar einlösen muss, ja, und ihm einen Chips gibt. Na, ihn anstellt, und zwar für 1 Stunde am Abend, um so kleine Tütigkeiten, Süßigkeiten-Tütchen vorzupacken. Also da gibt es so für 10 Pence, gibt also dann gemischte so Tüte. Gemischte Tüte, und er darf so für 1 Stunde am Abend diese Tütchen packen. Und Soapy, das ist bei dem Spitznamen schon fast komisch, will sich nicht die Hände waschen, um das zu tun, weil er die Seife, die Teddy im Wagen hat, ist so Flüssigseife, und er sagt, nee, das ist Shampoo, und mit Shampoo wäscht er sich nicht die Hände, weil es weiß ja jeder, dass man davon Haare an den Händen bekommt. Okay. Aber vielleicht ist es auch genau so ein ironischer Spitzname. Vielleicht kam es auch daher, dann, das kann natürlich auch sein. Naja, noch eine Woche später erhält Tam einen Anruf von seinem Machetti-Kontakt, die wohl jetzt doch wieder an einem neuen Van sitzen, ja, und sich komischerweise aber auch in letzter Zeit sehr oft mit der Polizei treffen. Und auch dieser neue Van, den sie da vorbereiten, trifft sich öfter mit der Polizei. Ja, der soll tatsächlich mal für mehrere Tage bei der Polizei am Hof gestanden haben. Also es ist irgendwie sehr merkwürdig, ja. Undercover. Sie gehen jetzt davon aus, tatsächlich, dass das Fahrzeug irgendwie verkabelt ist mit Abhörequipment und ja, so. Funktechnologie war noch nicht so weit, einfach zieht ein riesiges Kabel zur Polizeistation, so ein langes rotes. Und mehrfach Steckdosen, immer so 3er-Steckdosen ineinander gesteckt. Natürlich taucht dieser Van dann später jetzt auf unserer bekannten Route auf. Und Teddy ist sehr vorsichtig, ja, mit dieser Background-Story, aber Soapy zieht jetzt seinen neuen Job in Gefahr und schaltet sofort in Angriffsmodus. Ne? Also der geht diesen Machete-Leuten so sehr auf den Zeiger, dass die immer nach kurzer Zeit wieder weiterfahren, sobald Soapy auftaucht. Also, Soapy ist aber immer noch 12. Ja, okay. Vielleicht ist er schon 13. Okay. Oder so, aber. Ja, aber das ist doch das Ultimative im Alter, wenn du mit 12, 13 die vor dir abhauen und Schiss haben, dann musst du dich doch fühlen wie. Also der labert die voll, der flucht rum, die werden richtig ausfällig und so, bis die halt vergraut ihnen die Kunden. Und immer wenn der auftaucht, fahren sie weiter. Bei Disco Elysium, das ist ja ein Computerspiel, was es gibt, wo du halt auch einen total abgefuckten Kopf spielst. Und da hängt eine Leiche quasi rum. Und dein erster Gegner ist so auch so ein frecher 12-Jähriger, der dich halt überhaupt nicht respektiert. So. Warum? Gutes Spiel? Das ist Weltklasse. Aber was hat das mit der Leiche zu tun an der Stelle? Naja, also Soapy stelle ich mir vor wie dieser 12-Jährige, der dich halt quasi in diesem Rollenspiel dann anmacht, während du versuchst, deinen Job zu machen. Ach so, wenn du eine Leiche untersuchst, oder? Aber, also mich hat jetzt die Leiche irritiert, die nichts damit zu tun hatte. Das ist halt in dem Spiel so. Die du aber erwähnt hast. Soapy ist für mich, also wenn du das Spiel nicht gespielt hast, kannst du nicht nachvollziehen, was ich sage. Das stimmt. Ja, diejenigen unter euch, die den Anfang von Disco Elysium gespielt haben, wissen. Das ist ein bisschen elitär, was du jetzt hier machst. Ja, ich weiß. That's me. That's in, me the in the corner. Also heute, Philipp, haben wir es echt fire wieder. Yeah. Also. Ich wollte gerade sagen, neulich hat jemand geschrieben, die Folge, wo ihr was Spezi gedruckt habt, beide, die ist voll geil. Und ich habe heute hier auch ein ähnliches Getränk irgendwie. Ich muss echt mal wieder Koffein Spezi drin trinken. Ist hier Koffein drin? Ich schaue gerade. Seitdem ich kein Spezi mehr trinke, nehme ich auch nicht ab. Also kann ich gleich wieder Spezi trinken. Das heißt, recycelt. 100% ist die Flasche recycelt. Ja. Das Getränk ist nicht recycelt. Recycelt steht größer drauf als der Markenname. Aber in welcher Folge, das habe ich tatsächlich auch gelesen, aber welche Folge waren wir da so auf Koffein, wahrscheinlich Zucker und Koffein? Ich glaube einfach, da waren wir halt beide wach und Action geladen oder so. Das war anders als heute. Heute seid ihr heute müde und harmoniebedürftig. Naja, also diese Soapy verscheucht die jetzt immer und dann läuft Soapy hinterher zur nächsten Station und bis er da ankommt, hauen die wieder ab. Und das nimmt wirklich so absurde Züge an, dass die Männer aus dem Machete-Van eines Abends bei Teddy anklopfen und ihn anflehen, dass er diesen Soapy zurückpfeifen möge, weil der angeblich kurz vorher noch eine Ladung Scheiße durchs Verkaufsfenster geworfen hat. Also jetzt möchte ich auch mal langsam ein Foto von Soapy sehen. Damit kann ich leider heute nicht dienen. Soapy. Ja, aber Moment, wenn du überlegst, ein Soapy, der, welches Jahr haben wir gerade? 85? Ja, 85 rum. Der 12er. Ist nicht so viel älter als ich. Ich wollte gerade sagen, ich meine, ich bin Baujahr 83. ich lebe auch noch. Also so, dass der noch lebt, wäre jetzt auch nicht komplett möglich aus der Welt. Also der Herr Kraus hat ja schon klar gemacht, dass hier come on, ein Sophie, wenig, call us. Ein wenig die Regeln. Call us. Ja, wir müssen da müssen wir am Ende nochmal drüber reden, wie das hier einzuordnen ist alles. Naja, an jedem alle Abend davon zieht Teddy aber die beiden Machete-Vans, die beiden aus dem Machete-Van zum letzten Mal. Also tatsächlich hat Soapy jetzt diesen offensichtlich verkabelten Van vergrault. Vielleicht hat aber auch ein neuer Einsatz der Phantom Brick Throwers dazu beigetragen. Wer weiß das schon so genau. Aber was ist denn das für ein Job, für ein Leben? Irgendwie jetzt als Job. Was ist der Job? Ich fahre in einem Auto rum und ich beschmeiß Vans mit Steinen in einem umgebauten Auto, wo hinten Steine gelagert werden und ein Loch so wie so ein Schießschatten drin ist. Aber sich die Steine rausballern. Weißt du wenigstens, was du gemacht hast am Ende des Abends? Oh, stimmt. Ja, wenn sich's lohnt. Ich meine, Haufen Zeug kaputt. Wenn's Geld bringt. 4-5, es muss doch auch ultra befriedigend sein. Ne? Der Shepherds, es gibt, ne? Leute, die ja Geld dafür nehmen, dass du irgendwie mit dem Baseballschläger Autos zusammendreschen darfst oder irgendwas. Ne? Also ich stelle mir das schon auch ein bisschen befriedigend vor. Ja, morgen gleich kündige ich meinen Job. 4-5 Wochen, ich hab einen Van. Wollen wir hinten die Scheiben rausmachen und die Sitze rumdrehen? Ja, aber die Frage, wer werden heute so die Sachen, die du einwerfen sollst, ob das dann so ein Oh Flink versus Gorilla, so ein Ey, schmeiß mal, wobei das Blöde sind, Leute fahren, das ist irgendwie nicht so richtig geil. Flixbus oder irgendwas, ich weiß auch nicht, was man da so bewirft. Ja, ein Flixbus ist ja... Ja, den triffst wenigstens. Also Nick, ich habe jetzt nichts gegen, ich glaube, es ist ein echt sympathisches Unternehmen mit echt coolen Gründern, aber ich sag lieber nichts. 4-5 Wochen später taucht wieder ein Machete-Van in Teddys Revier auf. Dieses Mal kommt der Fahrer direkt ans Fenster, stellt sich vor. Hi, Danny Friel ist wirklich ein Bär von einem Mann, deutlicher irischer Akzent und nicht zum Spaßen aufgelegt. My fucking name is Daniel Friel. Nein, ich kann kein Irisch. Nein, das war Weltklasse, genau so klingt das. And I'm the new fucking sheriff in town. So you listen to me, wee lad. I'm not here to deal with the monkey. It's the fucking organ grinder I want to talk to. Endlich hast du eine Sprache gefunden, die du wirklich perfekt nachahmen kannst. Nein, sorry. Das, ich wollte gerade sagen, jetzt fehlt noch, dass er irgendwas mit Reggae redet. Ich möchte mich bei allen Iren entschuldigen. Reggaeton. Und ich wollte bitte auch an bei allen Leuten. Sorry, ihr habt jetzt natürlich nicht... Jamaikanern. Nicht zugehört, weil ihr nur auf meinen Akzent euch konzentriert habt. Also er sagt jetzt im Prinzip, ich bin der neue Macke hier. Ja, nicht mit mir. Naja, und er sagt vor allem, ich will hier nicht mit dem reden, der hier die Eistüten macht, sondern mit dem, der hier den Laden schmeißt. Ja. Also der Zwölfjährige. Schick mir den Zwölfjährigen. Naja, er will natürlich... Schick mir den, den ihr Seife nennt. Er will natürlich mit TC sprechen und er lässt jetzt noch ein paar Drohungen da. Er fasselt noch irgendwas, dass er ihr A-Connections hat und sagt Teddy recht deutlich, dass er ihm nicht zu nahe kommen soll. Und Danny fährt auch jetzt in der Route einfach mit, die Teddy auch fährt, aber er fährt total chaotisch. Also er hält zum Beispiel vor einer Schule am Abend und vor einer Kirche, wo alles komplett dunkel ist und keiner da. Und also er hält überall, nur nicht da, wo man halt offensichtlich Geld verdienen kann. Also er weiß absolut nicht, was er da tut. Und auch Soapy hat eine Begegnung mit Danny. Soapy fordert den Sohn von Danny raus, der auch im Van mitarbeitet, zu einer Prügelei. Also hier sofort zum Duell quasi. Und dieser Danny ermuntert seinen Sohn sogar, ne, dass er aus dem Van gehen soll und sich mit diesem 12-Jährigen prügeln. Aber der Sohn kneift, sodass dann Danny selbst aus dem Wagen steigt und Soapy verprügeln will. Und er rennt dann aber weg und sie spielen dann so ein bisschen Fangen für die nächste Stunde, bis dann Danny entnervt. Fangen die nächste Stunde, okay, alles klar. Und Teddy spricht jetzt am Abend im Pub mit TC, trifft er sich und bespricht diesen Vorfall und der ist natürlich irgendwie auch total sauer, ja, wenn da jemand irgendwie seinen Namen offensichtlich so nach ihm ruft, ja, dann bringt ihn das in Rage. Ich weiß nicht, ob ich euch ausreichend klar gemacht habe, dass wir es hier wirklich mit dem Psycho eigentlich zu tun haben. Ich hätte irgendwie langsam echt Lust, dass da so ein Theaterstück dazu gibt. Und wie der Zufall aber so will, und das ist jetzt, glaube ich, wirklich Zufall. Aber anders mit den ganzen Wiederholungen hier drin, wäre das doch eigentlich mal gute Lektion für so ein Englischlehrbuch. Ulysses, die Ice Cream Edition. Stimme das gerade nicht. Peter, Paul und Mary are sitting in the ice cream truck. Ja, ja. Und wenn ich überlege, ich hatte das Green Line. Somebody throws a brick through the window. Ja, aber und tatsächlich so vom Schwierigkeit her, des Stoff, das wird eigentlich richtig schön wie diese Green Line Bücher sein. Da ging es damals um eine Familie, die hat ein Taxiunternehmen, Warum nicht sowas? Ja. Schlag's mal vor. Ja. Schlag's mal vor. Ja. Du hast doch gute Beziehungen in so einen Verlag. Machen die nicht auch so irgendwas in Sachen Bildung, Schulbuch, irgendwas? Nee, schade. Nee. Wie ist der Zufall so will, Kreuz Danny? Mehrere Leute, die wirklich so Schulbücher auch schon geschrieben haben. Das ist irgendwie interessant. Kreuz Danny, also hast du da doch Beziehungen. Hast mich angelogen. Ja. Wie ist der Zufall so will, kreuzt Danny jetzt in dem gleichen Pub auf und fängt sich auch schon direkt in der Tür noch von Tambi einen amtlichen schottischen Dampfhammer ein. Also der haut ihm sofort auf die Nase und sie zerren ihn dann nach draußen, wo TC dann auch noch ein bisschen auf ihn einprügelt. Aber also jetzt nochmal, und ich bin jetzt müde so, aber es gibt wirklich nur Vornamen, die mit T haben. Ja, das ist ganz schrecklich. Also das ist, bis auf Sophie haben wir ganz, nur Leute mit T. Ganz schrecklich. Das ist ja krass. Ja, das ist echt schrecklich. Okay, können wir mal irgendwie Farbcodes vergeben? Ja, wobei. Mr. Pink, Mr. Orange, Mr. Also ich muss zumindest Danny in Schutz nehmen, der nur im Fränkischen quasi mit D anfängt. Ne? Also, sie bearbeiten jetzt diesen Iren, der gerade noch einen auf dicke Hose gemacht hat, ordentlich vor dem Pub, und der liegt dann auch jammernd am Boden und heult und sagt eigentlich, oh, er wollte eigentlich gar nicht kämpfen und er wollte eigentlich nur. Kannst du bitte das in den irischen Akzent nochmal? Nein, danke. Er wollte eigentlich nur die gängige Schutzgeldrate erfahren, ja, also er wollte gar nicht. Erfahren? Er wollte sich hier gar nicht. Was? Er wollte sich hier gar nicht schlägern, er wollte von TC eigentlich nur wissen, was er jemand Kohle zahlen muss, damit er nicht das Auto zertemoliert kriegt. Sie lassen ihn dann irgendwann einfach schluchzend liegen und das war dann auch wirklich das Letzte, was sie von Danny sehen. Und später stellt sich raus, dieser Danny, der hat die ganzen Machete-Fahrer vorher schon genervt. Also der hat da in dem Lager bei denen auf dicke Hose gemacht, hat von der IAA geredet, hat alle komplett genervt, sodass sie ihn, der offensichtlich keinen Plan vor diesem Eiscreme-Business hat, einfach in die gefährlichste, schwierigste Route geschickt haben, um ihm halt einen Denkzettel zu verpassen. Also wie diese Machetes, wie ich sie zu nennen pflege, wie die überhaupt hier 30 Fahrzeuge sich arbeiten konnten, also die allerhellsten sind sie auch nicht. Tja, das werde ich aber nicht. Aber die sind vielleicht einfach nicht so arschig drauf. Ja, vielleicht sind es einfach nur normale Geschäftsmänner. Ja, bisschen foppen vielleicht ab und zu, aber ansonsten ganz normales Geschäft. Teddy ist regelmäßig auf der Polizeistation, um zu irgendwas befragt zu werden. Jetzt, so langsam kann man ja wirklich ein bisschen den Überblick verlieren. Und bei einer dieser Gelegenheiten zeigen sie ihm jetzt ein Foto, auf dem er mit Tam... Kennen Sie diesen Pinguin? Have you seen this chicken? Mit Tam, Jordi und TC. Jordi, noch eine ohne T. Als Jordi? Jordi? Was? Klingt schon nach einem T. Ich würde sagen, T ist Jordi. Oh Gott. Jordi. Aua. Es wird nicht besser heute. Nee, es wird. Oh weh. Vor werde ich jetzt auch langsamer gerade, merke ich schon. Also wo er offensichtlich mit diesen Gangstern spricht, mit der er nie in Beziehungen gebracht werden sollte. Ne? Also es gibt ein Foto, das zeigt, dass er mit denen redet und das ist jetzt saudoof. Ja? Offiziell kennt er den nicht und er kann sich irgendwie rauswinden. Aber er gibt zu, dass Tam und TC sich kennen, was dann schon auch ein bisschen zum Problem wird. Also Tam wird ihm das ziemlich krumm nehmen. Tam. Weil die Polizei mittlerweile auch ziemlich sicher ist, dass dieser Tam eigentlich dahinter steckt. Also ich, Philipp, weißt du, was ich glaube? Dass die Terrasse irgendwie dem Jürgen gesagt hat, dass die Challenge ist, dass er mit dem Duden quasi eine Story machen soll und jetzt beim Buchstaben T dann quasi den Spicker reingehauen und jetzt einfach eine Geschichte erfunden hat, die nur mit T hat. So. Das ist so, wie manche Leute immer so bei solchen Prompts oder irgendwie mit ihren Kindern ausmachen, aber du musst das eine Wort unterbringen, so als, naja, so als Geheimnis, ja. Das ist nur zwischen uns und das ist so ihr Running Gag, ja, so ein, machst Sachen nur mit T. Gab's von Heinz Erhardt, habe ich ein Stück im Ohr und ich kann wirklich auch nicht sagen, ob das Stand-up war damals oder ob das vorbereitet war. Das aber muss vorbereitet gewesen sein. Giftiger Gatte, geifert Galle. Ja. So, wo sie ein Theaterstück nur mit dem Buchstaben G. Der besagte Kollege, der damals an meiner Tür stand und scheißen und duschen wollte, hat auch mit mir gewettet, ob ich in eine Produktion der damaligen FH Ansbach das Wort Brüste einbauen kann. Und was soll ich sagen? Ich habe es geschafft. Ich habe aber gesagt, er brüstet sich damit. Okay. Ein bisschen betrogen, ich hab's so. Ja, aber auf jeden Fall. Ist auch nicht viel besser. Wir blicken jetzt nicht mehr ganz durch. Polizei hier, Polizei da. Die Ereignisse überschlagen sich. Genau. Es ist ein Strudel der Gewalt und der Eiscreme. Da wäre jetzt, wenn man das Ganze filmisch machen würde in so einer Serie, so eine Eiscreme-Maschine, die so Eiscreme verwirbelt und dann aber so hier roten Sirup rein, dann blutet das Ganze so und es färbt sich durch. Und ich glaube, was ihr euch an der Stelle nur merken müsst, ist, die Polizei ist am Schluss auch, sind alle tot. Ist auch relativ, denen ist relativ klar, was hier passiert, aber sie haben halt noch nicht wirklich die entscheidenden Beweise, um da wirklich was zu unternehmen. Also, aber sie wissen, wer dahinter steckt, sie wissen, was da läuft. Als auf einmal. Sie rücken näher. Jetzt wieder ein paar Wochen Ruhe, Funkstille und dann spricht Tam Teddy drauf an. Also tatsächlich, Tam je ist, Tam? Je Tam? Tam, nee, oh. Je ne Tempa. Je ne Tempa? Der ist ja sehr sauer, weil Teddy auf der Polizeistation über dieses Foto gesprochen hat. Und das Erste, wo er dann wieder mit Teddy spricht, ist tatsächlich, um ihm zu erzählen, dass er wieder von seinem Machetti-Kontakt gehört hat und gesagt hat, oh, die planen wieder einen neuen Van. Dieses Mal aber sollen zwei junge Mädels in der eine soll schon Van Halen in diesem Van wow, in diesem Van sitzen. Hätte von mir sein können. Und es hat sich wohl rumgesprochen, dass dieser Tam mal, der ist ja eigentlich auch ein ausgeborener Verbrecher, dass der mal bei einem Einbruch von dem Einbruch abgelassen hat, weil in der Nähe eine Vergewaltigung passiert ist und er lieber den Vergewaltiger vertrieben hat, als seinen Einbruch irgendwie durchzuziehen. Und das ist so eine Geschichte, die über ihn kursiert. Und jetzt sind sie darauf gekommen, naja, wenn wir dem jetzt einfach Mädels schicken, dann wird er die vielleicht nicht demolieren. So, das ist jetzt der Plan. Und es stimmt, tatsächlich wissen sie erstmal gar nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Also es ist jetzt dieser neue Van in der Tour mit zwei jungen Mädels, die auch super nett und super hübsch sind, die Teddy irgendwie anquatschen und die mit allen Kunden gut können und die wirklich auch gut aussehen und natürlich super nett zu den Kunden sind und so kommt ihm, sehr schnell, her. Ihm sehr schnell auch irgendwie so ein bisschen das Geschäft klauen. Nachvollziehbar. Sogar Soapy wechselt sabbernd das Lager. Na, der ist ja im besten Alter. Teddy versucht alles, was nicht mit Gewalt zu tun hat, um der Lage Herr zu werden. Also irgendwie ausbremsen, schneiden, auffahren, überholen. Aber die beiden sind wirklich eiskalt, lächeln alles weg. Eiskalte Engel. Unbeirrt weiter. Eiscremekalte Engel. Und das Einzige, was Teddy dann noch irgendwie einfällt, ist, dass er ein paar Jungs bezahlt, die noch nicht in der Pubertät sind. Ja, die also dem Zauber der Damen noch nicht verfallen sind. Dass er die dafür bezahlt, dass die Nägel unter deren Reifen legen. Oh, Alter, ein totaler Mord. So krasser Mord. Lustige so. Witze. Ja. Halt die Kehlen aufzuschlitzen. Und daraufhin stellt er fest, hey, Moment, jetzt haben die hier Löcher in den Reifen und jetzt tauchen plötzlich ein paar Männer auf, die denen die Reifen wechseln. Und davon erzählt er dann seinen Jungs und dann kommen die drauf. Hey, wenn da Männer, das, dann sind es ja eigentlich schon wieder Fair Game. Und so, wie ne? Der Typ, der irgendwie Autos repariert und Scheiben wechselt, Cha-Ching. Cha-Ching. Der macht aber die ganze Zeit nur Profit über diese also Story. Also ich würde sagen, das ist jetzt nicht meine, das ist jetzt nicht mein Bild von irgendwie Geschlechterrollen und so weiter, sondern das ist tatsächlich so deren, so hat sich's zugetragen. Ja. Es kommt die männliche. Würde man doch noch sagen dürfen. Ja, das würde man doch noch sagen dürfen. Es kommen die Männer, die jetzt hier quasi die Reifen wechseln und die denken sich dann, naja, also wenn jetzt da Männer am Start sind, dann können wir ja vielleicht doch ein bisschen ruppiger mit denen umgehen, weil es sind ja jetzt nicht, die Frauen, sondern es geht ja jetzt hier, sind jetzt hier Männer, denen wir die Hölle heiß machen. Und deswegen machen sie es am nächsten Abend einfach so, also sie lassen wieder Nägel unter den Reifen der anderen und als dann die Kavallerie zum Reifenwechseln anrückt, greifen sie den Van an. Und Teddy bekommt wieder davon eigentlich wenig mit, also er fährt einfach weiter zum nächsten Stopp. Und als er an dem Abend dann die Runde wieder anfängt, sieht er dann nur eine Straßensperre, ganz viel Blaulichter und einen ganz, ganz übel zugerichteten Ice Cream Van. Okay, also was ich jetzt haben möchte. Ist Eis? Nein, also heute ist das neue Total War Warhammer Spiel rausgekommen. Ich hätte gerne so ein Echtzeit-Strategiespiel, nur in dem Szenario. Oh, das wäre mal cool. Ja. Das wäre auch sehr schön. Ice Cream wegen. Wobei rundenbasiert könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, rundenbasiert, weil die immer im Kreis fahren. Er hat es kapiert. Ja, super. Also, Sie sehen, da wurde hier jetzt ordentlich Blech zerdeppert und als er dann am selben Abend von der Polizei abgeholt wird, merkt er, ey, die sind irgendwie auch angespannter als sonst, ja, und sie sind irgendwie noch ein bisschen aggressiver als sonst und sie machen ihm klar, hey, eines von diesen beiden Mädels liegt im Sterben. What? Und wenn die nicht durchkommt, dann werden wir dir auf jeden Fall eine Conspiracy to Commit Murder anhängen, also eine Verschwörung zum Mord oder wie. Aber gab es jetzt einen Unfall jetzt oder ist das jetzt komplett erfunden? Es gab einen Unfall. Die hat ja noch das Auto hier demoliert. mit den Leuten Sie haben die Reifen. Ja, aber es wurde jetzt permanent schon jemand irgendwie hier und jetzt gab's, also es gab ja bisher niemanden, der ernsthaft verletzt wurde. Bis auf die Leute mit den Stichwunden. Ich wollte gerade sagen, Stichwunden. Ja, da muss ich geschlafen haben, das habe ich irgendwie. Ja, vor allem keine Frauen, damit zählt's für ihn nicht. Als Mensch. Also, sie spannen jetzt Teddy hier in die Zelle, lassen ihn ein bisschen schmoren und er ist jetzt auch wirklich so an dem Punkt, wo er fast umkippt, ne? Also, wo er sagt, ey, okay, das nimmt jetzt hier gerade eine Richtung. Dafür habe ich nicht unterschrieben. Ja, jetzt ist er ja auch schon 20. Jetzt hat das hat er auch nicht kommen sehen und das geht ihm auch zu weit. Und er ist wirklich, glaube ich, kurz davor auszupacken. Und sie befragen ihn dann nochmal, aber er kann sich noch durchringen, wirklich noch bei seiner Geschichte zu bleiben, weil er irgendwie sich noch nicht ganz durchgerungen hat, seinen Kumpels irgendwie in den Rücken zu fallen. Und als diese Befragung vorbei ist und er wirklich alles abgestritten hat, lassen sie ihn einfach laufen. Und jetzt wundert er sich und denkt sich, ja, so, also gerade wollen sie mir noch irgendwie einen Mord anhängen quasi und jetzt lassen sie mich laufen. Er kommt jetzt drauf, das könnte jetzt natürlich ein Trick sein, damit so aussieht, als hätte er gesungen. Oder der Polizist hat getrunken und ist eingeschlafen. Guter Punkt. Und die Tür war offen. Ich habe noch eine dritte Variante. Am nächsten Tag stellt sich raus, dieses Mädchen, das vermeintlich in Lebensgefahr schwebt, hat sich den Finger am Fensterladen eingequetscht. Das war die Verletzung, die sie hatte. Schau, habe ich doch nichts verschlafen. Und das war jetzt quasi ein Trick, um ihn zu einer Aussage zu motivieren, zu zwingen. Und es war knapp. Also es hätte, glaube ich, fast funktioniert, aber sie können ihm nach wie vor nichts anhängen. Trotzdem war das letzte Mal, dass die Machetis einen Van nach Carntyne geschickt haben. Aber jetzt schicken sie die Panzer. Und das verbuchen die natürlich so ein bisschen als Sieg und Tam hat jetzt dann auch Expansionsgelüste. Also er schickt neue Vans in andere Stadtteile. Ja, aber die geben jetzt auf, die Machete. Die geben diese Route jetzt auf. Okay. Ist ja auch die Frage, ob sich dieser Krieg lohnt. Das ist ja völliger Wahnsinn auch. Ja, also ich meine, sie geben jetzt natürlich an der Stelle nach, aber was dann passiert ist, oh ja, Moment, wir können das ja auch, das Geschäftsmodell funktioniert, wir gehen jetzt mal noch in andere Touren. Das wäre vielleicht schon vor 3 Monaten irgendwie die richtige Wahl gewesen. So. Ich glaube, ihr überschätzt auch ein bisschen den Zeitraum. Es hat sich jetzt natürlich ausgedehnt, aber ich glaube, wir reden hier von vielleicht weniger als 24 Stunden. Und vielleicht in einem halben Jahr oder so. Also wirklich ein halbes Jahr? Ich glaube, es war nicht viel länger. Okay. Okay. Was für ein schöner Sommer. Tam expandiert. Er schickt neue Vans unseres Lebens in andere Stadtteile. Mit den Fahrern macht er ähnliche Sachen aus wie mit Teddy. Nur, dass er nebenher jetzt auch noch eine ganze Armee an Schlägern aufbaut. Also, was man halt macht, wo man Eiscreme verkaufen will. Was man halt macht, ja. Und es dauert tatsächlich nicht lange, bis er auch ein Gebiet nach dem anderen auf ähnliche Manier einnimmt, sozusagen. Also da könnte man wirklich auch ein Strategie. Ja, vor allem, Wir sprechen immer noch von Glasgow. Ja, okay. Aber wir haben ja schon festgestellt, also es gibt locker mal Platz für mindestens 60 Vans in Glasgow, tendenziell sogar noch mehr, wenn man so die freien Unabhängigen noch mit reinrechnet. Also da ist schon was zu holen. Und 4 Wochen nach dem letzten Vorfall in Carntyne erhöht Tam dann die Zahlungen, die Teddy für seinen Van leisten muss. Also er sagt einfach so, ab heute musst du mehr zahlen, beschließe ich jetzt. Und er kann eigentlich auch nicht viel dagegen tun. Aber die Route wirft ja auch genug ab. Also es ist jetzt kein Beinbruch für ihn. Jetzt kommt aber auch TC auf Teddy zu und sagt, er will ein größeres Stück von dem Kuchen haben. Also seine beiden Kontakte, die wollen jetzt quasi sich an ihm weiter bereichern. Und TC hat aber auch jetzt die Vorstellung, okay, eigentlich kann er ja auch eigene Vans betreiben. Also er hat jetzt das Geschäftsmodell verstanden, er macht die Drecksarbeit. Was nutzt mir das Franchise? Also warum soll er das mit Tam zusammen machen? Warum nicht einfach eine eigene Route aufmachen? Und er möchte jetzt, dass Tommy, also der Eisverkäufer von Teddy, der mit ihm in dem Van arbeitet, der hat gerade seinen Führerschein gemacht und TC möchte jetzt, dass der für ihn quasi eine eigene Route betreibt. Und das dauert jetzt ein paar Monate, ich kürze jetzt ein bisschen ab, aber TC überzeugt Teddy tatsächlich am Ende des Tages, ich weiß nicht, wie viel Drohung dafür notwendig ist, aber ich glaube, das ist gar nicht so schwer. TC überzeugt Teddy, den Van aufzugeben, damit TCs Schwester den Van übernehmen kann. Also er lässt ihm keine Wahl, ja. Er macht ihm kein dickes Abschiedspaket, sondern er sagt ihm einfach so, so ist es, ja. Und zack, so schnell ist Teddy aus der Nummer wieder rausgeekelt. Und ich glaube, er ist einfach schlau genug an der Stelle, sich nicht zu wehren. Rausgeekelt? Da könnte man mal einen Anwalt fragen. Ich glaube, ein Anwalt, das meine ich eben mit, er ist, glaube ich, schlau genug, sich an der Stelle nicht zu wehren. Aber er ist natürlich trotzdem irgendwie sauer und frustriert, weil er diesen Job liebt. Ja? Vielleicht nicht so ganz die Scherben drumherum, aber den Job. Und er hat ein wahnsinnig geiles Verhältnis eigentlich zu den ganzen Locals mittlerweile. Also er hat mit denen über deren Liebesleben geredet, über deren Jobs, über Familienprobleme, bla bla bla. Er hat manchmal von Schwangerschaften erfahren, bevor es die werdenden Väter erfahren haben. Ja, klar. So, ne? Weil der halt tief in dieser Community drin war und das haben sie ihm jetzt alles weggenommen. Und davon ist er so frustriert, dass er dann erstmal bei Tam natürlich versucht, noch einen anderen Van irgendwo zu kriegen, der ja jetzt expandiert. Aber irgendwie da passiert irgendwie auch nichts. Und schließlich heuert er dann bei den Machetis an, also beim Feind. Er läuft über. Hm. Und das ist ein sehr kurzes Intermezzo, weil die Fahrer dort natürlich jetzt nicht auf ihn gewartet haben und ihn natürlich kennen und schneiden und mobben und ausboten, wo es nur geht. Das lässt er sich, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, nur wenige Tage gefallen. Also er ist dann auch da sehr, sehr unglücklich und redet mit Jordi, also mit dem Typen, der ja auch irgendwie da noch mit drin hängt, der diesen Van ursprünglich hergegeben hat, der irgendwie in diesem ganzen Unternehmen auch eine Rolle hat. Und mit dem redet er relativ offen und eigentlich hat er den für einen arroganten Wichser gehalten, aber es ist jetzt eigentlich derjenige, der ihm am wohlwollendsten gesinnt ist und auch am zuverlässigsten und am loyalsten ihm gegenüber ist. Der bietet ihm dann einen Job an. Also nehmen sie jetzt den Machete-Van, den er gerade fährt, plündern den einmal leer, lassen den irgendwo stehen und Teddy fährt jetzt dann für Jordi in einem neuen Van. Ein paar Wochen später wird Tam McGraw vor seinem Haus niedergestochen. Was? Es ist nicht ganz klar von wem und es klingt ziemlich dramatisch und ich glaube, er trug irgendwie eine schusssichere Weste und hat nur so Stiche an den Unterarmen deswegen. Wahrscheinlich hatte TC hier die Finger im Spiel und ich erzähle euch auch gleich warum. Tam ist mittlerweile, also das, jetzt überspringen wir auch so die Jahre auch ein bisschen, aber Tam. Also ich, was mich an der Story auch wirklich so fertig macht, ist so die Maßnahmen, die genommen werden, sind immer so ein, wir drängeln uns zu einer Stelle, wo eigentlich was so ein Gentleman-Sache wäre, du gehst nicht in die gleiche Route rein und dann, ja, dann irgendwie lästern wir über die anderen und auf der anderen Seite ein, wir bauen ein Auto um und beschmeißen die mit Steinen. Aber deswegen ist ja die Geschichte auch und, so schön. Ja, aber es ist dieser Kontrast. Dann hat jemand Stichwunden. Dann irgendwie wird ein 12-Jähriger angeheuert, der Leute anpöbelt. Ja. Und jetzt wird jemand niedergestochen. Also wir kommen jetzt in die letzten 10% und jetzt, glaube ich, ist auch noch ein bisschen Real Talk notwendig. Mhm. Also Tam ist tatsächlich jetzt dann in der Zeit einer der Top 10 einflussreichsten Crime Lords in Schottland. Ja? Okay. Und er drängt diesen Machetti eigentlich bis Mitte, Ende der 80er fast vollständig aus dem Eiscreme-Van-Geschäft. Also diese ganzen 30 Routen übernimmt er so mehr oder weniger und drängen die eigentlich raus. Und die haben einfach nicht die Ressourcen, sich dagegen zu wehren. Ich weiß ganz ehrlich nicht genau, was aus Teddy wird. Ich glaube, er lebt noch. Das Buch, das er geschrieben hat, ist noch keine 3 Jahre alt, glaube ich. Okay. Also das ist relativ neu. Er hat einen Facebook-Account, aber ich konnte nichts weiter über ihn rausfinden. Also ich konnte nicht. Du hast gesehen, dass unterdessen draußen jemand wartet auf uns, gell? Philipp. Nein. Jürgen, kommt hier jemand rein? Jürgen, du kannst ihn jetzt reinholen. Ich habe ihn schon gesehen. Witz. Wollen wir ihn reinlassen? Also ich kann euch mal das Buch irgendwie zeigen. Das heißt tatsächlich Van Wars. Okay. Es ist ein der Name ist aber nicht gut. Sieht aus wie ein Stephen King Cover. Es ist ein bisschen vor allem irgendwie so die Seitenverhältnisse sind irgendwie. Ja, also und genauso wie der Van vorne drauf gefotoshoppt, ja. Genauso ist das Buch auch geschrieben. es gab keinen Lektor. Vor allem auch der Druck auf der Rückseite, was ist denn da los? Das ist voller Schreibfehler, voller schottischem Slang. Und aber sehr groß geschrieben, das liest sich bestimmt schnell weg. Es ist eine coole Geschichte. Ja. Und ich bin allerdings sicher, und das tut mir ein bisschen weh, das sagen zu müssen. Oh, oh. Aber ich bin sicher, dass die Geschichte so nicht ganz vollständig ist und zumindest extrem subjektiv ist. Aber das war ja wirklich absolut abzusehen. Auch allein, wie du die Sachen jetzt erzählt hast und so. Das Eiscreme-Geschäft in Glasgow zwischen 1960 und 1985 war noch deutlich härter als hier angedeutet, da bin ich auch überzeugt von. Und das ist so der Punkt, wo ich echt nicht ganz weiß, es waren wahrscheinlich an vielen Stellen Drogen im Spiel. Also Teddy sagt ganz klar, er hat nie Drogen verkauft, aber gerade in den Vierteln, in denen er unterwegs war, in den Gegenden, da war Marihuana am Anfang und später dann auch Heroin eigentlich überall. Ja, und auch diese ganze Verbrecherwelt, ja, und in der er sich bewegt. Ja, angefangen mit diesem, ja, bisschen Hehlerware, ein paar Süßigkeiten, ein bisschen. Also das ist so ein, warum sollst du dann immer, oder andersrum, nicht alle sagen dann, ja, eine Goldkette nehme ich noch mit, aber dann so ein bisschen Marihuana, nee, ja, da hört's auf. Oder ein bisschen LSD, nee, da hört's wir auf. Rollen's so, jetzt gleich noch mal, auf wir, ne? Rollen, wir rollen jetzt gleich nochmal ein, zwei Aspekte nochmal auf. Also es, ja, es ist schon nochmal ein bisschen mehr als das, glaube ich. Interessant ist auch, dass die Presse das Thema eigentlich bis dahin auch gar noch nicht so richtig aufgegriffen hat. Also diese zerstörten Vans sind irgendwie ein Akt des Vandalismus. Das also hat, du meinst zum Zeitpunkt damals? Ja, naja, heute dann schon, also am Ende dann schon. Also es, ja, ändert sich nämlich genau zu einem Zeitpunkt. Aber so diese ganze Geschichte war jetzt alles ein bisschen unterm Radar der Öffentlichkeit. Also die in den Vierteln wussten natürlich, was läuft, aber die Presse hat jetzt da keinen großen Bandenkrieg oder irgendwas gewittert, sondern für die war das halt irgendwie Vandalismus. Ach krass. War im Innenteil und fertig. Das ändert sich aber, als ein großes Feuer 6 Mitglieder der Familie Doyle dahin rafft. Und von denen ist der 18-jährige Sohn einen Eiscreme-Van gefahren. Und dafür wird jetzt dann erstmal Tam verhaftet und dann auch TC und dann noch einige Verwandten. Und ab da ist das Thema in der Presse und dann wird viel über die Gewalt geredet und die Drogen und das ganze Thema wird dann aufgerollt und natürlich auch in den Verhandlungen und so, da kommt dann einiges an die Öffentlichkeit. Und jetzt müssen wir mal, dieser Tam ist so eine ganz eigene Figur und der wäre, glaube ich, auch eine eigene Folge wert. Ich weiß nur auch gar nicht, was davon wirklich glaubhaft ist und was nicht. Ich habe von dem auch noch ein Buch angefangen. Mir hat es dann zeitlich ein bisschen gefehlt. Das habe ich nicht mehr ganz zu Ende geschafft. Ich weiß, dass dieser Tam, das war ein richtiger Gangster. Also von Anfang an. Der war einmal im Jugendknast und ab da war es mit dem eigentlich, war es um den geschehen. Da war der ein richtiger Gangster. Der ist eingebrochen, der hat Raubüberfälle gemacht. Der hatte eine wahnsinnig starke Frau im Hintergrund, die einen super Geschäftssinn hatte. Und mit der hat er zum Beispiel auch ein Taxiunternehmen aufgezogen. Die hatten Fahrer ohne Führerschein, die nebenher Drogen ausgeliefert haben und so. Ne? Also ein richtig gutes Taxigeschäft, ja, das nebenher ein bisschen Geld abwirft. Die haben Einbruchsserien organisiert, die haben Pubs betrieben und eben auch dann dieses Van-Ding irgendwie zusammen aufgezogen. Also dieser Tam, ein Tausendsasse. Ist ein bisschen mehr als jetzt diese eine Dimension, von der ich heute geredet habe. Der hatte den Spitznamen The Licensee, weil er die Lizenz zum Verbrechen hatte. Der hat früh in seinem Leben mal irgendwie, wurde er von einem Cop erwischt, wie er gerade Beute versteckt hat. Und dem hat er dann ein paar Flaschen Schnaps und Zigaretten irgendwie gegeben. Und da hat er gespannt, dass die Polizei einfach zutiefst korrupt ist. Und das hat er halt benutzt und er hat sich wahnsinnig viele Freiheiten erkauft. Der hat viele Konkurrenten einfach verpfiffen. Der hat Leute ans Messer geliefert, indem er Falschinformationen an die Polizei geliefert hat. Der hat Leute in Drogengeschäfte zum Beispiel involviert und sie dann an die Polizei verpfiffen. Also das war wirklich ein ganz übler Hund. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Tam und TC sich auch nicht so grün waren, wie es Teddy in seinem Buch beschreibt. Ja, also, dass die so, hey, mein Kumpel kommt aus dem Knast und ich gebe ihm einen Van. Sondern eher ein, ey, da kommt einer raus, ich nutze den. Und die waren eigentlich dann irgendwann, ich weiß nicht, ob von Anfang an, aber irgendwann waren die ziemlich verfeindet und es war eigentlich klar, dass Tam diesen TC verschwinden lassen will. Dieser Sechsfachmord an den Dolz nämlich geht, da bin ich mir fast sicher, der geht auf Tams Konto und er hat diesem TC dafür Beweise, also hat ihm Beweise untergeschoben, damit er dafür in den Knast wandert. Und das waren so Beweise wie eine Karte, auf der Doyles Haus eingekreist ist. So, so ganz so dumm. Viel. So ganz dumm, ja, so Cartoon-Beweiskram. Ja. Ja. Und dafür kam der dann in den Knast. Und der wird im Knast Jahre und Jahrzehnte darauf verwenden, gegen dieses Urteil anzukämpfen, logischerweise, mit legalen Mitteln. Der wird aber auch Knastrevolten anzetteln. Gibt's eine supergeile Geschichte. Gibt's eine Knastrevolte, alle brechen aus. Nur er bleibt zurück, ja, weil er sagt, nee, ich bin zu Unrecht im Knast, um ein Statement zu setzen, und wird von den Wächtern dann fast zu Tode geprügelt. Also er wird zwischenzeitlich sogar für tot erklärt. So prügeln die ihn nieder. Und warum denn? Ja, weil er da irgendwie diesen Aufstand halt mitverantwortet hat. Und er macht Hungerstreiks, er macht einen Frisurenstreik, er lässt sich nicht mehr die Haare schneiden, ja, als Statement. Das wird also, sie ihm zeigen. Auch so geil. Also er nimmt alles auf sich oder versucht alles, um irgendwie Aufmerksamkeit auf seinen Fall zu lenken. Und es dauert irgendwie 18 Jahre, bis dann der Fall auch wirklich nochmal komplett aufgerollt ist. Und wie lange wurde er verknackt? Und er lebenslänglich oder? Ich glaube schon, ja. Aber er wird dann freigesprochen und es wird revidiert nach 18 Jahren. Also unfassbar. Und es ist aber noch nicht die ganze Geschichte. Also es gibt dann irgendwann einen Hafturlaub, glaube ich. Oder ist er da schon freigesprochen? Weiß ich nicht genau. Aber er ist gerade so einen Tag draußen oder zwei. Dann geht er in eine Apotheke, um für seine Tochter Arznei abzuholen und wird von einem maskierten Mann mit einem Messer angegriffen. Dieser TC ist aber ein ziemlich harter Typ. Trotz mehrerer Stichwunden überwältigt er diesen Angreifer. Und dann kommt ein zweiter Mann und schlägt mit einem 7er Eisen auf ihn ein. Mit einem Golfschläger. Also prügelt ihn nieder und auch das überlebt er. Und Zeugen sagen eben, dieser zweite Typ, der maskierte Mann mit dem Golfschläger, das soll Tam McGraw gewesen sein. Okay. Also die soll dabei gesehen worden sein. Aber auch dafür wird Tam McGraw nicht belangt. Also der ganz viele Geschichten, wo du dir denkst, das ist so eindeutig, da muss er dafür verurteilt werden, wird er kurz verhaftet und dann wieder freigelassen. Ist es denn aus deinem Gefühl, von dem, was du recherchiert hast, dann so eine Al Capone-Situation mit einem, ja, aber man kriegt ihn nicht dran? Ja, ja. Mhm. Es ist am Schluss wegen Steuerhinterziehung. Also ich glaube, dieser Tam McGraw wäre wahrscheinlich sogar eine noch krassere Geschichte gewesen, aber ich fand es mit dem Eiscreme so schön, dass ich mich auf die gestürzt habe. Tam McGraw stimmt. Ich glaube, es wäre auch ein bisschen arg bitter, irgendwie die ganzen Details, wenn du dir denkst. Es ist auch schon einfach schlimm genug, was hier jetzt passiert ist. Tam McGraw stirbt im Jahr 2007, nachdem er sich irgendwann nur noch in seiner gut bewachten Villa verschanzt, weil dieser TC dann ja auch irgendwie auf Rache aus ist und er heuert irgendwie irische Bodyguards an und wird auch von der Polizei beschattet und ein Stück weit damit auch beschützt. Also er hockt am Ende eigentlich nur noch in seiner Villa und guckt Star Trek auf im Rewatch. Also ich kann mir schlimmer das vorstellen. Warum gerade? Weiß ich nicht. Ist so ein, halt. ist so ein wirrer Side-Fact irgendwie. Okay. Und der lässt ein ziemliches Vermögen. Also der hat ziemlich viel Kohle angehäuft über sein Leben hinweg. Wie gesagt, TC wird irgendwann, der ist auch gestorben mittlerweile schon, dann aber in Freiheit. Also der hat sein Urteil einmal ordentlich revidiert. Und das ist so der ganze Kontext. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was das mit dieser Geschichte macht, die ich euch heute erzählt habe. Ich glaube, die Fakten im Großen und Ganzen stimmen. Ich glaube, da waren vielleicht noch ein bisschen Drogen involviert und ich glaube, Teddy war nicht ganz so unschuldig und blauäugig, wie er sich selber in seiner Autobiografie, das weiß ich leider nicht, in seiner Autobiografie, in seiner Van-Biografie beschreibt. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht, die Geschichte, dass ich sie euch unbedingt trotzdem erzählen wollte. Aber lass mich raten, auch ganz stark deswegen, weil es irgendwie um Vans gibt und weil du halt selber einen... Ja, genau. Nur eigentlich hauptsächlich deswegen. Das mit dem, ich mag eigentlich gar kein Eis. Ja, das glaube ich auch. Unbedingt auch den Dollop dazu anhören. Das habe ich tatsächlich, habe ich die Geschichte in einem Dollop zum ersten Mal gehört. Oh, ich darf mal wieder einen hören, das ist schön. Ja, da packe ich euch einen Link in die Shownotes. Und jetzt wäre ich bereit fürs Ende-Dankfest. Na dann, bedanken wir uns doch ganz herzlich. Und weil ich das letzte Mal das Ganze angegangen ist, heute die wohlklingende Stimme von Lord Dominic. Wir bedanken uns bei Andreas, Anne, Benedikt, Benjamin, Bernhard, Bertram, Christian, Christoph, Dagmar, Dirk, Dominik, Doreen, der Margit, dem Fabian, dem Freiherr Felix Ritz von Frenz. Nicht schlecht, Frau. Hast du jetzt den ganzen Namen vorgelesen? Ja. Spinnst du? Das ist mir jetzt gerade aufgefallen, mir ist noch nie ein Freiherr aufgefallen. Dem Gero, dem Harald, dem Henning, dem anderen Henning, dem Jens, dem Jim, dem Jörg. Einmal mit OE und einmal mit Ö. Waren das nicht mal vier Hennings? Laura, Lukas, Marc, Marco, Markus, Maria, Mario, Markus, Monika, Miriam, Natalie, Niklas, Oliver, Paul, Sebastian, Sibylla. Sag doch mal, wenn wir jetzt 1 Million Unterstützer haben, lesen wir dann eigentlich 1 Million Namen vor? Ja. Steffen, Sven, Thomas, Thorsten, Timo, Timothy, Tino, Tobias, Ulrike, Vanessa, Victoria. Ich stelle mir das vor allem lustig vor, wenn wir allein schon 20 Tobias haben. Nein, ich werde dann, das ist ja jetzt aus dem Zeitraum, die haben in den letzten 12 Monaten uns was Gutes zukommen lassen. Ich werde dann einfach den Zeitraum verkürzen, wenn es mal 1 Million ist. Dann halt nur noch aus den letzten 12 Stunden oder so. Oder so. hoch. So. Nein, das mache ich nicht. Jemanden Money Shamen, das mache ich nicht. Was? Nein, ich meine, nein, also er meint zum Quadrat. Tobias zum Quadrat. Ach so, okay. Jetzt habe ich gedacht, nur noch die hohen Summen. Ne. Drück doch mal auf den Abspann. Ich habe nämlich eine fantastische Frage, wenn der Abspann vorbei ist. Und ja, da meint, danke, Jürgen. Ja, sehr gerne. Eine famose Folge. Auch wenn ich jetzt sagen würde, zur Jahreszeit passt sie noch nicht ganz. Das wäre ja dann eher was für ein Hochsommer. Ich habe tatsächlich vor wenigen Tagen ein Eis in der Eisdiele gegessen. Oh. Ich habe noch kein Eis dieses Jahr gegessen. Ich feel deeply inspired. Ich habe auch schon zu Hause Eis gegessen, aber ich war tatsächlich in der Eisdiele am Wochenende und habe ein Eis gegessen. Aber vielleicht ist es ja genau auch dann die perfekte Folge, um im Hochsommer nochmal zu hören. Nochmal zu hören. Ja, ich habe gerade überlegt, ein Wort zu rewatchen. Wie würde man bei Relisten, klingt komisch. Mhm. Wiederhören, auf Wiederhören. Ja. Sagen wir doch einfach auf Wiederhören. Auf Wiederhören, auf Wiederhören, bis im Hochsommer. Und es war Folge 59. Alter, gibt's uns schon lang. Das heißt, es ist unsere 60. Folge, ne? Krass. Boah. Und vor allem haben wir jetzt einen festen Aufnahmerhythmus. Das finde ich ja auch total geil. Ja. Wie war der noch gleich? Ich weiß nicht, ich hab's schon wieder vergessen. Und heute ist nicht mal einer davon. Und heute ist keiner davon. Fantastisch. Gleich mal davon abgewichen. Sehr gut. Da fällt mir ein, ich habe ja noch eine Terminanfrage an euch beide offen. Ja. Haben wir die schon geklärt? Das machen wir im Anschluss. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und jetzt die geniale Frage von Lord Dominic. Wie steht ihr eigentlich zu Smoothies? Wenn Ach eine Eiscreme wäre, welche Eiscreme wäre das? Sehr vermischt. Mm. Eigentlich so ein bisschen der Logik nach, finde ich, müsste es ja eher so eine Basic. Also es wäre ein Eisbecher, aber die Grundzutaten sind echt so gutes, normales Eis, aber es sind ein paar echt weirde Soßen und Sachen drin, dass du beim Essen plötzlich so, oh, da knuspert hier mal was oder hier ist ja so ein Eckchen Kokos, ja, oder also so verschiedene, also es wär, auf der Reise passieren. Es wäre so Granatsplitter. Es wäre ein Becher, der aber nicht im Becher, im Glas oder irgendwie so serviert wird, sondern in drei Waffeln. Und dann musst du irgendwie versuchen, mit drei Waffeln. Die, 18 Kugeln, die Sahne und die Soße irgendwie so zu jonglieren, dass du, ja. Also es gibt ja auf jeden Fall eine Riesensauerei. Es muss aber auch tatsächlich eine absurde Kombination sein. Also es kann nicht einfach nur Erdbeer, Schokolade und... Sondern eher so Leberkäse, Pistazie. Ja, Blaue Zipfel. Wobei Leberkäse, Pistazie ergibt total viel Sinn. Ja, ein Zwiebeltopping zum Beispiel, könnte ich mir gut vorstellen. Ein Gurkeneis, ich möchte ein Gurkeneis sein. Oh, Gurkensandwich-Geschmack, das wäre... Sehr geil. Ich hätte noch nicht Gurkenlimonade. Und zwar eine, die hat geschmeckt tatsächlich ein bisschen wie so die Brühe aus so eingemachten Gurken. Ja, echt, so stellt man sich immer vor, wenn man hört Gurkenlimonade und denkt sich, eklig, und dann trinkt man es und denkt sich, ach ja, stimmt, nee, es kann eigentlich auch genau so sein. Und dann ist es ganz lecker. Das könnte alles so schön sein. Aber ich fand es witzig, weil es war gar nicht als solches unbedingt ausgeschildert, sondern namentlich eher wie so eine Salatgurke. Aber durch die Kombi an Sachen, die drin waren, hat es dann eher so... Namentlich wie eine Salatgurke. Ja, es ist halt irgendwas, irgendwie Cucumbernate oder sowas. Also so... Cucumbernate. Ja. Hm. Und die Cucumber ist ja so die eigentlich... Cucumberbatch. Die Cucumberbatch, ja. Ist ja eher so die Salatgurke. War das jetzt eigentlich die geniale Frage? Ja. Hat es deine geniale Frage beantwortet? Selbstverständlich. Und hast du eine geniale Antwort? Nö. Oh. Ich muss ja nicht immer auf alles auch eine Antwort haben. Das reicht ja schon, wenn ich geniale Fragen stelle. Aber ja, ihr da draußen, wenn ihr die geniale Antwort habt, ja, lasst sie uns wissen. Ja. Und ich schlafe jetzt am Steuer ein. Na dann, bitte nicht. Famous wir brauchen dich noch. Nein, das brauchen wir nicht. Dann verbleibt mir noch ein zu sagen. Zwei Dinge. A, gute Nacht, Josh. Und vor allem, oh soapy boy, the pipes are calling. Das ist furchtbar, ey. Pass auf, jetzt hat gleich noch ein Level 2 hier, dieser Song. Also, das vorher klang nach EGA und das ist jetzt schon VGA auf jeden Fall. Das gut, ist, dass du mit der Grafikkarte den Sound machst. Wenn du das nächste Level in deinem Van halt erreicht hast, ne? Wenn du den abgelevelt hast. Woher ist denn das? such mal nach CC0 Ice Cream Van okay. Music. Ich liebe es. Ja, du hast es gar nicht benutzt. Ich bin enttäuscht. Gute Nacht, Josh. Gute Nacht, Josh.